So, also, dann fangen wir doch mal an. Ich freue mich, dass ihr doch so zahlreich gekommen seid. Die meisten Leute, die wir einen Vortrag versprochen haben, ist jemand von euch da? Nee. Die meisten Vortrag-Leute sind nicht da, also eigentlich gar keiner. Was ich mir auch gedacht. Du willst was erzählen dazu? Na, ich will nichts erzählen, sondern der kommt ein wenig später, hast du gesagt. Okay, dann hören wir vielleicht nachher noch einen passenden Vortrag. Sinn der ganzen Aktion war ein Anstoß von Michael bei der letzten Vorstandssitzung, glaube ich. Nein. Im vorletzten? Vorsitzung vom Bezirksverband, und zwar, wie schaut eigentlich das Grundsatzprogramm oder unser Wahlprogramm der Piraten Richtung Asyl, Flüchtlingspolitik und so weiter aus. Nachdem ihr natürlich alle firm mit unserem Grundsatzprogramm seid, habe ich das mal hier vorbereitet. Ihr könnt euch das auch mal hinlegen, falls ihr mit reinschauen wollt. Ich mal weiter. Ich habe euch auch schon die Seite aufgeschlagen, wie praktisch. Das ist die weiße beste Version. Nee, weil ich habe noch mal so gestern Abend noch mal rüber geschaut, habe auf der Website vom Bundesverband noch mal das PDF-Verschwörungsverliebtes angeschaut. Das ist noch die alte Version, das 2012 Orange, mit Unterschrift von Bernd Schlömer drin. Und naja. Okay. Also die sind über den P-Shop bestellt. Also was jetzt da drin steht, sprich, ist auch verlinkt bei uns auf der Wiki-Seite, soweit ich das sehen konnte. Also ich habe es jetzt nicht buchstabengetreu überprüft, aber mal so grob überflogen. Wenn man sich so die Punkte anschaut, sind einige Sachen natürlich ziemlich klar, die drinstehen. Aber das Hauptproblem, was ja auch in der Überschrift der Veranstaltung drin steht, also Refugees Welcome, das ist ja die Aussage, die überall getroffen wird. Und dann habe ich noch danach gefügt, wie geht's weiter? Weil wenn man die aktuelle politische Situation anschaut, sind alle willkommen, solange man irgendwie sich keine weiteren Gedanken machen muss, ne, wenn man es sich anschaut. Die Frage ist, wie ist denn die Position der Piratenpartei? Und dazu wollten wir heute eine kleine, ja, nachdem es keine Vorträge gibt, eine kleine Diskussion zum Programm, beziehungsweise wie könnte denn das Programm sozusagen in der Hinsicht ausschauen nach diesem Welcome, also was macht man danach, Integration, Bildung, Arbeitsmarkt, Wohnsituation und so weiter, was wären praktische Positionen der Piraten. Natürlich soll auch der Punkt, wie bringt man jetzt die Flüchtlinge hier unter, auch nicht unter den Tisch gekehrt werden, und was vielleicht auch noch dabei mit reinspielen sollte, ist, die Flüchtlingssituation hat auch einen Grund, ja, dass man da auch mal politisch klar sagt, für was würden die Piraten stehen. Natürlich sind jetzt nicht alle Piraten in Deutschland, auch wenn die Zahl relativ gering sonst ist, aber wir können zumindest, denke ich mal, mit unseren Köpfen ein paar Ideen anstoßen, vielleicht auch irgendwas notieren und am Schluss zu ein paar Punkten kommen, die uns ja, vielleicht weiterbringen in der Diskussion über Flüchtlingspolitik und Integrationspolitik an der Stelle. Jetzt würde ich Folgendes vorschlagen, wenn jemand am Anfang schon ein bisschen was dazu sagen hätte, irgendwie ein Statement, kann er es natürlich ganz sagen. Geht es schon wieder? Ich bin enttäuscht. So, ja, ist okay. Ich bin persönlich tief enttäuscht. Ja, bitte. Also, können wir gerne machen. Also ich übernehme gerne den Moderator. Genau. Darf ich es noch kurz ergänzen? Ja. Michael, vielleicht noch? Also was ich noch nachgeschaut habe, ist, wir haben ja eigentlich noch dezidierte Forderungen in unserem Europawahlprogramm, was ja, weil wir haben ja auch einen Europawahlkampf, Europa ohne Grenzen. Und was ich eigentlich, wo der Hilmar, denkst du auf dieses, was machen wir, wenn sie jetzt alle da sind, gekommen ist, und das mit Asyl und Bildung und Integration und Arbeitsmarkt gekommen ist, war mein Schwerpunkt eigentlich noch auch die philosophische Frage, wie verhalten wir uns eigentlich vorher? Also, dass die Piratenpartei keine Grenzzäune hochziehen will und keine Grenzkontrollen einführen und so weiter und so fort, das ist mir schon klar. Das kommt ja auch aus unserem Grundsatzprogramm und aus unserem Europawahlprogramm. Aber das andere ist, warum habe ich das überhaupt angestoßen? Also mich hat ein wenig genervt, dass vom Land und vom Bund dahinsprechend eigentlich gar nichts kam. Und die Aussage vom Bund mehr oder weniger ist, ist ja nicht unser Kernthema. Wenn wir jetzt da nicht irgendwas Dringendes Neues haben, brauchen wir uns dazu nicht äußern. Und das finde ich falsch, weil wenn uns irgendjemand zu uns kommt, also oder meine Meinung nach ist, das wird wohl eines der zentralen Wahlkampfthemen auch werden. Und wenn uns dann jemand am Infostand besucht und sagt, was haltet ihr von den Flüchtlingen, und wir sagen Datenschutz, dann ist halt nicht so wichtig. Vor allem, eindeutig. Weil ich denke, dass wenn sich unser Bund schon diesen digitalen Wandel auf die Fahne schreibt, weil das eigentlich mal schauen sollte, wie eigentlich dieser digitale Wandel mit diesen Flüchtlingsströmen zu tun haben, weil meiner Meinung nach haben das schon gewisse Verbindungen. Weil vor 10 Jahren hätte es es wahrscheinlich nicht gegeben. Also vor 10 Jahren hätten die nicht alle ein Smartphone in der Hand gehabt. Und vor 10 Jahren... jetzt bin ich verantwortlich. Du machst den Bums auf. Vor 10 Jahren wäre die Sache halt anders gelaufen. Auch diese kurzfristige Reaktion, da ist zu, jetzt gehen wir woanders hin und so weiter und so fort. Deswegen, es gibt übrigens ein Pad, ein Vorstands-MFR-Pad mit der Nummer 195, das der Detlef eröffnet hat, wo ich halt auf der einen Seite ein wenig so Punkte aufgeschrieben habe mit, weiß nicht, ob wir das diskutieren wollen, sind Grenzen im Prinzip überhaupt noch heutzutage sinnvoll oder nicht, was sagen die Piraten dazu, beziehungsweise was sagen wir zu den Hintergründen, wobei die Hintergründe des, mit Syrien und so weiter ist eigentlich relativ klar, ich weiß nicht, kann man auch diskutieren. Und das andere ist halt, was könnte unsere Position dazu sein, außer halt diese Sachen, die sowieso schon kursieren. Also diese Totschlagargumente wie Asylprozesse verkürzen und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel auch das mit den sicheren Drittstaaten ist ja zum Beispiel eigentlich auch ein ganz interessanter Punkt, wo man eigentlich dann drauf kommen sollte, weil es in unserem Europawahlprogramm zum Beispiel aufgeführt ist. Okay, danke Michael. Soll jetzt der Bertram etwas noch hinlösen, aber hören wir erstmal ein paar Statements und dann können wir vielleicht noch eine Struktur reinbringen und lassen wir uns erstmal ein Thema annehmen. Und eigentlich jetzt gleich zur Struktur kommen. Okay, dann können wir gerne machen. Ja, genau. Wir sollten das irgendwo auch ein bisschen eingrenzen, weil klar, da haben wir uns jetzt über Ursachen oder über die Symptome oder was wir vorliegen haben, halten wir uns an die Politik, die jetzt gefahren wird, wie positionieren wir uns dagegen. Und dann, was für mich wichtig ist, eigentlich, was wo es am meisten momentan irgendwo immer hakt, ist, diese Bund-Länder-Kommunen-Koordination überhaupt irgendwie nicht hinhorten. Wie positionieren wir uns da? Was wollen wir da? Global gesehen würde ich eher auch an der Frage ansetzen, was unterscheidet eigentlich einen politischen Flüchtling von einem Wirtschaftsflüchtling? Kann man, ist das einfach nur ein Ressortiment oder können wir da wirklich was finden, was das für eine Entscheidung richtig macht und auch sowas wie Grenzen, Abschiebung und eben genau diese sicheren Drittstaatenlösungen eigentlich vorgibt. Im Grunde ist das Kernproblem ja diese Unterscheidung. Also das wollte ich erstmal anführen. Ja. Okay, Emil, willst du noch dazu sagen? Ich finde tatsächlich die Unterscheidung zwischen Armuts- und Wirtschaftsflüchtlingen total, Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlingen oder Armutsflüchtlingen und eher nicht unsere Aufgabe, weil das ist eine Analysetätigkeit, die, da sie, also ganz davon abgesehen, dass sie aus dem rechten Lager kommt, eigentlich nicht unser Job ist. Wenn wir diese Position nach außen treten wollen, tragen wollen, dann müssen wir davor nicht eine zweiseitige Analyse der Asylproblematik stellen. Und wenn wir dann überhaupt diese Kategorie aufmachen, glaube ich, das bringt uns nichts und es tut eher da noch Feuer dazu geben. Ja, ich habe das jetzt mal in den Raum gestellt, aber daran hängt halt sehr, sehr viel. Das ist ja nicht nur rechtes Lager, sondern das ist ja Mainstream. Das ist ja jetzt auch die offizielle Politik. Und im Prinzip, wie gesagt, wenn du über Grenzen redest, über Abschiebung, über Dublin, totes Dublin, neues Dublin, musst du über diese Unterscheidung sprechen. Und dann über Migrationspolitik, über eine Einwanderungspolitik und dann auch letztendlich über, mal jetzt ketzerisch gesagt, über eine Obergrenze von Flüchtlingen. Kann man auch mal darüber diskutieren. Was lassen wir zu? Wollen wir das überhaupt irgendwie begrenzen? Was dürfen wir begrenzen oder auch nicht? Nee, geht ja nur um unsere Vorstellungen erstmal. Also im Prinzip ist es ja nicht so, dass wir da Politik entscheiden würden, aber wir können dazu zumindest eine Vorstellung entwickeln. Ich finde es auch verfehlt, wenn man jetzt nicht über Obergrenzen spricht, weil es wird schwierig. Okay. Diese Unterscheidung zwischen Es wäre schön, wenn man die Leute erst sagen, wenn sie sich melden, weil sonst wird es halt, also es ist kein Chaos, ich glaube, es läuft so, aber es ist halt jetzt, glaube ich, direkt dazu. Also wie gesagt, ich fand es auch gut, was gesagt worden ist, lass uns nicht über Ursache und so diskutieren, weil im Moment ist es so, nehmen wir Beispiel Syrien, das ist ein schwarzes Loch. So, man sieht auch mal so die Bilder, sieht am Anfang waren es immer so, da wurde der jüngste Sohn so vorgeschickt, weil der schafft es vielleicht, der hat die größten Chancen und kann irgendwie versuchen, Geldmittel zu transferieren, wieder zurück oder versuchen, so quasi einen Brückenkopf zu errichten, um die Familie nachzuholen. Das mittlerweile sieht man, junge Mütter alleine mit Kindern. Und wenn diese Leute fliehen, dann ist da nichts mehr. Da ist einfach nichts mehr. Und deshalb auch dann die Frage, gibt es da dann eine Obergrenze, Kontingente für Flüchtlinge aus diesem Krisengebiet? Nein. Und auch so die Frage, gibt es irgendwann mal eine Chance, dass die wieder zurück nach Syrien kommen? Also solange ich hier auf dieser Welt noch leben werde, wage ich das zu bezweifeln, weil der Staat Syrien, den es ja mal gab und der ja auch funktioniert hat, ich will es auch gar nicht bewerten, es war ein Regime und es war diktatorisch, gar keine Frage, aber der ist nicht mehr da. Es ist eine totale, wir hatten das schon mal vor nicht allzu langer Zeit, es ist eine totale Balkanisierung und am Ende wird es so laufen, da unten wird es dann sein, die noch übrig sind nur noch die, die kämpfen wollen und da ist es dann jeder gegen jeden. Da gibt es auch keine gute Seite mehr oder keine schlechten Seiten oder Assad oder die Russen oder der IS oder die YK oder die Freie Syrische, was weiß ich. Da wird es einfach nur noch Gemetzel geben und da hat man dann so... Man hätte das steuern können, wenn wir vorher gesagt hätten, wir machen bestimmte Kontingente, wir verteilen die EU-weit, was Deutschland gemacht hat, weil wir sind Abschiebe-Weltmeister. Wir haben nicht nur versucht, möglichst viele, die kommen, abzuschieben, sondern auch das Problem mit Hilfe von Dublin 2 auf andere Länder abzuschieben, wie Italien oder Griechenland, ohne dass wir die eigentlich in irgendeiner Form unterstützt haben. Zumindest ist mir davon nichts bekannt. Und jetzt haben wir halt den Salat und dann müssen wir das halt ausbaden. So, ansonsten sehe ich keine Alternative. Sachsen, also es gab jetzt die Forderung, um Sachsen einen Zaun bauen. Okay, meinetwegen, aber realistisch gesehen, die einzige Alternative, Flüchtlingsströme aus Europa abzuhalten, ist einen eisernen Vorhang hochzuziehen mit Schießbefehl. Und das muss man den ganzen Leuten, die das auch wirklich fordern, die es nicht zu Ende denken, denen muss man das auch ins Gesicht drücken. Du willst die Flüchtlingsströme aushalten? Bau den eisernen Vorhang, leg Minen, mach den Schießbefehl. Und dann denke ich vielleicht, dass bei denen so ein bisschen das Rädchen vielleicht dreht. Aber ich sehe nicht, dass wir irgendeine andere Wahl haben in der jetzigen Situation. Libyen muss man mal gucken, aber da sieht es eigentlich auch nicht viel besser aus. Ja, Eritrea, also ich meine, das ist natürlich egal. Ja, es kommt. Okay. Ja, also ich würde ja diese Unterscheidung zwischen politischen Flüchtlingen und Wirtschaftsflüchtlingen sowieso also eigentlich ablehnen, das können die so machen. Denn der Übergang ist ja sowieso völlig fließend. Also erst einmal, wenn jemand wirklich die Situation so ist, dass die in ihrem Ursprungsland verhungern, dann ist es so, im Ergebnis ist dasselbe, als ob sie jetzt durch Krieg oder Folter umkommen. Also jetzt in Südsudan zum Beispiel, stand ja gerade in der Zeitung, droht eine Hungersnot, wo 300.000 Leute drohen zu verhungern. Ich meine, selbst wenn jetzt die nicht politisch verfolgt werden, ist es doch völlig berechtigt, dass die fliehen. Wobei die fliehen normalerweise nicht bis hierher, aber... Und das andere ist ja auch, die syrischen Flüchtlinge, viele von denen sind ja schon in Libanon, in Jordanien oder auch in der Türkei in Flüchtlingslagern und der Druck, dass jetzt so viele kommen, ist ja auch fast wirtschaftlich, weil wir nämlich dort die Mittel wurden von der UN oder die hat nicht mehr genug Geld, die dort zu versorgen, das heißt, die drohen dort zu verhungern und machen sich deshalb auf den Weg auf. Insofern könnte man sogar böswillig sagen, das sind gar keine politischen Flüchtlinge mehr, denn aus den politischen Situationen sind sie ja schon raus, sind jetzt eigentlich auch Wirtschaftsflüchtlinge, weil sie halt zu verhungern drohen. Ja. Und deshalb ist es also auch wer eben in einer wirtschaftlich aussichtslosen Situation ist, ist meines Erachtens genauso ein Fluchtgrund wie jeder andere auch. Ja, man muss vor allem halt das in dem Einzelfall sehen. Als homosexueller Russe, der ist in seiner Gesundheit und seinem Leben genauso bedroht wie Syrer im Krieg. Also das ist wirklich schwierig, da irgendwie zu unterscheiden. Also ich lehne es auch komplett ab, irgendwie die Begrifflichkeit Wirtschaftsflüchtlinge, die fährt sich also scheiße an. Genau, zwei Lebensmittel. Das ist schon mal gut. Also im Prinzip können wir ja davon ausgehen, dass wir halt zum Beispiel einen Konsens haben, dass wir so weit, dass diese Unterscheidung von uns abgelehnt wird. Genau. Begriff Flüchtling ist einfach als Flüchtling anzusehen. Genau. Und die Hintergründe kannst du so und so nie genau rauskriegen an der Stelle. Ja. Das ist schon mal wichtig. Vielleicht darf ich als Moderator auch noch kurz ein paar Worte dazu sagen, wie schaut es aus? Und es geht nicht mehr zurück, das ist natürlich klar, aber trotzdem kann man natürlich die Gründe, warum Flucht entsteht, doch, denke ich, bekämpfen, weil viele afrikanische Flüchtlinge kommen natürlich zu uns, weil ihre Lebensgrundlage weg ist. Und das sind wir dann wieder wie Freihandelsabkommen TTIP, haben wir da welche mit Afrika und kamen unseren Essensschrott und was weiß ich alles runter. Und da gehen die vor Ort, die kleinen Bauern, praktisch zugrunde. Und da müssen wir natürlich auch an der Stelle was tun. Ob man jetzt in Syrien was tun kann, mag ich auch zu bezweifeln. Da stimme ich dazu, dass wahrscheinlich in Jahren nichts an Land da ist, wo man die Leute zurückschicken kann. Aber ich denke, in Afrika oder diese Handelsbeziehungen, die man darüber pflegt, sind nicht gerade die feine englische Art, wie es so schön heißt, wenn jetzt so sagen, eigentlich fies. Und da müsste man eigentlich wieder aufbauen. Wobei Freihandelsabkommen, also in beidseitige gibt es normalerweise da weniger. Also es gibt also nur mit den direkten nordafrikanischen Staaten, Algerien, da gibt es tatsächlich in beide Richtungen Freihandelsabkommen. Mit den, also alles, sag mal, südlich der Sahara gibt es nur Präferenzen für die, aber das ist wirklich dann wirklich eine Entwicklungshilfe. Das heißt, die dürfen Waren hier zollfrei importieren, aber Waren, die von hier dahin gehen, werden erst normal verzollt. Das ist also. Also außer mit Südafrika wieder, da gibt es ein Freihandelsabkommen in beide Richtungen. Okay. Aber praktisch dazwischen gibt es keine Länder, mit denen beidseitige Zollerleichterungen sind. Okay, gut, wenn du sagst, ich habe es nicht so genau gelesen, finde ich gut, dass du das so sagst an der Stelle. Aber ich denke schon, dass unser Markt, der sich nach unten ausbreitet, einfach sehr großen Einfluss auf die Das schon, kleinen, auch mit Zöllen. Genau. Ne? Mit und das ist ja wurscht, wir machen dann entsprechend halt Subventionen, um es dann halt günstig rüber zu kann. Also das müsste man, also ich denke, dass wir jetzt nur die Flüchtlinge anschauen, man müsste als großes Industrieland wie Deutschland oder überhaupt Europa dann halt zusammengesehen schon auch seine Verantwortung in der ganzen Welt mitsehen, weil man erzeugt auch die Flüchtlinge mit der Politik, die man halt betreibt. Aber gut. Einen Punkt können wir festhalten, denke ich, dass wir vom Unterscheiden von irgendwelchen Flüchtlingsarten einfach abkommen und sagen, Flüchtlinge als ein Begriff. Das ist sinnvoll. Gut. Erstmal Dennis, dann du. Ich habe jetzt nochmal nebenbei mal geschaut. Also die Genfer Flüchtlingskonvention gilt ja, zieht ja die Wirtschaftsflüchtlinge gar nicht mit ein. Also wenn man sagt, wir wollen die Unterscheidung da nicht, müsste man auch dort entsprechend versuchen, das zu ändern. Weil wir und viele andere Länder die Genfer Flüchtlingskonvention angenommen haben. Und dann nützt es nichts, wenn wir jetzt hier sagen, wir sehen das jetzt vielleicht ein bisschen anders. Also wenn, dann müsste man das grundsätzlich... Ja, das ist aber natürlich ein Feld- und Verständigungskonzept. Das ist eine ganz hohe Ebene. Also wir wollen ja für uns irgendeine Position finden erstmal. Das ist, aber du hast recht, aber es gibt viele Staaten, die sie auch nicht anerkennen. Die Türkei hat es zum Beispiel anerkannt, aber mit der Aufnahme nur aus Westeuropa aufzunehmen. Also ganz witzige. Also da hat jeder so sein eigenes Süppchen. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Das ist okay. Zu kompliziert. Michael wollte noch kurz was sagen. Aber ich denke mal, das ist relativ wichtig, weil im Moment geht die Debatte, wir haben eine Asylpolitik und wir haben kein Einwanderungsgesetz. Und das ist ja quasi eines der Grundproblematik. Okay. Und wenn wir jetzt sagen, okay, für uns ist Flüchtling gleich Flüchtling, dann stecken wir den russischen Saisonarbeiter, der außerhalb der EU für eine Saison hier arbeiten will, im Prinzip in den gleichen Topf wie einen, der aus Syrien sich hier auf den Weg macht. Das ist für uns das Gleiche. Nee. Oder nicht? Weil Einwanderungspolitik und Asylpolitik sind zwei verschiedene Sachen. Eine Einwanderungspolitik gibt es ja quasi nicht. Und Asylpolitik gibt es sehr wohl, weil wir uns verpflichtet haben, das Asylrecht zu gewährleisten. Noch kann sich ändern. Und das sind unterschiedliche Sachen. So für Saisonarbeiter, also jetzt in Russland ist vielleicht jetzt das schlechte Beispiel, weil so der allgemein der Personenverkehr zwischen Russland und der EU, sagen wir, ist ein bisschen so eingeschränkt, so auch wenn man so nach Russland mal besuchen will, muss man erstmal $100 zahlen. Also da gibt es schon so kleine Schränke, bloß Saisonarbeiter, also die Spargel- und Weinbauern sorgen eigentlich dafür, dass die immer ihre Außenhämmchen kriegen für, sagen wir, Leute aus Osteuropa, wo man ja eigentlich sagt, dass die noch nicht von der Arbeitsfreiheit innerhalb der EU profitieren sollen. Also was ich, ein rumänischer LKW-Fahrer hat, da gibt es immer noch Kabotagen und sowas. Bei Saisonarbeitern gibt es dann immer die Ausnahme. Also das haben so die Spargel- und Weinbauern, die haben das immer schon recht gut im Griff, dass die immer noch für ihren Sektor noch so Ausnahmeregelungen schaffen. Aber es gibt Ausnahmeregelungen. Ja. Das ist ja die Frage, ob wir uns jetzt den Begrifflichkeiten, die Regierung oder die Gesetzgebung vorschreibt, ob wir uns da unterwerfen wollen, jetzt um versuchen, das irgendwie auseinanderzudröseln oder von sagen, es gibt halt die Flüchtlinge, ja, die praktisch bei uns vorbeikommen und ankommen und sagen, wir wollen zu euch, weil es bei uns im Land, warum auch immer, nicht mehr in Ordnung ist. Ja. Die Freizügigkeit des Arbeitsmarkts in Europa, den haben wir ja so und so schon. Ich denke nicht, dass jemand jetzt woanders rüberkommt, sonst den noch als Flüchtling bezeichnen würde. Oder jetzt der Saisonarbeiter würde ich jetzt auch nicht in die. Also das müssen wir auch nicht machen an der Stelle, denke ich. Ne? Wir sagen einfach, das sind Flüchtlinge und wer diese Not hat zu fliehen, das sieht man dann halt entsprechend als Flüchtling an. Ja. Und wenn dann irgendwas auf Gesetzebene, so weit sind wir an der Stelle. Es geht dann um die Position. Aber das von, was Michael sagt, das würde ich schon, muss man da schon mit einbeziehen, weil vom Prinzip her ist es ja ähnlich. Wenn man sagt, diese Wirtschaftsflüchtlinge, man würde sagen, die sind auch Flüchtlinge, kommen ja her, um hier zu arbeiten, besseres Leben zu haben und gegebenenfalls die Familie im Herkunftsland zu unterstützen. Das machen Gastarbeiter aus dem europäischen Ausland genauso. Also im Endeffekt sind das nach der Definition auch Wirtschaftsflüchtlinge und nach unserer Definition auch Flüchtlinge. Die Gastarbeiter, die laden wir ein. Das ist ein großer Unterschied. Freizügigkeit. Früher war es zum Beispiel so, da hat der Ruhrpott, als noch hier Kohle und Stahl war, hat zum Beispiel, da gab es Werbekampagnen gerichtet an bayerisches Landvolk, Sepp, komm in die Stadt. Nein, wirklich. Und später war es dann halt, da hat man dann halt so, wir brauchen dringend Gastarbeiter und wer hat noch Leute? Nach dem Zweiten Weltkrieg war überall natürlich Money, die Türkei hatte Leute. Wir haben die geholt. Wir wollten die haben. Ja, es war nicht so, dass es hieß so, jetzt kommt der türkische anatolische Bergbau, sondern da gab es Kampagnen, Leute anzuwerben. Und man muss dazu sagen, Griechenland hat es damals auch sehr viel geholt. Die haben auch teilweise wirklich zu scheiß Bedingungen bei uns geschuftet. Also wirklich, und wurden halt natürlich auch wie Menschen zweiter Klasse behandelt. Das ist quasi der Bergarbeiter von heute. Also, die haben wir aktiv geholt. Die sind nicht einfach so, haben bei uns vorbeigeguckt, weil jetzt ist Wirtschaftswunder. Und das Problem ist, sie wurden ja nur als temporär betrachtet, deshalb wurden sie auch nicht integriert. Das große Versäumnis eben, dass die Leute, also viele von denen nicht so gut integriert sind, wie es eigentlich gut gewesen wäre. Keine Zeit, dass man machen dürfen. Diese Ghettoisierung, das wird es hier in dem Fall wieder passiert. Ja gut, aber sie sind nach unserer Definition sind es ja keine Flüchtlinge. Nö, an sich nicht. Ich würde jetzt wieder eher zum Praktischen reingehen. Ich meine, diese Unterscheidung jetzt, wenn man das tatsächlich trifft, dann geht man auch vielen Fallen. Also man muss sich da nicht für eine Seite entscheiden. Das ist halt ein Riesenvorteil. Du kannst dann sagen, na gut, also der gute Syrer, der Akademiker, hat es ja natürlich toll, aber die anderen sind alle scheiße. Und sowas braucht man erst gar nicht anzufangen. Das ist ein Riesenvorteil. Also ich kann die Leute... Vorteil von was? Ja, für eine Argumentation von selbst. Weil du kommst immer in Nöte. Irgendwann musst du moralisch begründen, warum der eine besser ist als der andere. Das schaffst du nicht. Hast du dann immer. Da kommen dann andere Vorurteile und Stereotypen dazu und dann hast du sowieso verloren. Also sowas kannst du echt nicht verkaufen. Lieber eine klare Haltung annehmen und sagen, nee, das gibt's für uns nicht. Und das ist ganz wichtig. Und damit machen ja die Rechten auch Stimmung. Ne? Das ist... Oder Seehofer, lauter Wirtschaftsflüchtlinge. Ja, das ist doch so richtig. Das ist ja richtig. Ja, aber ich denke mal, das weiterzuführen, das hat ja dann große Implikationen. Jetzt kommen wir wieder auf unser Programm zurück. Ne? Wenn man dann das sieht, ist natürlich klar, da drin ist natürlich auch keine Grenzziehung angedacht. Das ist das, was in unserem Programm steht. Das gehört irgendwie dazu. Das ist logisch. Ich kann jetzt mit dieser Unterscheidung kann ich praktisch keine Grenzen mehr aufbauen, im eigentlichen Sinne. Und dann hat es weitere, genau um diese Unterscheidung, weitere Implikationen sind, also genau diese Einwanderungsgeschichte, die immer noch nicht richtig angegangen wird und die Strukturierung, wie jetzt Flüchtlinge herkommen können, wie man das Ganze überhaupt aufarbeitet. Und auch wie man in Europa damit umgeht, das gehört alles dazu. Also das heißt, wenn wir so eine Unterscheidung treffen, dann sind wir eigentlich so für offene Grenzen. Aber wir müssen uns Gedanken machen, und das ist dann die primäre Aufgabe, wie ist das irgendwie zu gestalten? Also nicht immer von Strömen und Tsunamis reden, sondern wie gestalten wir das? Und da müssen wir, glaube ich, konkreter werden. Also es ist nicht nur, das ist klar, Integration, Bildung und sowas, aber es geht ja auch erstmal um Zeiträume, es geht auch um Wohnungen, es geht auch Regierung, politisches Handeln, drei Ebenen. Ja. Also wenn wir ganz fies sein wollen mit der Wortklauberei, dann sprechen wir einfach in Zukunft nur noch von Vertriebenen. Das wird auch bald mit der CSU dann ein Spaß. Aber das ist gut. Ja. Ja, nee. Ja, also, ja, ja. Ich meine, ne, bei, also das ist bei Syrien halt natürlich ein goldenes Paradebeispiel, wenn wir sagen, pass auf, das sind verdiente ja, Punkte. Ja. Ja, bloß, was, warum, es ist ja so, jetzt nehmen wir mal Asyl und Einwanderung. So, ich sage jetzt einfach mal so, der Großteil von den Leuten, die jetzt bei uns landet, so, gut, ein paar sind so auf Transit, die wollen vielleicht eher Richtung Skandinavien oder haben Verwandte in England oder was auch immer. So, aber die, die dann da sind, ich meine Asyl, wenn ich mal ein Asylgewähr setze es immer voraus, das ist auf einen bestimmten Zeitraum. So, in vielen Fällen jetzt, denke ich mal, kann man sich das komplett abschminken, weil da wird sich da unten erstmal nichts bessern, nicht die nächsten Dekaden, dass man dann so einfach mal sagt, gerade jetzt brauchen wir ein Anwanderungsrecht, weil es wird nicht besser werden und dann sind es eben keine Asylanten mehr, sondern dann sind es am Schluss Einwanderer. Und je eher wir die zu Einwanderung machen, desto höher ist die Chance, dass sie arbeiten gehen, desto höher ist die Chance, dass wir, ich meine, klar, das kostet, aber je eher wir die als Einwanderer behandeln und in Lohn und Brot stellen, desto eher kriegen wir Geld in die Sozialversicherung, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Mehrwertsteuer. Er steigert ein bisschen das Bruttoinlandsprodukt, vielleicht sogar sehr viel, wer weiß. Bloß dafür brauchen wir ein Einwanderungsrecht und das haben wir seit, weiß gar nicht wie viele Jahrzehnten schon versäumt und das wir nicht. Ja, wir nicht. Wollen wir mal einspringen, wir hätten es. Das kriegt jetzt die Regierung und alle und großen Parteien kriegen das jetzt sowas von zu spüren und zwar alle, die hätten was machen können, da hat man auch von der Linke nie wirklich was gehört, auch von den, ich glaube, die Grünen hatten mal so eine Strömung, dass sie gesagt haben, wir brauchen Einwanderungsrecht und die SPD auch, wobei die dann das gesagt hat, ja, für den Ingenieur aus Indien, ja, aber ansonsten ist nicht mal das haben wir gebacken bekommen und das ist jetzt halt die Quittung. Aber ich würde sagen, wir brauchen gerade für die Leute aus diesen Regionen Einwanderungsrecht. Kommen wir nicht drum rum. Das lässt sich auch gut mit der piratischen Utopie einer Wissensgesellschaft vertreten, weil die einfach prima sagen können, okay, jeder Mensch, der da kommt, bringt eine Perspektive mit, die unserer Denkweise auch, Denkweisen, die, sag ich mal, in der geografischen Bezugsgröße, in der wir gerade leben, auch teilweise noch nicht so vorhanden sind und die können sich ja vor allem gegenseitig befruchten. Das ist ja auch irgendwie der große Gewinn an der Idee Europa, man hat lauter Leute mit, die auch verschiedene Sprachen sprechen, aber auch teilweise dieselben. Widerspricht sich ja nicht, dass man kann in zwei Sprachen sprechen und es kann sich sofort befruchten, diese verschiedenen Perspektiven, dass wir gerade ein Einwanderungsrecht brauchen, weil daraus sich für unsere Wissensgesellschaft neue Perspektiven ergeben. Das ist, denke ich, sehr gut damit in Einklang zu bringen und auch eine schöne Argumentation nach vorwärts, wo man sagt, okay, das ist die Perspektive, die wir für unser Wachstum auch haben. Ja, wir sind ja auch vorne. Also zum einen das Thema Asyl, also normalerweise, wenn der Asylstatus anerkannt wird, dann ist es ja schon auf Dauer und nicht befristet. Also nur trotzdem werden die, dann haben sie auch Anspruch auf Integrationskurse, aber trotzdem ist Integration eher etwas harmlos oder etwas unterentwickelt. Aber das andere ist, bei der Einwanderung, wir haben natürlich auch diverse Einwanderungsmöglichkeiten. Über zugegebenermaßen besonders für die Leute, die gewisse Qualifikationen haben. Also es ist nicht, dass wir jetzt gar keins haben, das klingt vielleicht ein bisschen falsch, aber eben ein einfaches und auch ein attraktives. Also was, dass man auch sagt, letztendlich ist es ja so, dass die Einwanderungsrecht sollte ja sowieso gestaltet sein, dass wir eben auch die Fachkräfte auch anziehen und die Aktionen jetzt mit Einwanderung die jetzt erlaubt ist eben für die höher Qualifizierten, das ist ja nicht mehr oder minder ein Flop. Da sind nicht viel gekommen. Ne? Ja, gehen alle also, in die angelsächsischen Länder. Genau, also, ne? Also es ist zwar ein Star, aber das kann man eigentlich auch streichen. Das so, das Selektionsgesetz. Der Einwand ist, nach unserem Asylrecht ist es halt so, dass wenn der Asylgrund wegfällt, egal wann, steht man vor der Wahl, abgeschoben zu werden. Die Möglichkeit. So ist es. Nee, die Wahl, ne? Nein, also die Möglichkeit kann ich dann in der Zeit, wo ich da bin, kann ich dann natürlich versuchen, mit einem Job und guter Integration nachweisen, muss ich alles nachweisen, kann ich dann natürlich dann praktisch einen Einbürgerungsantrag stellen. Weil es dauert in der Regel auch 7 Jahre. Ja, das ist ein langer Weg. Ja. Und das sind dann ganz lange Wege. Ne? Aber wenn in der Zwischenzeit der Grund wegfällt, ist man nicht gefeit vor Abschiebung. Nicht gesichert, ach, okay. Also jederzeit. Wenn auf einmal Syrien-Wunder alles läuft wieder, Aus damit. Nennen wir die Türkei doch einfach mal sicheres Einwanderungsland. Sicheres Herkunftsland. Aber es ist ja auch das Ziel, dass Syrien irgendwann wieder stabil ist. Ja. Also ja, ja. Es sind ja auch die meisten Leute, die kommen ja nicht, die wollen ja teilweise auch wieder zurück. Dann haben die Syrer Glück, dass es mehr als 7 Jahre dauern wird. Ich bin überzeugt, dass mehr als die Hälfte wieder zurückgeht, wenn es da stabile Verhältnisse ja. sind. Ja, ja, das ist ja auch okay. Aber wenn man jetzt halt einmal die Perspektive sieht, die ich denke auch jeder so sieht, ist halt die der Zeitspanne ist halt nicht so, wie die Politik im Moment agiert. Ne? So, naja, wir machen das mit Ehrenamt und lalala und dann, das ist halt nicht irgendwie, wir sind mal 2 Wochen da und dann gehen wir wieder. Weil wir Hochwasser haben und danach ist alles, okay, nicht, aber ist, glaube ich, schlimmer. Aber gut, wir haben jetzt, sagen wir mal, wir brauchen ein Einwanderungsrecht, dann bleibt natürlich die Frage, also wir brauchen ein gescheites, können wir noch schreiben, weil wir haben ja eins, aber gut. Kannst gerne noch rein, schön fränkisch, ne? Ja, gescheit mal. Machen. Das ist die Frage, das Asylrecht, was es jetzt gibt, müsste ja eigentlich aus unserer Sicht auch anders ausschauen. Ja, also welche Vorschläge jetzt ihr zum Beispiel habt, meiner ist zum Beispiel, möglichst schnell eine Möglichkeit für eine Arbeit zu bekommen, aber wenn man im Asylverfahren ist und nicht ewig rumzusitzen. Das kennt jeder, wenn ich praktisch irgendwo nicht viel machen darf, dann das ist einfach anstrengend für Menschen. Ja, und dementsprechend müsste da auf jeden Fall, meiner Meinung jetzt einfach, ja. getan werden. Aber ihr dürft jetzt gerne eure Meinung sagen. Also wo war das ja in dem seit heute in Kraft tretenden im Wesentlichen ja nicht verschlechterten Asylrecht, dass da sogar eine Verbesserung ist. Das heißt, die Asylbewerber, die eine gute Bleibeperspektive haben, also demzufolge zum Beispiel Syrer, die dürfen jetzt ab heute dann auch tatsächlich, also kriegen schon früher Integrationskurse und dürfen auch arbeiten. Das heißt, dieses Arbeitsverbot okay. ist eben jetzt da jetzt gelockert worden. Ist aber immer noch das Gleiche, jetzt weiß ich es nicht, weil ich kenne es noch nicht so gut. Ist da immer noch das gleiche Problem, wenn ich einen Asylbewerber auf meine Stelle praktisch einstellen will, muss ich erst vorher zeigen, dass kein Deutscher praktisch diese Stelle das haben wollte. Das könnte weiterhin sein. Weil das ist nämlich ein Hinderungsgrund, was ziemlich heftig ist. Ja, aber das betrifft da ja nicht nur... Entschuldigung. Also. Da wurde nachgebessert. Anfang waren es 18 Monate, jetzt sind es noch 6 Monate. Okay. Gut, aber es sind immer noch 6 Monate. Es sind immer noch. Und die Arbeitsämter, die AG, hat ja explizite Anweisung, nichts mit Asylanten zu machen erstmal. Ja, ja. Dann, die brauchen den ganz Weg von oben, also jetzt von 5 Minuten. Genau. Ja. Ja, ja, also es ist immer, es ist leichter, aber immer nicht wirklich leicht, sozusagen. Ja, die Bürokratie ist immer hoch. Genau. Also da ist die Hürden sind sehr hoch. Gut, das wird aber auch fordern, dass es auch geschafft wird. Wobei dieses Ding mit hier, gibt es auch keinen... autochthonen Deutschen, der diesen Job ausüben kann, das hatten wir. Das war zum Beispiel auch ein Problem von diesen Visa-Verfahren für ausländische Fachkräfte. Ja. Also gut, da gab es ja mehrere Stufen, da wurde auch mal was gedreht, aber da war es halt auch mal so, man muss nachweisen. Ja, es gibt andere Länder, die haben auch so ein Premium- Bürger-Einwanderungssystem und die haben auch so einen bestimmten Scorewert, aber da gibt es halt einfach nur den, was für Qualifikationen hat der und wenn er ein bestimmtes Level überschreitet, ist es vollkommen egal, ob das ein Einheimischer machen kann oder nicht, sondern dann kann man den dann ranziehen. Mhm. So, und grundsätzlich zu diesen also zu diesen Visa-Programmen, also ich kenne es so im Umfeld von so Siemens und Daimler, die haben ihre Leute immer bekommen, ja, ob das jetzt einer aus Indien war oder Brasilien sonst wo, die haben aber halt immer die haben zum Telefon gegriffen und wussten, wen sie anrufen und dann wurde er halt über die Filiale in dem Herkunftsland angestellt und dann wurde das irgendwie verpackt in den Lehraufenthalt oder irgendwie genau, was anderes. Ja, oder Siemens hat auch mal gerne dann irgendwie an der TU München irgendwie Leute als Gastdozent oder so eingeschrieben. Und also ganz abgefahrene Sachen, die haben schon immer, also es gibt Möglichkeiten und zumindest die großen Konzerne haben schon immer die Kontakte und die Fähigkeiten, das auch ohne, dass die Hürden, die Politik denen hinlegt, das war denen wurscht. Die haben es einfach umgangen. Das heißt, wenn der Wille da ist, dann geht es auch. Das gute Workaround aus der Informatik. Ja, zwei Probleme bei der Sache mit gibt ihnen alle Jobs ist erstens die Legitimation von vielen, also die Qualifikation wird eigentlich selten anerkannt. Ja, das ist so. Das müsste also erstmal geändert werden. Und das zweite ist, wir kriegen ihnen niemals wieder eine Vollbeschäftigung. Also wir können weder die einen noch die anderen vollbeschäftigen. Also weder mal die Einheimischen noch Flüchtlinge. Ja klar, BGE wär eine Möglichkeit, die sicher dort auch helfen würde. Aber ich denke, das muss man auch vorher noch mal... Aber selbst das würde ich sagen, wenn man mehr Leute hat, hat man auch mehr Wirtschaftskraft. Also das heißt, da weiß man damals nicht, dass man nicht für die alle Beschäftigung hätte. Weil ja. insgesamt ja einfach das... Ja, aber höher wird. Es werden immer mehr Jobs automatisiert. Und es wird in der Zukunft noch mehr werden. Ja. Es werden immer mehr Jobs wegfallen. Also irgendwann brauche ich keine, wo wir bei Bergarbeiter waren, die brauche ich nicht mehr. Da schicke ich die Maschine rein, die haut es, die sprengt es, die holt mir das ganze Zeug wieder raus und gut ist. Aber das Problem haben wir so oder so. Mit Flüchtlingen oder ohne. Ja, klar, deswegen, ich sag bloß, diese Sache, gib denen einfach Jobs, damit die was zu tun haben. Ja, klar. Aber die sind auch in der Fülle überhaupt nicht vorhanden. Alternativ, was einige fordern, ist halt, ja, dann setzt die halt zur Straßenreinigung ein, zu irgendwas Gartenpflege oder sonst irgendein Scheiß. Aber du kannst ja auch nicht irgendeinen gelernten Arzt zur Gartenpflege einsetzen. Das ist ja auch die Bären vor die Säue. Also, wobei da ich auch mal die Grundsatzfrage ist, ob man das überhaupt irgendjemandem zumuten kann. Es gibt ja auch die Forderung bei Hartz IV Leuten, dass man sagt, okay, dann sollen die halt die Straße fliegen. Das hat man schon. Ganz kurz, Vollbeschäftigung gibt es als Begriff bei den Piraten nicht. Das können wir gleich streichen. Also wir wollen gar keine Vollbeschäftigung, weil es ist an sich ein Quatsch, der halt von anderen Parteien propagiert wird. Es wird nie eine Vollbeschäftigung geben, weil es immer Leute gibt, die gerade mal einfach eine Auszeit nehmen oder nicht arbeiten. Und gut, die kann man in der Statistik rausschönen. Hat dann immer 100%, vielleicht sogar 120%, die arbeiten, wenn man es irgendwie statistisch macht. Also das ist ein Problem der Wirtschaft, unserer Wirtschaftspolitik. Jetzt haben wir einen neuen Gast. Kenn ich nicht. Kannst du dich kurz vorstellen? So, hallo. Ich heiße Michael Gonsinkel. Ich bin für die Piraten die Bayerische neue Beauftragte für Migration und Asyl. Und würde ich einfach dir sein für heute. Sehr schön. Freut mich, dass du da bist. Genau. Vielleicht ganz kurz, was wir jetzt vorhaben. Genau, wir haben jetzt keine Leute sind gekommen, die uns einen Vortrag halten wollen. Deswegen haben wir jetzt uns überlegt, wir gehen so die einzelnen Punkte ein bisschen durch, die jetzt in der Runde uns ansprechen zur Asyl- und Flüchtlingspolitik. Und haben jetzt einfach mal ein bisschen diskutiert und versucht so auf ein paar Punkte uns einen Konsens zu bilden, wo zu sagen, also das sind jetzt die Barpiraten, die da sind, sind der gleichen Meinung. Also wir haben bis jetzt nur zwei Sachen praktisch herausgefunden. Nummer eins, wir wollen eigentlich keine Unterscheidung zwischen Wirtschafts- und Kriegsflüchtlingen. Wir sagen einfach Flüchtlinge, weil für uns das Problem schon besteht, dann bei der einzelnen Person zu unterscheiden, was ist eigentlich sein Grund, warum er flüchtet. Ja, also dass man sagt, wenn man mit dem Begriff Flüchtling arbeitet, hat man dann auch später, der Bertha hat gesagt, weniger Probleme in der Diskussion zu sagen, warum nehme ich jetzt den Flüchtling auf oder warum lasse ich den Flüchtling jetzt vor der Tür stehen. Das war so die Idee an der Stelle. Möchtest du dazu was dazu führen? Das Thema Wirtschaftsflüchtlinge. Das einzige Wirtschaftsflüchtlinge, das es gibt, sind Steuerflüchtlinge. Ja, die nehmen wir aus. Ja. Da können wir dann noch einen wunderbaren Graben machen. Aber ich denke, es ist die Leute, die aus Kleinen fliegen, was dazu steht. Okay. Ja, also gut. Die Ironie ist großartig. Also gut. Das, und das Zweite, was wir gesagt haben, was natürlich auch ein Problem ist, was seit Jahren vor sich hergeschoben wurde, ist ein Einwanderungsgesetz oder Recht, wie auch immer. Wir haben jetzt noch Gescheiterstes so geschrieben, weil es gibt ja eins, aber das ist nicht sehr effektiv, wie wir feststellen in der Diskussion. Und wir Piraten stehen dann für ein entsprechend effektives und noch unseren Buchstaben mehr kann ich jetzt nicht lesen. Genau, das ist das eine. Jetzt sind wir, glaube ich, irgendwie, das habt ihr mich rausgebracht. Es ging um Vollbeschäftigung, das ist das gut, bei den Piraten nicht gibt. Ja, vielen Dank. Also es ging um den Arbeitsmarkt, also das war, glaube ich, was Sie ein bisschen angeschaut haben, mit Asylrecht, was machen wir da, was muss da verbessert werden, da hat mir der Tilko was gesagt, dass sich schon ein bisschen was getan hat bei dem neuen Asylrecht, dass es 6 Monate jetzt sind, oder waren es, glaube ich, ne? Nee, vor allem, dass eben, auch wenn sie noch nicht anerkannt sind, aber eine gute Perspektive haben, jetzt schon so quasi ein bisschen ähnlich gestellt werden, wie die Anerkannten. Also dass sie mehr Möglichkeit haben, schnelle Integrationskurse. Also schon im Prinzip schon arbeiten dürfen, nur es eben die Hürde gibt durch diese Regel, dass kein Deutscher damit benachteiligt werden kann. In der Praxis ist das mit dem Arbeiten noch nicht so einfach. Ist, ne? Ja, Januar 2016, glaube ich, 50% von allen Flüchtlingen in Deutschland müssen sich dann bei dem Jobcenter anmelden. Ab nächstes Jahr? Ja. Okay. Okay, alles klar. Und wenn alle vom Jobcenter behandeln und so. Okay, und 50% ist jetzt, ist das die Prognose oder ist das irgendwie... Nee, weil das dann die Leute, die arbeitsfähig sind. Okay, also 50%, okay. Das ist einfach die Prognose, die man hat. Und können nichts arbeiten, viele haben psychische Problematik. Ja, klar. Sind nicht arbeitsfähig. Das sind ungefähr 50% von allen Flüchtlingen sind überhaupt arbeitsfähig. Okay. Okay. Und ab nächstes Jahr sollen die praktisch mit in die ganze Arbeitsfähige müssen alle in den Jobcenter anmelden. Aber es sind ja immer noch die Richtlinien, also das war aber gerade in die Diskussion, weil wir die neuen Gesetze nicht so gut kennen, vielleicht weißt du es ja besser, es sind immer noch die Richtlinien, wenn ich jetzt jemanden einstellen will als Asylanten, muss ich erstmal jetzt 6 Monate oder wie auch immer schauen, ob ich einen deutschen Arbeiter bekomme, bevor ich einen gleichwertigen Asylbewerber einstellen darf. Ja, ist das immer noch so? Aber, na gut, Asylsuchende will schon anerkennen. Oder meistens, wenn nicht so weit wirklich auf Jobsuche zu gehen, sind die länger da. Mhm. Weil es werden erst Deutschkenntnisse gewollt und solche Sachen. Und vom Anfang an sofort einen Job zu geben, das ist eigentlich. Die Regel war anders, dass die Firma 6 Monate lang vergeblich einen Deutschen suchen muss, bevor sie einen Flüchtling einstellt. Nein, das ist nichts, die müssen nicht suchen. Die können sofort, wenn die es geht um Qualifikation, wenn die eine Asylsuchende finden, die perfekt Deutsch spricht und qualifiziert ist, der ist so schnell seine Asylstatus los und ist Facharbeiter. Das geht jetzt, das wäre gut. Das geht ruckzuck. Also das haben sie jetzt mit dem neuen Gesetz geändert. Ja, das wird weil viele ihr Asylstatus abbekannt und die werden ganz normal als Zuwanderer behandelt. Das ist ja auch, wenn man die Ausbildung schreibt. Fragen persönlich, eine persönliche Gespräche und die sagen, jetzt wir geben dir diese Chance, du kannst auch als Zuwanderer kommen, statt eine Asylgenehmigung haben. Und du wandelst ganz zufällig, weil du qualifizierte Fachkraft willst. Und wir haben sofort Arbeit für dich, kannst du mal Ja, das wäre ja ein Zuwanderungsgesetz durch die Hintertür. Das ist die Sinnbegründung, ist irgendwie Spezi-Wirtschaft. Aber es ist besser, wenn die nichts zu tun haben. Weil ich sehe Berichte in Berlin, da sind qualifizierte Doktoren, die verkaufen Gras im Garten oder sowas, weil die keinen Job bekommen. Das ist aber dann weißt du zumindest, dass es gut ist. Das war das gerade so Zuwanderungsgesetz durch die Hintertür, aber das ist halt auch so wieder typisch deutsch. Also ich meine, so, ich war ja in der Schweiz und da gab es mal so einen Artikel in der Zeitung, so ganz lang, so wie ist es eigentlich mit Zuwanderung in der Schweiz, und die haben so 3 Möglichkeiten, die sind alle eigentlich als einfachste noch jemanden zu heiraten oder vom Ortsordinanzen so ein Empfehlungsschreiben zu bekommen, ansonsten 7 Jahre irgendwie Straße kehren, so ähnlich. Aber die haben wenigstens eins und es ist relativ einfach und transparent. Es ist zwar scheiße, aber sie haben halt wenigstens eins. Und bei uns ist dann wieder so eine, wahrscheinlich war das in diesem neuen Gesetz sogar als Einwanderungsgesetz gedacht, aber niemand hat sich getraut, das Einwanderungsgesetz zu nennen. Und deshalb hat man es irgendwie damit reingemogelt. Das wäre eigentlich das allererste, dass wir auch in der Öffentlichkeit einfach auch mal wirklich davon reden. So, genauso wie wir sagen, pass auf, Flüchtling ist Flüchtling. Ja, wenn er nichts zu essen hat, ist es vollkommen egal, ob es da keine Jobs und nichts zu essen oder Krieg gibt, er hat nichts zu essen oder keine Perspektive. Viele, die aus Eritrea kommen, sind eigentlich keins von beiden, bei denen es nur so, wenn du irgendwie 18 Jahre alt bist, dann wirst du in die Armee eingezogen, Wehrpflicht, mindestens 7 Jahre, kann aber auch deutlich länger sein. Will man auch nicht. Und wirst vielleicht im nächsten Eritrea-Äthiopien-Krieg verheizt, wer weiß. Ja, auf jeden Fall ist natürlich klar, dass die Leute natürlich auch sagen so, weil 7 Jahre in der, du musst 7 Jahre in die, also Hilfe, Gottes Willen. Also ich meine, wer hätte es das in Deutschland gegeben, da wären die Leute wahrscheinlich auch alle nach Berlin geflüchtet. Oh nee, Moment mal. Und deshalb denke ich, wir müssen mal auch wirklich von so Sachen wie wir brauchen, also Einwanderungsgesetz, was muss man auch wirklich mal sagen? Dass wir das brauchen. Punkt. Egal wie, allein dass man damals haben, so die Schweiz, man kann sagen über die, was man will, die haben wenigstens eins. Und also meine Schwester ist es rüber zum Arbeiten in die Schweiz und welchen Ärger die mit dem Ausländeramt hatte, bis sie ihren Ausländerausweis hatte. Und wenn dann alle paar Wochen mal wieder neue Volksabstimmungen von der SVP um die Ecke kommen, um ihr das Leben schwer zu machen, das ist auch kein Spaß unbedingt. Ich meine, sag das mal deine Schwester mit Zack und Back nicht schafft. Ausschafft. Ausschafft, sorry. Okay, zum Asylrecht. Wollen wir da uns irgendwie Gedanken machen? Wie weit wir das besser hätten, gerne anders hätten. Also jetzt haben wir das gehört, dass da die Möglichkeit besteht, relativ schnell zu arbeiten, aber dann doch auch wieder nur mehr oder weniger die Qualifizierten. Mhm. Gut, dass nicht für alle Jobs da sind, das ist natürlich wieder ein anderes Thema, aber die Möglichkeit anbieten muss, sozusagen. Also ich weiß nicht, wie es jetzt in Schweden genau ist, ich weiß nur so grob, wenn man jetzt da im Asylverfahren ist, darf man, glaube ich, dann, sobald man seinen Asylausweis hat, da auch schon arbeiten gehen. Ich weiß nicht, ob sich da jemand mehr auskennt. Schweden ist noch ein bisschen anders, weil wir haben das obligatorisch gemacht, Sprachkurse zu machen. Die Zeit, in der du Sprachkurse machst, wird als Arbeitszeit gewertet. Mhm. Okay. Das heißt, das ist eine reguläre Beschäftigung. Ist ein interessanter Ansatz. Mhm. Okay, die Leute gelten nicht als irgendwas, sondern sie gehen in den Kurs, das ist deren Arbeit. Na, das ist so ähnlich wie bei uns, wenn du eine Umschulung machst, dann ist das ja auch das Gleiche. Genau. Das wäre auch ein Anreiz an der Stelle und denke ich, können wir auch machen. Also ich finde es auch immer interessant, dass die Politik bei uns das Rad neu erfinden muss, anstatt mal in die anderen Länder zu schauen, wo es halt funktioniert oder sich mal anzuschauen, warum es nicht funktioniert und das umzusetzen. Das finde ich immer ganz entsetzlich. Ja, deswegen ist mir Schweden so im Ohr gewesen, dass man das da besser machen kann. Aber das ist eure Meinung auch gerne gehört. Ich muss jetzt hier kein Monolog. Das kann ich leicht erklären. Ja, bitte. Ja. Michael? In vielen anderen Sprachen trennen wir die Wörter. Mhm. Deutsche schreiben alles zusammen. Mhm. Die sind halt ein bisschen anders. Okay. Irgendwas aufschreiben soll. Im Moment fällt mir nichts ein. Also was ich vielleicht jetzt noch anstoßen würde, wir haben oben gesagt, wir nehmen Flüchtlinge, wir nennen jetzt alle Flüchtlinge. Dann kam von Bertram mal so am Anfang gesagt, müssen wir jetzt Obergrenzen setzen. Wie wollen wir als Piraten uns positionieren? So, wir haben jetzt sehr viele Flüchtlinge. Machen wir eine Obergrenze? Wie machen wir es mit der Verteilung? Was ist sinnvoll? Das würde ich jetzt gerne mal ein bisschen mit euch diskutieren, würde ich vorschlagen. Wir schauen in Sachsen. Die ganzen Nazis, tun wir nach Syrien, die können sich dann miteinander kloppen. Und dann haben wir ein ganz großes Bundesland, dann könnten wir ganz schön wieder die ganzen leerstehenden Siedlungen und sowas wieder bewohnen. Aber die Leute müssen integriert werden, nicht in eine extra Enklave. Das macht keinen Sinn. Aber gut. Balkanisiert in verschiedene Zonen. Also die Grunddiskussion, dass man sagt, okay, man muss darüber diskutieren, ob es eine Oberstufe gibt, stellt sich eigentlich nicht, weil im Grundgesetz steht, es gibt keine Oberstufe. Ja. Ja, gut, kann natürlich das Grundgesetz ändern. Genau, haben sie jetzt gemacht. Also meiner Meinung nach ist, dass man das nicht ändern kann und darf. Aber was du sagtest, wir hätten dann genug Platz. Also grundsätzlich wäre ja jetzt schon genug Platz. Das wäre jetzt so die Aufteilung. Okay, zum Thema Aufteilung. Meiner Meinung nach ist, man darf keine Unterkünfte oder sowas bauen. Oder große Häuserblocks anmieten, sondern einfach in einem Block eine Familie und dann einfach übers Land verteilt. Das ist die beste Integration, wie man haben kann. Die Leute können sich an die gewöhnen, die können sich an die Leute gewöhnen. Man wird eher angenommen, man lernt die Sprache dadurch leichter, weil man halt in seinem Block halt mehr oder weniger die Einzelnen oder zwei, drei Familien maximal. So dass immer die Verteilung, sage ich mal, von den Ureinwohnern, jetzt mal versucht, neutral gesagt, die auf die anderen auch einwirken können und ungefähr und umgekehrt genauso. Lass mal der Rolle, wenn du Dennis fertig bist. Gibt es da irgendwelche Zahlen, die jetzt deutsche Auswanderer betrifft? Und ich weiß, es ist von 2014, da sind irgendwie 800.000 deutsche Auswanderer. Und gibt es Zahlen, die jetzt den demografischen Wandel betreffen, wo man sagt, okay, dass wir wenigstens irgendwie einen Ausgleich haben von den Menschen, die weggehen, quasi die Menschen, die wir sowieso zur Erhaltung der Wirtschaft irgendwie brauchen, die wir sowieso bräuchten, und dann natürlich die Frage der Tatsache, dass wir eigentlich genügend Platz haben. Ja, also es ist jetzt so geht natürlich so ein bisschen in die Wirtschaft rein. Mhm. Wie viel bräuchten wir denn überhaupt? Wir haben das so seit 10, 15 Jahren um die 500.000 Zuwanderung jedes Jahr ist gesund. Ne? Wir haben jetzt so, sage ich mal, 15 Jahre verschlafen und die allerersten Jahre haben wir 800.000 Menschen zugewandert bekommen, brauchten 500.000. Und die hätten noch 15 Jahre gut zu machen. Okay. So, also das wäre zu wenig. Und schon bei 300.000 zu viel, kriegen die alle Panikattacken. Okay. Wolltest du was sagen? Wir verteilen die Flüchtlinge gleichmäßig auf Deutschland. Ja. Ist halt so eine Sache. Ich bin da massiv dagegen. Ich will nur darauf hinweisen, dass wenn du jetzt, sag mal, du wirst jetzt so in Frankfurt abgeworfen, heißt es, pass auf, du musst jetzt nach Schwarze Bumbe. Und da hast du deinen Kollegen und der sagt, pass auf, du ziehst jetzt in den Großraum Stuttgart. Wird er wesentlich schneller, wesentlich mehr Geld verdienen und mit Sicherheit eine wesentlich bessere Perspektive haben. So, weil einfach so, wenn du die Leute einfach in den Wald schickst, da ist nichts. Da ist keiner. Ja, das ist halt der Punkt. So. Also man, die Leute werden sich da ansiedeln, wo sie ihre Perspektive und Chance haben oder auch, wo sie auch gebraucht werden. Und klar gibt es dann Leute, die sagen so, ja, und nochmal Königsteiner Schlüssel und hier in Sachsen müsst so und so viel aufnehmen und da im Wald in Thüringen so und so viel und keine Ahnung. Da bin ich eigentlich, also da bin ich aus dem Grund dagegen, weil da gibt es halt einfach keine Perspektive. Es hat schon einen Grund, warum ja der ganze Landstriche einfach aussterben. Und ja, also ich meine, entweder legt man natürlich ein Siedlungsprogramm auf, so der wilde Osten, the New Frontier. Nein, ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, aber ansonsten, da gibt es Strecken in Landstraßen in Brandenburg oder auch in Sachsen, da fährst du 50 Kilometer, da ist links und rechts verfallene Industrieanlagen und verfallene Kolchosen und sonst nichts. So, und da gibt es keine Jobs. Das heißt, wenn du da selbst Leute, die arbeiten könnten, die qualifiziert sind, die vielleicht sogar ein paar Brocken Deutsch und meistens vielleicht sogar ein passables Englisch sprechen, die können da nichts anfangen. Nichts. Und da gibt es, also entweder man sorgt dafür, dass dann Jobs da geschaffen werden, bloß nur die Leute rein, eine Familie ins sächsische Hinterland, die eine Familie in den Großraum Stuttgart schickst, dann wird die eine Familie oder im Großraum München hat die eine wesentlich bessere Chance, auf eigenen Beinen zu stehen und zum Bruttosozialprodukt beizutragen, als die halt irgendwo im Wald wohnen. Also ich meine, ich will jetzt hier auch nichts gegen Leute in Sachsen oder so, aber da ist, in großen Teilen ist da nichts. Okay, gut, aber dann können wir es ja gleich platt machen und die Landwirtschaft hinbauen. So, also der Michael ist erst abgemeldet. Ja, ich habe einigermaßen Überblick. Michael. Also wenn ich das jetzt zusammenfasse, also die Unterscheidung Wirtschaftsflüchtlinge und Kriegsflüchtlinge treffen wir nicht, sondern es ist für uns alle sind es Flüchtlinge. Dann brauche ich aber eigentlich über Asylpolitik überhaupt nicht mehr zu sprechen, weil dann fällt für uns eigentlich der Asylgrund ja eigentlich weg. Sondern, Nein. Warum? Ja, der ist ja gesetzt. Dann... Natürlich musste, es ist genau das ist aber der Punkt, darf ich jetzt gerade mal kurz weiterführen. Ja. Genau da müssen wir uns unterhalten, wie muss das ja ganz lange geregelt sein? Wie kann jetzt zum Beispiel der Weg vom Asylstatus zum Bleiberecht zur Einbürgerung? Das sind die Wege, über die man dann reden muss. Wie soll das sein? Und dann muss man aber entweder, aber dann habe ich einen gedanklichen Knoten. Also ich habe vorher den russischen Saisonarbeiter eingeführt. Da wurde gesagt, na gut, es ist im Prinzip auch, zählt eigentlich unter die, der zählt gar nicht. Aber wenn wir es so offen machen wollen, also ich verstehe schon die Philosophie und wenn ich die weiterspinne mit, wir brauchen keine physischen Grenzen, rechtliche, könnte man mal diskutieren, ob die noch sinnvoll sind. Dann fällt für mich eigentlich der Asylgrund weg. Weil wenn irgendjemand sagt, er will jetzt quasi, also so wie wir es in Europa haben, ne? Also ich möchte jetzt, ich wohne jetzt in Österreich und möchte aber morgen in Deutschland arbeiten, dann ist es kein Problem. Ne? So, wenn er Österreicher ist, wenn er einen EU-Pass hat. So, jetzt haben wir die Diskussion aufgemacht, okay, für uns sind das alles Flüchtlinge, wir machen keine Grenzen, das heißt, die kommen her, werden meinetwegen gut integriert, wie auch immer, dürfen dann nach dem neuen Asylrecht auch gleich das Arbeiten anfangen. Dann, wenn ich das logisch weiterdenke, dann fällt für mich eigentlich der Asylgrund weg, weil dann ist es einfach einer, der die Grenzen übertritt, um hier, was auch immer, Bleiberecht oder vielleicht will er arbeiten, vielleicht auch nicht. Und wir öffnen dann die Wege, damit es halt funktioniert. So, jetzt möchte ich noch gern die Unterscheidung, wenn ihr das nicht so seht, wann ist da, was ist dann eure Unterscheidungskriterium? Der Tilg hat sich noch gemeldet, aber ich weiß nicht, ob das also, zu deinem Thema war, aber bitte. Ja, zum anderen, das ist ein Thema Osten. Also zum einen ist aber, in Sachsen ist, geht jetzt wirtschaftlich noch, also eher je weiter nach Norden kommt, desto düsterer wird es. Aber genau das ist ja das Thema. Unabhängig jetzt von unserer Diskussion heute, muss da ja nicht auch was getan werden. Und vielleicht ist das genau die Chance, jetzt da was zu tun. Aber natürlich muss ich eben wirklich auch wirtschaftlich das aufbauen. Das heißt also nur Leute hinschicken und die dann da haben lassen, geht natürlich nicht, sondern ich muss natürlich eine Wirtschaft aufbauen. Aber das ist doch nicht sowieso eine wichtige Aufgabe. Okay, dann machen wir da die Reihe bei Daniel und dann so rüber. Zu dem, was der Michael gesagt hat, vielleicht, also ich habe das jetzt anders verstanden und sehe das anders. Natürlich ist bei einem Asylverfahren zählt immer der Einzelfall und in dem Fall auch der Grund. Was wir halt nicht tun sollten, ist in der politischen Vorabdiskussion zu unterscheiden. Also ist der Grund sehr wohl wichtig, aber nicht für unsere politische Diskussion, dass wir vorab eine bestimmte Gruppe irgendwie anders behandeln wollen. Also so habe ich diesen Punkt verstanden. Mhm, genau. Ja gut, aber wie unterscheide ich dann? Das machen wir als Politiker gar nicht. Aber wie soll dann, na gut, naja, wir machen das als Politiker gar nicht. Also deine Argumentation ist, haben wir trotzdem zwei Gruppen. Das eine sind die... die angenommen werden und die nicht angenommen werden. Nein, das eine, die sind aus einem Asylgrund herkommen. Jeder kommt. Und die anderen nicht? Na, die anderen kommen aus dem Einwanderungsgrund. Lass doch mal. Aber die Unterscheidung wollten wir eigentlich nicht machen. Ich löse lass den Knoten. Lass doch mal hier den gottischen Knoten zerschlagen. Ein Gastarbeiter, folgendes, der wird immer gerufen. Das heißt, wenn du polnische Spargelstecher siehst, so auf dem Spargelfeld, sind es oftmals zum Beispiel, keine Ahnung, mal ein Pärchen kennengelernt, die haben Lehramt studiert in Polen und die haben sich quasi, was ich, wenn sie ein neues Auto gebraucht haben oder mal in Urlaub fahren wollen oder irgendwelche Anschaffungen, haben die einfach eine Saison im Sommer halt in Deutschland gearbeitet. Das Gleiche ist so, alle von meinen Kollegen, die Hofer oder Koch gelernt haben, von denen haben alle mindestens eine, zwei, drei Saisons in Österreich oder der Schweiz gearbeitet. Und auch die Schweiz ist da erstaunlich liberal, wenn sie Leute anwerben müssen für Jobs, die kein Schweizer machen will, weil sie schlecht bezahlt sind und dreckig. So, und das heißt, das ist das hat von diesen Gastarbeiter weggehen. Gastarbeiter rufen immer die Leute, die Unternehmen oder die Arbeitskräfte aus dem Ausland, weil sie sie brauchen. Und das ist ein Asylbewerber oder ein Flüchtling, der kommt hierher, weil er will oder weil er muss. Ein Gastarbeiter wird immer angeworben. So war es früher, wo die auf dem Ruhrpott die Stahlindustrie die Bayern angeworben hat, oder später auch in der Türkei. Und so ist es, wenn ein österreichischer Großhotelkette Hofas aus Deutschland anwirbt. Oder zum Beispiel auch bei uns Altenheime, siehst du mittlerweile, die auch viel sogar bis so in die Philippinen rein arbeiten. Weil einfach... Das will keiner machen. Es will keiner machen und da gibt es auch Gründe, warum. Ja. Michael, war es dann noch... Man muss nur in die Geschichte Deutschlands zurücksehen und kann man sehr, sehr viel daraus lernen, was schon geschieht. Wir haben schon Integrationswellen erlebt. Wie haben diese Integrationen sich verhalten? Und daraus wirklich was zu lernen, war wichtig. Ne? Wir haben die Wende erlebt, das war auch eine riesige Integrationswelle. Mhm. Und da ist wahnsinnig viel falsch gelaufen. Man hat gewunken, es war ähnlich gefühlt, alle haben gewinkt, happy times, yeah, ja. Ein Jahr später haben die dich gegenseitig angespuckt. Und weißt, das ging ganz, ganz kurz nach, richtig, da war richtig Hass unterwegs. Weil, Wahnsinn, das war echt eine schräge Zeit. Und auch dieser jugoslawische Krieg, ähnliche Faktoren liegen bei. Man muss es immer wirklich schauen, was. Und richtig fest daraus lernen. Wir haben wahnsinnig viele Fehler gemacht. Aber die wiederholt. Das ist unglaublich, die lernen nichts daraus. Ja. Statt das so wirklich zu analysieren, was wir damals falsch gemacht haben, und das zu verbessern, das ist unglaublich. Das ist echt. Dann basteln sie das rum an die Gesetze, die eigentlich keine. Die neuen Gesetze sind einfach für den Arsch. Das ist unglaublich. Wo es auch noch mal einen anderen Unterschied gab, auch eine Einwanderungswelle war damals, das ist sogar auf dem Mist vom Bund der Vertriebenen oder der CSU gewachsen, das war damals die Aussiedlerwelle, also wo man halt so die ehemaligen Wolgadeutschen dann, ne, wo man gesagt hat, so, kommt hier rüber, deutscher Großvater, hier, die haben ja eigentlich im Prinzip sofort einen Pass bekommen. Und da hat es, wobei man auch sagen muss, im Nachhinein, da hat es in großen Teilen funktioniert und die machen auch durchaus auch gerade so in Industrie und Handwerk läuft man den Leuten dann schon der zweiten Generation relativ häufig über den Weg. Aber auch da gab es am Anfang Vorurteile, Probleme, da wurde geschimpft. Hier, ja, die Russen da, die kriegen da alles in den Arsch geschoben, so. So, ja, okay, alles klar. Erstmal Dennis Tilke und dann der Patrick. So wie ich mich ja verstanden habe, geht jetzt nicht Gastarbeiter, sondern es geht im Endeffekt darum, wo ist der Unterschied von einem Amerikaner, der freiwillig nach Deutschland kommt, um hier zu leben, hier zu arbeiten, weil er, warum auch immer, nicht mehr möchte in den USA zu wohnen. Er kommt praktisch aus freien Stücken nach Deutschland, möchte hier einwandern. Dann ist der, nach unserer Definition, kein Unterschied mehr zwischen einem Syrer, der aus Syrien hierher kommt, hier zu wohnen, hier zu arbeiten, um hier ein besseres Leben zu haben, weil nach unserer Diskussion ist das dann wieder das Gleiche. Und da bin ich mit ihm großer Unterschied. Lass mal die Reihenfolge mal einhalten. Sonst er holt sich immer rechts, halt wieder reinquatscht. Darfst mal später im Bundestag arbeiten. Nee, aber jetzt lass mal die anderen auch nochmal kurz das sagen. Klar. Also ich meine, du hast zwar recht mit den Gastarbeitern, aber die gehören eben definitiv dazu. Was wir eben geredet haben, ist der Unterschied zwischen denen, wie gesagt, eben syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen und denen, was weiß ich, aus dem Kosovo, die da perspektivlos sind. Also beides eben nicht Gastarbeiter. Ich glaube, die Gastarbeiter können wir, also die aus dem Grunde gerufen werden oder so kommen, die kann man schon sauber trennen. Also da haben wir nicht die Abtrennung. Aber bei dem anderen Thema haben wir natürlich tatsächlich die Situation, also dieses Thema Asyl, also eigentlich würde das heißen, dass wir eben denen... Asyl fällt weg. Ja. Nee, oder dass wir denen alle Asyl geben. Also auch wenn... Ja, auch der Grund des Asyls ist kein politisches Asyl, ne? Fällt weg, weil das dann einfach ein Zuwanderer ist. Mhm. Ja, dann ja. Haben wir das Einwanderungsgerecht. Also ob der jetzt geht, weil er daheim Angst haben muss, dass er Bomben auf den Kopf kriegt, oder ob der jetzt geht, weil er Lust auf eine andere Arbeit hat, oder weil der jetzt geht, weil er seine Familie nicht ernähren kann, ist, so wie ich die Diskussion verstanden habe, uns mehr oder weniger egal. Dann fällt aber logischerweise diese ganze Asylproblematik meiner nach weg. Weil wir dann eigentlich das Thema haben, okay, wie integrieren wir die möglichst schnell? Ja. Aber auf jeden Fall, wir gewähren allen Asyl, die es brauchen, und brauchen uns auch nicht darum Sorgen machen, dass die Asylgründe da bis zum Letzten da aufgedröselt werden. Ja, aber da gibt es ja keine Wege. Wir gewähren einfach allen. Genau. Wir gewähren es allen, ja, eben deshalb. Aber das widerspricht nicht dem Grund. Warum hast du jetzt so eine Gasthöhle hier? Da müssen wir jetzt den Begriff halt genau klären, und was eigentlich danach kommt. Also, wie jetzt auch die meisten hier verstanden haben, wir wollen einfach nicht unterscheiden zwischen den Flüchtlingen, Wirtschaftsflüchtlingen oder den politischen Flüchtlingen. Und dann kommt halt das Verfahren, weil im Moment ist die Diskussion ja so, wir wollen Wirtschaftsflüchtlinge eigentlich überhaupt mit ins Asylverfahren reinlassen. Das war viel die Diskussion, denke ich. Ne? Aber gut, machen wir mal die Reihe weiter. Ich will nicht zu viel quatschen, damit die anderen reden können. Erstmal mal der Bertram und dann... Das wäre jetzt unheimlich viel zu sagen. Ich versuche jetzt mal kurz... Also... Angenommen, wegen jetzt nochmal dieses Asyl-Kernpunkt-Thema jetzt. Ich komme nach Deutschland aus irgendwelchen Gründen. Mal völlig egal. Habe ich prinzipiell zwei Möglichkeiten. Also jetzt nicht EU. Also Asylrecht, weil ich verfolgt, sonst was irgendwie bin, oder einfach nur arm oder sonst was, oder beides, oder multifaktoriell, ist ja im Prinzip egal. Oder ich versuche einen Antrag auf Immigration also zu stellen. Also es geht, man kann das machen. Man muss dann in seinem Heimatland zur Botschaft gehen, muss dann ungefähr 6 Monate warten, tausende von Papieren zusammensuchen, und dann wird irgendwann mal entschieden, ja oder nein. Das ist eine Möglichkeit, gibt's. Ja. Aber wenn die Leute hier sind, wenn die hierher kommen, dann ist es halt notwendig für die, erstmal zu sagen, dass natürlich sie Asyl beantragen. Das ist erstmal unmittelbares Bleiberecht, bis diese Zeit verrinnt, indem das entschieden wird. Das heißt, in der Zeit kann man es ja auch nicht direkt zurückschicken. Das wollen sie ja jetzt machen. Aber momentan geht es noch nicht so. Der Asylgrund ist eigentlich einer der höchsten Werte in der EU überhaupt. Das heißt, wenn du das schleifst, dann ist die EU nicht mehr da. Das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Das ist dann nur noch eine abgeschlossene Wirtschaftszone, die möglichst alles ausgrenzen will. Kann man auch machen. Will aber offensichtlich auch keiner. Das heißt, wenn ich jetzt diese Unterscheidung treffe zwischen der Einwanderung und diesem aufwendigen bürokratischen Prozess, der dahinter steht und der fast eigentlich relativ ausgeschlossen ist, wenn ich nicht gerade irgendwie Chefarzt bin oder Diplom-Ingenieur oder sonst was mit internationalen Referenzen, dann gelingt es mir nicht, hier reinzukommen, ohne jetzt zum Beispiel im Vergleich zum Asylrecht, wo es halt dann erstmal schneller geht. Das ist ein Teil der Problematik. Ja, aber du beschreibst ja doch, darum muss ich einfach, du beschreibst jetzt die jetzige Situation. Aber was ich raus will, ist eigentlich die Quintessenz aus dem, was wir diskutiert haben. Das ist die ja, aber die Quintessenz ist nicht, dass das Asyl wegfindet. Ja, wieso? Das ist doch, also das ist doch, geht doch eigentlich in deine Richtung, beziehungsweise das ist doch im Prinzip logischer. Also wenn ich jetzt quasi nicht unterscheide, ist es ein Wirtschaftsflüchtling oder ein Asylflüchtling, sondern ich gebe jetzt erst einmal allen die gleichen Konditionen. Dann brauche ich dieses Asyl, ja, bist du jetzt wirklich verfolgt und hast du wirklich, das brauche ich ja da gar nicht hinterfragen, weil das ist für mich ein Mensch, der hierher kommt und sagt, ich möchte hier arbeiten. Ja. Oder vielleicht will er gar nicht arbeiten. Ein Mensch, der sagt, ich komme hierher und ich möchte gerne hier bleiben. Und dann ist mir eigentlich der Grund relativ wurscht, weil dann entfällt auch diese Kategorisierung, wo wir uns im Moment so schwer tun oder die wir nicht möchten. Ja, das ist richtig. Auf die Dauer ist das natürlich das Gute, aber das ist wirklich noch Lichtjahre entfernt. Nee, aber es ist, sagen wir so, ist eine politische Forderung. Ja, ja, klar. Vor allem, wenn wir die Wirtschaftsflüchtlinge nicht unterscheiden. Ja, so, machen wir mal eine Reihenfolge hier, sonst wird es ja wildes durcheinander. So, du hast dich gemeldet und kommst das als Zweite. Ja, also, wenn der Amerikaner einwandert, oder was zum Beispiel von der Person, die aus Indien, Kosovo oder Syrien kommt, ist einfach in Amerika, war es ein funktionierender Staat. Meistens gibt es auch irgendwelche Abkommen mit denen, vielleicht sogar ein Doppelbesteuerungsabkommen oder Modalitäten, wie es mit der Einwanderung geregelt ist. Die USA haben ja da auch. Entweder man hat halt 1 Million Dollar auf dem Treuhandkonto oder man macht den Green Card oder so, die haben ja auch mehrere Möglichkeiten. Wir haben im Moment gar nichts. Bloß ein ganz wichtiger Punkt ist einfach, wenn jetzt jemand kommt, so, dass man einfach die Frage stellt, hast du eigentlich überhaupt mal jemals vor zurückgehen, hast du selber noch die Hoffnung oder die Perspektive zurückzugehen, dann wäre es ja nur was temporär, dann ist Asyl. Ich werde gerade, man haben ja dann verfolgt, da ist Krieg, was auch immer, aber ich habe die Hoffnung, in 6 Jahren, so, ist es vielleicht vorbei, weil es wird eine, keine Ahnung, die UN mal steht ein und alles wird toll. Oder, dass die Leute mal sagen, pass mal auf, ich weiß ganz genau, da ist nichts mehr zu retten. Ich möchte gerne einwandern. Hm. Wenn man einfach den Leuten, die kommen, einfach überhaupt mal grundsätzlich diese Frage stellt, ja, oder ich wohne an der Grenze zwischen Kosovo und Serbien, da gibt es, egal was die sagen, da gibt es immer wieder Scharmützel von irgendwelchen Paramilitärs. Ich fühle mich da nicht mehr sicher. Aber in anderen Städten werde ich von, weil ich bin eine bestimmte aus dem Tal, was keiner leiden kann, wenn ich in die Hauptstadt ziehe, dann geht es mir da auch nicht besser. So, deshalb möchte ich bei euch einwandern. So, wenn man den Leuten einfach mal überhaupt die Frage stellt, was willst du hier? Also nicht, ne, nicht so, aber halt so, willst du hier nur temporär bleiben? Sollen wir dir Asyl gewähren oder willst du einwandern? So, das wäre schon mal so ein Fortschritt und da hätten wir so viel gewonnen einfach. Genau. Das würde auch so viele, so, dann müssen, wir können auch so schön dann Arbeit abschieben, weil er definiert dann für uns, was er eigentlich will und was er ist. So, dann muss er, dann so, hat dann der von der Bundesamt für Migration, hat er dann so Kreuzchen so, ich brauche nur temporär Asyl von euch, vielen Dank, oder ich will hier einwandern. Und damit kann man auch viel so hier Hintergrund überprüfen, kann man sich dann einfach sparen. Dennis, aber darum geht es jetzt gar nicht, ob die sagen, da ist Krieg oder so, sondern es ist die Frage, wenn ich jemanden habe, der in seinem Land keine Arbeit hat, am Verhungern ist, hierher kommt, sagt, ich bin Wirtschaftsflüchtling. Wo ist der Unterschied zwischen dem in unserer Definition und jemand, der aus Kanada hierher kommt und sagt, ich habe oben keinen Job, ich bin am Verhungern, ich möchte hier bleiben? Lassen wir das doch den Daniel und dann. Nein, lass den Koch kommen. Ja, aber es ist sehr grundsätzlich. Wir schaffen damit faktisch, wenn wir das zusammennehmen, dann schaffen wir jeglichen Asylgrund ab, sondern haben nur noch ein Einwanderungsgesetz. Das Asyl an sich ist ja eigentlich dafür da, jemanden temporär unterzubringen. Deshalb stelle ich doch die Frage. Ja, aber wenn wir der Unterschied Wirtschaftsflüchtling und Kriegsflüchtling nicht haben, dann gibt es kein Asylgrund mehr, dann gibt es nur noch die Einwanderung. Aber man so viel daran denkt, das verstehe ich. Weil du machst keinen Unterschied mehr zwischen demjenigen, der aus Kanada einwandert, weil er sagt, er hat da keinen Job, und demjenigen, der aus Nigeria einwandert, sagt, ich habe keinen Job, und zwischen demjenigen, der aus Syrien hierher kommt, weil er sagt, da ist Krieg. Die aus Kriegsgründen eher herkommen, die kommen ja nicht, klar, sie haben ja dann auch keinen Job mehr, aber das liegt daran, weil die Arbeitsstätte nicht mehr da ist. Deren Intention ist ja eher, dass es dort in dem Land wo sie herkommen, besser wird irgendwann und sie dann wieder zurück können, um es wieder mit aufzubauen. Und du brauchst den Unterschied. Ich würde jetzt dann gerne mal den Daniel noch das sagen lassen, dann würde ich kurz mal dazwischen was sagen, aber lass das mal den Daniel. Jetzt zu euch beiden. Ich meine, wenn wir mal so weit sind, dass wir sagen, wer kommen will, der soll halt kommen und wir lassen jeden rein, dann gebe ich euch recht. Aber so weit sind wir ja bei weitem nicht. Und solange wir von Themen wie jetzt Asyl und Einwanderung sprechen und diese Begriffe auch begrifflich halt auch getrennt sind, ist es halt schon wichtig und auch diesen Asylgrund zu haben. Denn wenn jetzt jemand kommt und er beantragt Asyl, dann ist der Grund insofern wichtig, um zu gucken, ist es überhaupt ein Asylgrund. Wenn jetzt jemand halt kommt, weil er sagt, in Deutschland gibt es gutes Bier, ich möchte jetzt da halt einwandern, dann ist das halt eine Einwanderung und kein Asyl. Und deswegen ist hier der Asylgrund wichtig. Ob er jetzt eben flüchtet, weil Krieg ist oder weil er halt verhungert, ist uns dann wieder egal. Aber insofern ist es halt schon eine Unterscheidung. Kommt jetzt jemand, weil er verfolgt wird oder weil er einen, sage ich jetzt mal, wirklichen Asylgrund hat oder kommt er halt, weil er einfach einwandern will? Insofern sehe ich da halt diese Unterscheidung schon auch klar. Dass wir dann halt trotzdem den Weg gehen müssten, die Einwanderung irgendwie ordentlich zu gestalten, ist ein anderes Thema. Aber im Moment ist, denke ich, der Asylgrund schon noch wichtig, wenn auch nicht die Unterscheidung von Wirtschaft zu. Also vielleicht spreche ich das mal kurz dazwischen, dann gebe ich da hinten wieder. Wir machen mit Handzeichen, damit wir eine Ordnung haben. Besonders wenn es mehr werden, wird es langsam und unübersichtlich. 1, 2, 3, ich merke es mehr. Also ich denke schon, dass, soweit ich es jetzt verstehe, ich versuche es mal zusammenzufassen und wenn nicht, könnt ihr mich dann nachher abstrafen, dissen oder was auch immer. Also ich denke schon, dass es geht um die Begrifflichkeit, ne? Und wenn man sich jetzt dann, sagen wir mal, an einem Infostand jetzt einfach mal aus Beispiel hinstellt, sagt, ja, was wollt ihr jetzt machen mit den Flüchtlingen? Wie unterscheidet ihr Wirtschaftsflüchtlinge? Wie unterscheidet ihr Kriegsflüchtlinge? Diese Unterscheidung wird man einfach nicht machen, weil das ist auch nicht unsere Aufgabe als Politiker, hat der Daniel vorhin schon gesagt, sondern sagen, ja, wir wollen erstmal, dass die Flüchtlinge, wenn sie halt da sind, entsprechend als Flüchtlinge anerkannt werden und dann wird sie ins Verfahren, ins Asylverfahren praktisch geschickt. Oder dann eben, wenn man die Möglichkeit hätte, gesetzlich zu sagen, willst du bleiben, weil das finde ich eigentlich die beste Idee, sagen, oder bist du einfach nur kurz hier, weil es in deinem Land eben die Umstände so kritisch sind. Und dann irgendwie Angst zu haben, dass die ganzen Kanadier zu uns kommen. Ja, wenn einer aus Kanada jetzt rüberkommen will, dann fliegt er halt her, dann ist er in Deutschland und kann Asyl beantragen, sobald du in Deutschland bist. Wenn du die ersten, wenn du den Fuß auf, das sogar nach dem, wie ist Dublin, 2, 3, 4, 5, wenn der wo der seinen Fuß hinsetzt, kann er sagen, ich will Asyl beantragen, warum auch immer. Ich glaube, die missverstehen uns mal absichtlich. Bitte was? Ihr missverstehen. Nein, ihr versteht nicht. Nein, wir haben doch keine Angst vor den Kanadiern. Ich glaube schon, du willst immer. Beispiele, Kanadier. Aber ich. Warum du konstruierst irgendwas, wo man dann sagt, ja, wir kommen denn jetzt. Hier noch nichts. Entschuldigung. Also. Das war, ich sehe schon, ich habe euch jetzt wieder mehr aufgeregt als bezänftigt. Wir hätten noch mehr Reihenfolge. Ich finde euch nicht progressiv genug. Ja, gut. Okay. Jetzt machen wir Bertram und dann so weiter. Also und dann mal kurz auf den Punkt einzugehen. Ich glaube, das können wir noch abschließen. Das wird uns auch jetzt nicht unbedingt weiter. Das merke bei ich der auch. Einwanderung kannst du jederzeit eine Obergrenze festsetzen, wie du willst. Das ist politisch ganz einfach zu entscheiden. Ein Asyl ist ein dauerhaftes, ist damit ein dauerhaftes Bleiberecht. Solange dieser Asylgrund da ist, gewährleistet. Hm. Und das kannst du nicht einfach ändern. Du kannst es auch nicht so komplett entkoppeln. Klar. Wie Daniel auch sagt, wenn man jetzt das komplett abschaffen sagt, ja, wir brauchen eigentlich nur Einwanderung, dann kann man das dann auch wegfallen lassen. Dann ist der Grund egal, aber das geht eben nicht. Warum nicht? Ich glaube, wir müssen dann irgendwann eine halbe Stunde Pause machen. Dass ich kann das einfach dann wollen. Wir wollen, wenn dieses Gesetz existiert, wenn dieser Grund da ist und das ein Menschenrecht ist, kann ich das dann nicht einfach abschaffen. Das ist immer, das kann jeder dazu kommen. Eine Einwanderung ist was grundlegend anderes. Und deswegen ist es auch wichtig, warum die Leute nicht fragen vorher, genau. Will ich einwandern, will ich Asyl? Das eine ist, das kannst du jederzeit begrenzen, wie du willst. Asyl kannst du nicht begrenzen. Oder du kannst es nur abschaffen. Also es ist nicht wirklich. Es sackt gerade, glaube ich. Lass mal sacken. Ich glaube, der Detlef wollte was sagen, dann der Tilko. Dann also ich glaube, die entscheidende Frage, der doch vorhin Daniel schon angesprochen ist doch. Und dann, da geht es auch gar nicht darum, ob man was begrenzen kann, beziehungsweise damit kann man es begrenzen. Entscheidend ist doch mal die Frage, was für eine Intention stammt denn ursprünglich mal hinter dem Begriff politisches Asyl. Und den Begriff politisches Asyl sollte man mal wirklich wieder ernst nehmen. Ja. Weil die Problematik, die wir in Deutschland auch schon in der Vergangenheit hatten, wobei uns das Dublin-Abkommen da im Prinzip von Frau Merkel gerettet hat in der Vergangenheit, war ja das, dass man nicht viele Anträge hatte. Und selbst bei den Anträgen, die in Deutschland schon gestellt worden sind, hat man keine eindeutige oder vielleicht auch falsche Entscheidung getroffen. Ist der jetzt aus irgendwelchen Gründen, weil er in seiner Gesellschaft nicht akzeptiert wird, weil er, was weiß ich, aus sich irgendwie verhält, oder ist er wirklich politisch verfolgt? Das ist eben das Problem. Ich meine, okay, dass wenn jemand in Not ist, dafür gibt es in Deutschland ein ähnliches Beispiel mit Erste Hilfe. Da ist man auch eigentlich verpflichtet, dem erstmal zu helfen. Und die Frage ist, wo ist dann die Grenze von dieser Hilfe? Und das ist genauso auch bei den Flüchtlingen, die heute kommen aus Kriegsgebieten. Da sage ich auch, ja gut, wir können denen helfen, aber nicht auf Basis eines Asylrechts, sondern da sollte man ein anderes Recht einführen, aufgrund eines Rechts auf Schutz, und zwar temporär, bis man irgendwo wieder in seiner Heimat eine Gegend gefunden hat. Und ich glaube, auch in Syrien gibt es genügend Städte und Gegenden, wo die Leute noch normal arbeiten. Ich habe gestern erst einen Bericht im Radio gehört. Nein, das ist komplette Wahrheit. Doch. Den Staat Syrien gibt es nicht mehr. Ist egal, es gibt dort ein Territorium, wo die aufgrund ihrer, was weiß ich, ihres Passes oder so eine normale Staatsbürgerschaft haben, ob es den Staat gibt oder nicht. Aber genauso wie es in Deutschland auch Gegenden gibt, wo es nicht mehr lebenswert ist, wo einer sagen könnte, ich würde da lieber wegziehen, weil ich dort keinen Job finde oder weil ich dort ständig von irgendwelchen Schlägerbanden verfolgt werde, kannst du auch nicht sagen. Aber dann fährst du auf die Autobahn oder steigst in den Zug und fährst halt einfach. Da steigst du ins Auto und wirst im Zweifelsfall von schwarzen Leuten rausgezogen und dann am Straßenrand erschossen. Das ist der Unterschied. Das ist unsere Verantwortung. Der Problem, ja, teilweise. Sie unterbrechen oder wir reden rein. Wir haben, also nicht nur wir, sondern auch viele andere haben jahrelang wirklich, wirklich gut verdient. Und genauso wie da unten, sagen wir, Waffen von vielen namhaften großen deutschen Herstellern auftauchen, die dann nicht mal unbedingt in Deutschland produziert worden sind, sondern unter Lizenz, dann eben auch teilweise in Syrien, auch Israel, aber auch der Iran zum Beispiel. Also da kriegst du ein G3, da kriegst du eine MP5, Pakistan übrigens auch. Ja, also Heckler & Koch hat da wirklich den gesamten Nahen und Mittleren Osten zugepflastert. Das heißt, auch wir tragen da Verantwortung. Okay, warum gehst du dann nicht nach Bangladesch und lässt deinen Trainingsanzug selber? Weil ich keine Klamotten aus Bangladesch kaufe. Ja, okay. Aber die nicht. Ah, nee, so, ich möchte das mal kurz unterbrechen. Du brauchst ja einen Staat. Mit dem Staat musst du Beziehungen haben, du musst verhandeln können, es muss ein Gebilde da sein. In Syrien ist es ein schwarzes Loch, da ist nichts mehr. Ja, egal, aber warum dürfen nicht alle Leute aus Bangladesch auch nach Deutschland kommen? Weil sie es nicht schaffen können, da liegen zu viele. Wir machen da eine Pause kurz aus. Also. Dominik und Detlef, wenn ich mal kurz unterbrechen darf, die Diskussion, warum und wieso die flüchten, dass wir Gründe dafür sind, haben wir ja schon gesagt, das geht jetzt über diese Diskussion hinaus. Okay, weil, aber meine Frage zurück, mein Standpunkt. Darf ich zu Ende reden? Danke. Auf welche Gründe bezieht sich unser Asylrecht, das irgendwo schon im Gesetz steht, und auf welche Gründe bezieht es sich nicht? Und da müsste man. Aber wir haben schon eine halbe Stunde lang wir haben in den ersten fünf Minuten festgelegt, dass uns das als Piraten relativ wurscht ist. Wenn einer hierher kommt und sagt, er möchte Asyl, dann ist es aus unserer piratigen Sicht vollkommen egal, warum er das will. Ja. Und das Verfahren, was danach kommt, ist dann auch erstmal, also ob das dann anerkannt wird, ist eine zweite Frage. Weil jetzt in der Politik ist ja, dass vorher schon eine Entscheidung getroffen werden soll, was bist du für ein Flüchtling? Und wenn du der falsche Sorte von Flüchtling bist, schick mir dich gleich wieder zurück. Ja? Aber man muss ja dem Flüchtling erstmal die Chance geben, sich diesem Verfahren zu stellen oder zu sagen, willst du jetzt... Das haben die. Das wird teilweise sehr schnell gemacht. Ja, ja. Also deshalb wollte ich hier, da ist ja eine gute Gelegenheit, bei dran, da einzuspringen. Also das, was du gesagt hast, dass dieses hier bedeutet, wir nehmen erstmal alle ordentlich auf, was auch immer ordentlich ist, und die dürfen ihr Verfahren durchlaufen und werden dann abgelehnt oder nicht. Das ist nicht das, was wir damit meinen. Denn das ist das, was wir heute haben. Ob die Verfahren aber gerecht sind, okay, aber das ist darüber kann im Einzelfall geredet werden. Aber würden dann weiterhin die Unterscheidung zwischen anerkennenswerten Flüchtlingen und nicht anerkennenswerten Flüchtlingen haben. Und ich habe das zumindest so gemeint und verstanden, dass wir das genau nicht wollen. Das heißt also, wie du richtigerweise sagst, im Prinzip die Asylgrundfrage stellt sich dann nicht mehr. Das heißt, wir erkennen alle, die flüchten, eben an, warum auch immer. Wir brauchen auch eben keine inquisitorischen Maßnahmen machen, warum die jetzt das wollten. Und damit ist das Asyl automatisch erfüllt. Das heißt, wir kommen auch nicht in Konflikt mit dem Grundgesetz, da wir ja jeden, der verfolgt ist, aufnehmen. Wir drehen uns im Kreis. Ne? Es geht ja auch nicht um die Verfolgten. Du bist gerade dran. Da waren noch andere vor dir dran. Weiß ich nicht, ich glaube. Doch, ich weiß es. So, also ich würde mal Folgendes vorschlagen. Sorry Leute, wir machen es folgendes mal. Also ich sehe schon, wir drehen uns im Kreis. Ich weiß schon. Asyl und so. Ich würde es Folgendes vorschlagen. Der Michael hat sich noch gemeldet. Dominik, hast du dich noch gemeldet? Nee. Also wenn wir eben dann rauchen gehen. So, dann würde ich jetzt Folgendes vorschlagen. Der Michael darf noch kurz noch was sagen. Und du willst jetzt auch noch. Und dann machen wir mal Raucherpause 15 Minuten oder sowas. Da können wir noch gerne über das Thema, was Asyl und nicht Asyl heißt, draußen kurz zoffen. Die meisten sind schon raus in der Raucherpause. Erstmal noch der Michael. Wir müssen viel einfacher denken. Wenn ein Asylsuchender nach Deutschland kommt, entweder hat er einen legitimen Pass, dass er richtig sorgfältig aufgehoben hat und liegt es hin, weil er es tatsächlich sich legitim ausweisen will und sagen, ich bin Kriegsflüchtlinge, oder der hat das Ding weggeworfen, weil er will nicht wissen, wer ich bin. Ne? Und da hast du schon eine sehr strikte Trennung. Ja, aber das tun sie auch nur, weil sie eben sonst befürchtet haben, abgelehnt zu werden. Ja. Wenn das Risiko nicht besteht, können sie den Pass auch behalten, nämlich. Das macht der Dennis und dann gibt es die Raucherpause. Genau. Jetzt sag nichts, was du da hier was proposierst. Nein. Eine Grundsatzfrage vor, damit wir mal bleiben. Asyl ist doch grundsätzlich eigentlich eher etwas Temporäres und Einwanderung ist was für auf Dauer. Ja. Deshalb. Darauf können wir uns einigen. Asyl kann auch, auf Dauer. Ja, aber der Asylgrund, wenn der wegfällt, ist das Asyl an sich hinfällig. Also wenn jetzt Syrien morgen alles wieder schön, alles steht wieder, warum auch immer. Zauberfee. Zauberfee, genau. Dann ist der Asylgrund weg. Ja. Und das kann ja auch meinetwegen erst in 20 Jahren sein. Aber grundsätzlich ist demnach, weil der Asylgrund wegfallen kann, ist Asyl immer temporär. Ja. Aber ein Einwanderer kann auch wieder auswandern, der wird ja auch nicht hier. Es sei denn, der kommt lebenslänglich ins Gefängnis. Ja, aber der Unterschied ist ja, dass wir sagen, okay, dein Grund hier zu sein ist weg, deswegen musst du jetzt wieder gehen. Oder er dürfte dann, wenn wir clever sind, einen Einwanderungsantrag stellen oder einbürgern. Das wäre eine super Lösung. Und jetzt machen wir Pause und ihr könnt draußen ohne meine Moderation und ich kann aufs Klo. Gut, also, habt ihr jetzt eure Themen geklärt, Michael und so weiter, mit Asyl und so weiter, oder... Lass mal das erstmal stecken. Ja, wir haben jetzt 10 Minuten die Welt gerettet. Wir können hier eigentlich alles abbrechen. Schön wäre es auch noch, die Zauberfee. Ne? Wir müssen es bloß noch richtig formulieren. Genau. Gut, was haben wir jetzt? Wer hat das jetzt hingeschrieben? Das haben wir jetzt hingeschrieben. Sehr gut, vielen Dank. Du bist ab sofort zum Stiftmeister, dann, Dominik. Ach, der Bert hat mal hingeschrieben, oder? Der Bertram hat doch eben gesprochen. Ach so, ich habe jetzt gedacht, der Bertram ist Schiffmeister. Bitteschön. Wolltest du was noch sagen? Ja, nee, wir haben ja schon einige Punkte rausgearbeitet. Also im Grunde sind wir uns einig. Es ist nur das übliche Problem beim Piraten, dass wir zu sehr in der Zukunft sind und zu wenig der Gegenwart. Das schafft auch Probleme. Es ist gut, dass wir das machen, aber wir müssen es trotzdem so formulieren, dass es nachvollziehbar wird. Aus dem Jetzt und nicht erst dann irgendwann, wir schieben alles auf die Zukunft, es wird schon gut zu gehen. Das ist konkret. Man muss dann wirklich was sagen können. Und da sind halt dann die ganzen Probleme, die sich verdrängen. Also was ich noch als Einigkeit gesehen habe, war, dass wir praktisch eine offene Entscheidung über das Bleiberecht haben wollten. Also man sagt, was man eigentlich will, wenn man ankommt. Zum Beispiel, ja. Dass man prinzipiell von Einwanderung ausgeht, aber auch einfach sagen kann, ja, wir bieten temporären Schutz. Also wir wollen eine offene Entscheidung der Ankommenden, entweder auf Einwanderung, hallo. Oder auf Servus. Auf temporären Schutz. Könnte man das so formulieren? Also ich fand ja den Vorschlag vom Dominik, man fragt halt einfach, warum und wieso er hier ist oder was er denn, also nicht, was willst du hier, sondern was seine Aussicht in Deutschland oder in Europa halt ist. Ne? Das finde ich eine gute Sache. Da war ja in der Zwischenpause, wird jetzt draußen noch ein bisschen weit diskutiert, kannst du ja eigentlich auch sparen. Denn jeder, der einwandert, kann ja auch wieder auswandern. Was wäre denn die Konsequenz, der Asyl beantragt, der hat zwar vielleicht die Absicht, wenn es besser wäre, zurückzugehen, aber wann ist jemals besser, besser wird, kann ich ja nicht absehen, das ist ja nicht Hellseher. Also kann ich mir die Frage eigentlich auch sparen. Der kommt halt, wird hier eben aufgenommen, wird eben integriert und wenn die Situation besser wird und er will zurückgehen, geht er halt. Wir halten ihn ja nicht fest. Ne? Ja, es gibt ja auch viele Leute, die kommen hier nur für ein paar Wochen, weil sie weiter wollen nach Skandinavien oder so oder da, wo sie Familie haben. Ja, auch das bei den Gewehren. Und im Zweifelsfall heißt dann noch, nee, du musst jetzt erstmal 4 Wochen hier bleiben. Bei. Nee, das müssen wir natürlich auch nicht. Ne? Sonst ist okay. Der Punkt ist nicht, das von oben immer alles so möglichst frei zu regeln, sondern die Menschen wirklich zu fragen. Ja. Halte ich immer für einen Vorteil. Ja, aber was wäre denn die Konsequenz? Was wäre die Konsequenz? Denken wir in 3 Schritte Zukunft. Ich muss das jemandem vermitteln. Ich kann eine Entscheidung, die irgendwann mal in der Zukunft sein wird, kann ich nicht niemandem vermitteln. Na Moment, du missverstehst mich wieder falsch. Also, ihr stellt jetzt die These auf, wir würden gern den Einwandernden fragen, ob er denn sich eher so als temporäres Asyler sieht oder als potenziell permanenten Einwanderungskandidaten. So, dann stelle ich euch die Frage, was wäre denn, für mich ist diese Einwanderung, da ich ja jetzt progressiv in die Zukunft denke, für mich wäre das jetzt eine banale Frage. Jetzt frage ich euch, die ihr diese These aufgestellt habt, was wäre denn für euch die Konsequenz, wenn der jetzt A ankreuzt oder wenn er B ankreuzt? Wird er dann anders behandelt oder kriegt er dann irgendwelche anderen Zuwendungen oder was ist, wenn ihr den fragt, willst du A oder B sein, was ist für euch die Konsequenz, wenn er A ankreuzt oder wenn er B ankreuzt? Ganz knallhart, es geht um die Verteilung von Ressourcen und die sind nicht unendlich. Das Bildung, Wohnen, Integration, Deutschkurs, was du, wo du hinguckst, das macht einen riesen Unterschied. Aber willst du jetzt einen er hat es noch nicht konkret beantwortet. Aber das ist jetzt ein allgemeines Palaver. Was ist der Unterschied? Verteilung von Ressourcen, das ist ein Allerweltspolitikersatz. Was ist die Konsequenz, was ist der Unterschied, wenn er A ankreuzt oder wenn er B ankreuzt? Was kriegt er denn für andere Ressourcen? Ja, du musst ja das ganze Sozialrecht mit einbeziehen. Ne? Wenn ich eine Einwandererperspektive haben will, dann bin ich von Anfang an mit der Systematik Arbeitsplatz, Sozialversicherung, was weiß ich, vertraut. Das brauche ich notwendigerweise nicht unbedingt als Asylant. Da kann ich sagen, ich brauche einfach nur eine Arbeitsgenehmigung und schlage mich hier irgendwie durch. Muss alles nicht notwendig sein. So, erstmal kommt der Detlef und dann kommt der Michael. Also, und wir begrüßen unseren neuen Gast. Ich stelle ihn mir aus so einem... Der Begriff progressives Einwanderungsrecht gefällt mir gut. Ich stelle mir darunter mal Folgendes vor. Ich meine, für die Einwanderung, jeder, der nach Deutschland kommt, jetzt basierend auf dem Asylrecht oder mit der Argumentation des Asylrechts, hat eine gewisse Motivation. Ich möchte gar nicht darauf eingehen, welche Motivation der hat. Das ist jetzt erstmal nicht das Thema. Er hat gewisse Motivationen, weil er zu Hause sein Haus verloren hat, weil zu Hause bei ihm ständig Gefahr läuft, von irgendeiner Kugel geschossen zu werden, weil er sich mit seinem Bürgermeister angelegt hat und von irgendwelchen Milizen verfolgt wird. Egal, er hat eine Motivation, hierher zu kommen. So, jetzt wäre ein progressives Einwanderungsrecht erstmal das, dem so Hilfe zu leisten, dass eine wirtschaftliche Motivation von unserer Seite nicht, wie soll man sagen, gefördert wird. Das heißt, dass man ihm sagt, ja, das Minimum, was du zum menschenwürdigen Überleben brauchst, das können wir dir für einen absehbaren Zeitraum zur Verfügung stellen. Und wenn das für dich akzeptabel ist, wenn da andere Gründe dann immer noch Motivation genügend dafür da sind, dann werden wir es auch schaffen, dich in unserer Gesellschaft, oder dass du in unserer Gesellschaft dann toleriert wirst. Das heißt, entscheidend ist, dass die Politik oder dass das Einwanderungsrecht keine zusätzlichen Motive, vor allem keine wirtschaftlichen Motive schafft, sondern wirklich nur die Not des Menschen oder dieses Flüchtlings als Alleingrund gelten lässt. Und dann würden wir wahrscheinlich viele Probleme automatisch lösen. Das heißt, entscheidend ist, dass die Anreize, die über den Schutz hinausgehen, reduziert werden müssen. Das ist auch meiner Sicht der Einwanderungsrecht. Ich habe es gerade mit ihm diskutiert. Ich habe überhaupt kein Problem, jemand zu sagen, okay, du baust bei dir zu Hause die Zelte ab und nimmst dein Erspartes, kommst zu uns, gibst dein Erspartes nicht dem Schlepper, sondern investierst es hier in, was weiß ich was, in Kleidung, in Möbel, in eine Unterkunft und hilfst uns dich damit zu integrieren, dass du zumindest auch nicht, dass du eigentlich auch schon mal finanzielle Mittel mitbringst und nicht irgendeinem Schleuser gibst, sondern lieber bei uns mitbringst. Ich meine, das unterstellt sich. Es wäre auch ein Prinzip, dass man sagt, wenn wir offener wären und freundlicher wären, dann bräuchten wir die Schleuser nicht und die Schleuser könnten das Geld nicht abziehen. Hm. Moment, wir haben zwei Probleme. Wir haben einmal das finanzielle Problem und das soziale. Das kann man lösen. Die Ressentiments gegen andersartig unsere Gesellschaft, dass wir die abbauen, da bin ich dafür. Aber ich bin dagegen, dass wir weiterhin wie bisher die wirtschaftlichen Anreize durch unsere sozialen, wie soll man sagen, aus meiner Sicht auch für die deutschen übermäßigen sozialen Gesetze auch noch die Anreize verstärken. So, das heißt, ein Einwanderungsrecht ist für mich, dass wir sagen, Toleranz steigern, ja, die Toleranz in der Bevölkerung durch Aufklärung erhöhen, ja, aber gleichzeitig die wirtschaftlichen Anreize reduzieren. Das wären für mich die Kernthemen, die eine moderne Asyl- und Einwanderungspolitik ausmachen. Der CSU, ja. danke für den Kommentar. Erstmal der Michael, wir machen mir so Handzeichen, du bist ein wenig, aber du darfst ganz solche Kommentare geben. So, diese zwei Fragen, wenn die tatsächlich auf irgendeine Fragebogen stehen werdet, gehe ich davon aus, dass die Asylsuchenden, die kommen, nur immer die erste Frage ankreuzen werden, immer. Mhm. Und niemals die zweite ankreuzen. Dann müsste es vielleicht eine andere Art anzugehen, eine viel einfacher Art und einfach eine Willensfrage grundsätzlich fragen. Willst du hier was lernen? Sind sie bereit, sich zu ändern, sich anzupassen? Aber nicht einfach, ob du einwandern willst oder Asyl, darum geht es nicht. Es geht darum, ob jemand motiviert ist, sich zu verändern, ob der Wille ist, andere Sprachen zu lernen ist. Viele Diener kommen hier und nehmen das einfach grundsätzlich ab, das will ich nicht. Aber viele sind interessiert und haben viel Energie und sind begeistert, was Neues zu lernen. Nein, lassen wir jetzt bitte, Detlef, nein. Ich möchte bitte, dass die anderen auch mal zu Wort kommen. Danke, bitte, Michael. Wolltest du noch weiter sagen? Nee, das passt gut. Okay. Dann kam erst mal der Dennis, glaube ich. Mhm. Das wollte ich auch sagen im Endeffekt. Wenn wir sagen, wir haben zwei Möglichkeiten, wenn wir fragen, bist du A oder B? Das eine ist, bei dem einen gibt es weniger als bei dem anderen, kreuzt niemand das an, wo es weniger gibt. Das ist, am Anfang hast du mal ein paar Leute, die das machen, weil sie es noch nicht wissen. Und danach kreuzen alle das Gleiche. Kreuz B an, steht dann. Was ist jetzt B? Das ist völlig egal. Es ist ja wurscht was. A ist meinetwegen, du kriegst 100% und B ist, du kriegst nur 80% der Leistung. Das ist, was wir ja Bertram gefragt haben, wo der Unterschied. Deswegen brauchst du gar nicht fragen. Du musst einfach nur sagen, okay, du kommst her, okay, kannst bleiben. Uns ist egal, warum du kommst, wir integrieren dich. Eine andere Frage brauchen wir nicht. Und das ist vollkommen wurscht, weil wenn wir keine Unterscheidung mehr machen, warum jemand kommt, und egal, und im Endeffekt ist es wurscht, ob er jetzt für 3 Monate kommt, das kommt keiner für 3 Monate, grundsätzlich mal. Jeder kommt, weil er etwas länger hier bleiben will. Naja, wenn es morgen der Krieg in Syrien aus wäre, dann wären die 3 Monate im Prinzip schon relevant. Also ja, schon, aber dann weiß ich es ja vorher. Das weiß man ja, aber dann können sie ja auch gehen. Dann ist es ja wieder wurscht. Und dann, jeder kriegt das Gleiche, die Integrationskurse, den Deutschkurs, und wird halt irgendwo eine Wohnung vermittelt und gut ist. Also das Einwanderungsgesetz meiner Meinung nach muss einfach so aussehen, jeder kommt, sagt... Er muss nicht sagen, warum er will, warum er kommt, das ist eigentlich wurscht, wenn wir alle einfach gleich behandeln. Statistisch kannst du das. Ja, du kannst eine Statistik hinten dran machen und sagen, okay, du kommst halt, weil Krieg ist, du kommst, weil kein Essen mehr hast, und der andere kommt halt, weil er es geil findet, in Deutschland zu wohnen. Wegen dem Bier, das hat man vorhin schon. Ja, wegen dem Bier. Aber wir müssen einfach nur sagen, okay, Punkt, das fragen wir ab für die Statistik, dann wissen wir es. Und danach kommt halt der normale Prozess. Bei dem einen brauchst du halt mehr Integration als bei dem anderen. Und wenn sich jemand nicht hier integrieren will, kommt der auch nicht hierher. Und ja, natürlich, es gibt Einzelfälle. Es gibt Arschlöcher überall auf dieser ganzen Welt und es werden immer mehr. Genau, das ist das Problem. Es werden immer mehr, auch weil einfach die Grundbildung fehlt. Also, aber das wäre jetzt wieder ein anderes Thema, wenn ich jetzt sage, wir haben zu wenig Bildung. Ja, ja, das wirst du. Einfach, jeder kann kommen, jeder wird gleich aufgenommen. Keiner wird bevorteilt, keiner wird benachteilt und gut ist. Und ja, wir können es auch finanzieren, wir müssen bloß wo. Jetzt bei den eigentlichen Flüchtlingen, die Steuerflüchtlinge leben. Aber dann bitte alle. Wie alle? Nicht bloß die, die jetzt, die es rechtzeitig geschafft haben, an die Grenze zu kommen. Dann bitte alle, die finanzieren wir. Du mit. Ja, alle 100 Millionen, alle 2 Milliarden. Also, Milliarden. Ja, ist ja kein Problem. Doch. Nein, wir bleiben bei den Fakten. Weil ich alle keine 2 Milliarden. Man kann nicht mit irgendwelchen Bullshit-Fakten aus dem Arsch ziehen und dann damit argumentieren. Nein, das ist Bullshit. Dominik, Detlef. Bullshit. Dominik und Detlef. Es gibt aber die Bewegung. Okay, alle okay. Und die meisten sagen wir sind Binnenflüchtlinge und in, oder zwischen afrikanischen Ländern. Das heißt, wir reden von einer, also ganze 1000 abziehen von der Milliarde. Also durch 1000 teilen. 3 Nuller weg. Heißt 3 Nuller weg. Darf ich nur ganz kurz um das, weil du sagst, wenn ich persönlich rede von wir, meine ich Europa. Ja. Grundsätzlich ist es Europa, weil solange wir ein Europa, eine Europäische Union haben, sind wir eine EU und dann ist es. Können wir theoretisch die jetzt im Moment auf der Flucht sind, sind glaube ich 2%, wenn wir alle integrieren? Das ist so wurscht. 2% von Europa meinst du? 2% der europäischen Bevölkerung wäre das halt die jetzt da auf der Flucht sind, die dann kommen. Und? Das sind 2%. Das ist nicht mal 10% für Real Estate. Ja, ist die Frage, wo das Geld hinfließt. Wenn es die Banken kriegen, ist es halt immer irgendwie ansehnlicher. Ich weiß zwar nicht warum, aber gut. Michael hat sich noch gemeldet gehabt. Mich hast du übersehen. Das war im rechten Auge. Er hat sich vorhin gemeldet. Ich habe ganz, ganz, ganz lange das wäre vor dir? Ja. Dankeschön. Also, wie gesagt, das erstmal genau, Dennis, so ist es, so einfach ist es und nichts anderes, alles andere hat auch keinen Sinn. Da verdrehen wir uns nur wieder. Und was mich eben ganz massiv stört, diese Behauptung mit den wirtschaftlichen Anreizen. Das ist doch wirklicher Unsinn. Das heißt, die Leute, die hierher kommen, bekommen eine Grundsicherung, eine Existenzminimum. Die kommen ja im Moment sogar weniger als Hartz IV. Und das ist ja wohl dem Menschenrecht, dass die das auch weiterhin kriegen. Und diese mit den Anreizen, kein Mensch wird freiwillig, wenn er einigermaßen leben kann, seine Heimat verlassen. Deshalb, wir haben ja auch von einem Bangladeschi irgendwie geredet, es kommen hier keine 80 Millionen Bangladeschi her, weil sie auch zu Hause sind und nicht gehen. Die Leute kommen wirklich nur hierher, wenn es denen wirklich sowas von dreckig geht, dass es einfach keine Alternativen mehr gibt. Und selbst dann ist es ja noch so, dass sie sogar meistens dann eben eher in benachbarte Länder fliehen. Also von den Syrien sind die meisten halt in Jordanien, in Libanon und in der Türkei. Und da muss man überlegen, in Libanon, da haben wir 4 Millionen Einwohner und 2 Millionen syrische Flüchtlinge. Die haben vielleicht ein Problem, aber wir nicht. Ja, aber in anderen Ländern und Anreize haben wir überhaupt nicht. In anderen Ländern müssen sie alle arbeiten, um halbwegs zu überleben und bei uns nicht. Detlef, bitte, ich hätte gerne eine Reihenfolge, ansonsten macht das keinen Sinn. Du kannst dich ja gerne melden und danach, ja, erst dann und dann natürlich. Nee, glaub, genau. Also, der Michael hat ja seinen Platz und dann darf der Kunde. Er haltet jetzt noch an der These Selbsteinschätzung beim Ankommen fest oder nicht? Weil dann hätte ich immer noch gerne die Frage beantwortet, was eure Konsequenz wäre von der unterschiedlichen Behandlung mit Ressourcen. Das ist eine ganz andere Frage. Nein, das ist keine andere Frage. Um das quasi konsequent zu machen, was wäre denn dann, was würde ein Asylsuchender nicht bekommen, was ein Einwanderungskandidat bekommen hat? Oder nehmen die an, wenn ein Asylsuchender da ist, dann will der sich eigentlich nicht integrieren, weil er sitzt ja immer nur auf dem Sprung, um zu sehen, ob der Asylgrund wegfällt oder nicht. Das ist jetzt auch ein Problem. Okay, lassen wir es mit Gunnar, dann Dominik. Ja, ich wollte bloß sagen, dass gerade dann, wenn wir Wirtschaftsflüchtlinge haben, die da abgehalten werden sollen, das sind ja doch diejenigen, die bei uns am schnellsten integriert werden und am schnellsten auch wieder Geld bringen für unsere Rentenkassen. Ja, das ist also wirtschaftlich gar nicht das Problem. Die sind wirtschaftlich wirklich nicht das Problem. Ja, denn die integrieren sich sehr schnell. Wenn man natürlich sagt, wir nehmen unsere Arbeitsplätze weg, naja, das ist eigentlich nicht wahr. Aber natürlich im Einzelfall mag das schon mal stimmen und stimmt immer wieder. Aber im Ganzen ist es nicht wahr, denn die schaffen auch wieder Arbeitsplätze. Ja, und insgesamt gesehen ist das ein Nullsummenspiel. Aber zu sagen, bloß weil die Wirtschaftsflüchtlinge sind, sollen sie nicht kommen, halte ich eigentlich für unsinnig. Ja. Wir machen ja auch schon keine Unterscheidung. Wir ganz am Anfang haben wir, das haben wir schon gesagt, zwischen wirtschaftlich und Dichtbildzustand, das macht eigentlich keinen Sinn. Ihr macht ja nichts, ist okay, aber es ist schön, dass du uns zustimmst, ohne vorher mit uns diskutiert zu haben. Dominik. So, die Frage, was den der Asylbeantrag oder den der gleich auf einen, die Frage mit Einwanderung beantwortet, der Unterschied zwischen beiden, was der Einwanderung sagt, dann die Chance hat zu bekommen, ist das hier. Du kannst Personal der Bundesrepublik Deutschland werden. Jemand, der temporär Asyl beantragt, hat weil es die Realität ist oder weil er auch selber noch die Hoffnung hat, dass er zurückgehen kann, was bei vielen ja auch der Fall ist, die immer noch die Hoffnung haben bis zuletzt, auch wenn es noch so unrealistisch ist, die haben nicht vor, sich einzubürgern. So, aber die anderen, die haben dann die Chance darauf. Das ist durchaus auch ein attraktives Ding, was man locken kann, je nachdem, wie man es spielt, aber das ist auf jeden Fall der klare Unterschied. Die einen haben die Chance, also die einen sind dann auf dem Weg, irgendwann mal Staatsbürger zu werden, die anderen eben nicht. So. Die können ja immer noch am Schluss sagen, sie wollen. Können sie immer noch überlegen. Ja, also, das ist ja kein One-Way-Ticket. Ja, genau richtig. Ich meine, klar, wenn der aus Gründen auch immer, klar, können die irgendwann sagen, hey, ich habe jetzt eingesehen, aus Syrien wird die 20 Jahre nichts mehr, ich würde jetzt gerne einwandern, weil ich habe die Hoffnung verloren. Gut, aber im Prinzip bräuchte ich am Anfang fragen, weil die können einwandern und irgendwann können sie, wenn sie Lust haben, einen Antrag auf Einbürgerung stellen. Ne? Genau, so. Und dann? Den Unterschied musst du aber nicht machen. Du kannst jederzeit, selbst derjenige sagt, ich möchte einwandern, selbst der ist nicht gezwungen, deutschen Pass zu machen. Ja. Ja, also es ist kein Unterschied, ob ich nun sage, ich möchte einwandern oder ich bin temporär hier. Genau. Ich kann irgendwann selber sagen, jetzt möchte ich einen Schein haben. Mir ist es wurscht, ob ich das am Anfang angekreuzt habe oder nicht, weil das würde ja in der Konsequenz wiederum bedeuten, wenn ich sage, ich bin nur temporär hier, aber in 20 Jahren sehe Syrien brennt immer noch, dann kann ich nicht mit dann muss ich einen neuen Asylantrag oder einen neuen Einwanderungsantrag stellen, damit ich dann wieder auf dauerhaft bin. Mhm. Deswegen brauche ich den Unterschied eigentlich nicht, wenn ich jedem die grundsätzliche Möglichkeit gebe. Ich gebe dir wahrscheinlich, darf ich so auf Antworten? Ja, so, genau. Ich gebe dir in der Sachlage wahrscheinlich recht und jetzt bewege ich mich auf vages Territorium. Ich würde sagen, wahrscheinlich brauchen wir aus rechtlichen oder völkerrechtlichen Gründen die Unterscheidung doch, zumindest auf dem Papier. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß nicht, Genfer-Konvention, irgendwas mit UNO, aber wahrscheinlich brauchen wir aus paragraphenreicher Gründen sogar diese Unterscheidung noch. Aber du hast den Unterschied trotzdem benannt. Jemand, der das Asyl beantragt, der kriegt die deutsche Staatsbürgerschaft nicht. Jemand, der auf Einwanderung setzt, der kann sie bekommen. Niemand wird gezwungen, du, pass mal auf, du musst jetzt den Pass dann irgendwann nehmen nach 7 Jahren. Nee, nee. Ja, oder du musst jetzt eingebürgert werden. Das ist der Unterschied. Max, wollt gleich was sagen? Ja, also ich denke, die Frage muss eben genau wegen der Genfer Flüchtlingskonvention gestellt werden, aber wir fragen jetzt in dem Fall häufig umgekehrt. Wir haben uns überlegt, fragen, wie viele Leute möchtest du einwandern, wie lange möchtest du bleiben? Die Frage, die man ja in dem Fall vom Asyl eigentlich stellen muss, ist die, kannst du überhaupt zurück? Eigentlich die umgekehrte Frage, die sich Deutschland Die Frage haben wir schon vor ungefähr einer Stunde geklärt, sonst ist eigentlich wurscht ist. Ja. Im Grunde ja. Ich glaube, wenn ich mir so recht denke von dem Einwanderungsgesetz und der Asylrecht, ist das, der Unterschied ist genau 3 Jahre. Weil nach 5 Jahren, wenn man eingewandert ist, kann man Deutsch werden. Und nach 8 Jahren ist Asyl beantragt, da kann man dann auch Deutsch werden. Mhm. Weil man kriegt eine Duldung und jetzt diese 8-Jahre-Regelung, das Neue ist. Gab es früher nicht, da gab es den Menschen in Deutschland, die 30 Jahre die Duldung haben. Ne? Und mit den Duldung kann man keine Wohnung mieten, keinen Bankaccount aufmachen und kann nicht arbeiten. Da musst du überlegen, das macht man 30 Jahre lang. Und dann musst du jemanden finden, der dich hilft und bei sich wohnen lässt. Oder es ist Wahnsinn. Das heißt, wenn es 30 Jahre sind. Ne? Das ist voll krass. Daran hat sich gemeldet, an der Dennis und an der Dennis. Nee, wir wissen noch ein bisschen, eigentlich noch mal ein bisschen konkreter, weil ich sehe das jetzt völlig okay. Es ist okay, wenn man das systematisch denkt, so, wie Kaffee, also wie du es sagst, aber wie verkaufe ich das den Leuten? Was habe ich jetzt, was dann nicht mehr so sein soll? Ein Problem zum Beispiel, was ich sehe, wenn ich das völlig in diese Richtung denke, dass je nach Haushalts-, Gemüts-, Rassismuslage, Einwanderungsgesetz jederzeit total geändert werden kann. Dann habe ich im Prinzip ein Asylrecht abgeschafft, habe aber nur ein Einwanderungsgesetz, das nach Gutdünken irgendwie nach Mehrheitsentscheiden dass Menschen kann schnell kippen, jeweils geändert wird. Erzähl doch nicht wieder die ganzen Probleme, Piratiger, weiß ich so, sondern seh doch mal den Vorteil. Das sehe ich doch. Aber es hat auch keinen Sinn, die Welt rosa zu malen, wenn es nun mal nicht ist. Nein, wir schaffen aber nicht den Asylparagraphen aus dem Grundgesetz. Den lassen wir natürlich drin stehen, aber der ist halt hiermit automatisch erfüllt. Ich brauche halt kein blödes Verfahren. Ich brauche einen Holzhammer. Gummihammer, was schon um die Reihenfolge an. Ja, klar, logisch. Ja, sehr gut. Dennis und dann der Detlef und der Michael. Geht jetzt oder was? Da stimme ich dazu, dass wir jetzt mal was mehr aufschreiben müssen. Ja. Grundsätzlich, das Grundrecht auf Asyl ist ja im Grundgesetz. Mhm. Aber das Asylrecht, die Verfahren, diese wiederum, sie werden ja in dem Asylgesetz geregelt. Wenn wir jetzt einfach das Asylgesetz und das Einwanderungsgesetz. Im Endeffekt, wir können als zwei Gesetze lassen. Wir mal einfach der gleiche Wortlaut, weil es vollkommen Schnuppe ist. Und da schreiben wir halt rein. Jeder kommt, stellt einen Antrag auf Asyl oder Einwanderung. Da können wir das gleiche Formular nehmen, einfach nur oben andere Kreuz. Das ist dann völlig wurscht. Dann haben wir für die Statistik. Das Kreuz ist wichtig, ich merke schon. Nein, das Kreuz brauchen wir nicht. Ja, nein, Moment. Ich muss es kurz zusammenfassen. Das ist quasi ein Zugeständnis der Leute, die dieses Kreuz nicht brauchen, zu denen, die es unbedingt wollen. Genau. Also die, die es unbedingt wollen, dann kriegt ihr es. Ihr seid tolerant. Ja, genau. Wir sind ja auch für die Kreuz. So, dann sind die Fragen, warum er kommt, rein statistisch. Genau. Und danach geht es einfach, okay, hier unten unterschreiben, du gehst jetzt dahin, da ist eine Wohnung für dich oder wie auch immer. Wenn du schon eine Wohnung hast, weil du schon jemanden kennst, dann gehst du da ein, schreibst dir die Adresse drauf. Wichtig. Dann, natürlich, wichtige Adresse, klar. Dann, dann und da ist der nächste Deutschkurs, da lernst du Deutsch. Fertig. Mehr brauchst du im Endeffekt nicht. Also praktisch dann hast du ganz normal die Sozialsysteme, also dass du halt deine Sozialsicherung bekommst und gut ist. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass wir uns doch darauf einigen können. So grundsätzlich. Fehlt nur noch der Passus, ob die Leute bereit sind, in die katholische Kirche einzutreten. Ja, das ist aber nur in Südbayern. Wir trennen doch alles. Also das ist doch, Kirche gibt es bei uns Piraten nicht. Kirche ist Programmiersprache. Also das wäre jetzt so mein Vorschlag. Dann haben wir jetzt, was wir aufschreiben können und was wir fordern. Wenn für euch das okay wäre. Der Detlef will dazu noch was sagen. Ich schließe aus den kritischen Fragen von Michael, dass er an diesem Fragebogen ja, den Ansatz vermisst oder was da die Zielsetzung ist. Und wenn wir sagen, okay, wir wollen für die Einwanderung, glaube ich, ist es nicht entscheidend, was für Gesetze wir haben, was für Rechte, ob der jetzt nach 3 Jahren Staatsbürger wird, sondern langfristig ist halt die Frage, wie kriegen wir das Problem mit der Integration hin, beziehungsweise wie kriegen wir das hin, dass wir nicht überfordert werden? Ich meine, da kann man sicher sagen, wir machen mal einen Fragebogen in der Hoffnung, dass wir da durch Zufall, weil einer das falsche Kreuz macht, uns, dass wir da die erkennen, die eigentlich gar nicht asylberechtigt sind. Auf der anderen Seite gibt es den Standpunkt, es sollen ja eigentlich alle kommen können. So. Und ich glaube, wir drehen uns da ständig im Kreis zwischen der, wie soll man sagen, Sache, es ist egal, was die ankreuzen, sie haben alle einen Anspruch drauf und es ändert eigentlich auch nichts an der Situation, was sie ankreuzen. Zumindest haben wir keine Antwort drauf, wie wir die unterschiedlich behandeln, weil es wäre auch ungerecht, die unterschiedlich zu behandeln. Ich glaube eher, wenn wir stehen vor der Problematik, dass wir Möglichkeiten schaffen müssen, dass sich die Asylsuchenden bei uns integrieren, ohne uns zu überfordern. Das ist eigentlich das Ziel eines progressiven Einwanderungsrechts. Und wir müssen mit diesem Recht Regeln schaffen, die es ermöglichen, dass sich Leute, die aus irgendwelchen Gründen bei uns Hilfe und Zuflucht suchen, dass die bei uns eine Zukunft haben. So, und darüber sollten wir uns mal Gedanken machen. Und dann stelle ich mir die andere Frage, warum brauchen wir unbedingt Deutschkurse? Also wo ich in Ägypten gearbeitet habe, wo ich mir dort einen Arbeitsvertrag unterschrieben habe bei einer ägyptischen Firma, hat mich keiner gezwungen, einen Arabischkurs zu machen. Also Englisch sprechen? Nein, weil sie gesagt haben, der kann sich auch 30 Jahre bei uns zurechtfinden, wenn er Englisch kann. Ja. Der braucht keinen Sprachkurs, aber er muss bereit sein, für seinen Unterhalt selber aufzukommen. Das war für die entscheidend, nicht die Sprache. Denen war es auch egal, ob ich ein Christ war. Hat keine gestört. Den war auch egal, wie ich Auto gefahren bin. Ich glaube, wir haben hier die falschen Ansprüche. Vielleicht müssen wir mal lieber darauf achten, dass Leute, ich habe es vorhin im Gespräch gehabt, warum kann man einer syrischen Lehrerin, die hier in einem Flüchtlingsheim wohnt, nicht die Möglichkeit bieten, den Kindern der anderen Flüchtlinge Unterricht zu geben? Das wäre ein progressives Recht, zu sagen, dann sollen sie eben innerhalb ihrer Community oder innerhalb diesem Flüchtlingsheim sich nützlich machen. Anstatt, ja Moment, das wäre jetzt aber ein Inhalt für unser Asylrecht, was wir, wenn wir wirklich mal was Modernes machen wollen. Nicht die Frage, wollt ihr in 10 Jahren das machen oder wollt ihr in 10 Jahren das machen? Wollt ihr wieder zurück oder wollt ihr bleiben? Nee, entscheidend ist, nee, aber dann wissen wir als nächstes, der kriegt das. Dass man die Bereitschaft abfragt, wie wollt ihr denn euer Leben in der Zeit, wo ihr hier bei uns auf unserem Territorium seid, gestalten? Und man muss ihnen auch konstruktive Vorschläge machen, die sie mit ihren Fähigkeiten und mit ihren Einstellungen in Verbindung bringen. Und ich habe zum Beispiel nichts gegen Ghettobildung. Wenn das dazu fördert, dass sie sich selber wohl, dass sie sich wohlfühlen und dass sie sich leichter einbringen können in die Ghetto-Gesellschaft, warum nicht? Gibt es in der ganzen Welt. Und das funktioniert. Warum sind da eigentlich nicht? Doch. Nein. So, jetzt lassen wir es mal mit Günther und dann kann der Max dann nach dem Ollo was dazu sagen. Günther. Oder hat mich doch auch gemeldet. Nein, hast du nicht. Wann? Ich melde mich ständig. Also wir gehen einfach der Reihe rum und dann darf jeder was anderes. Also ich stelle mich wirklich bitten, die Beiträge ein bisschen kürzer zu halten. Ja. Da haben wir alle mehr davon. Redezeitbeschränkung auf 1 Minute. So, los geht's. Okay. Ich wollte bloß fragen, ob das schon durchdiskutiert ist, die Frage der Belastbarkeit, weil er hat das ja wieder so gebracht, als er das selbst. Nee, die kommt erst danach noch, glaube ich, die haben wir noch nicht diskutiert. Aber also du kannst dazu was sagen. Dann muss das jetzt noch sein. Okay. Wir waren eigentlich so beim Punkt Einwanderungsrecht, ne? Also unterscheiden wir Asyl oder nicht und wie geht es dann weiter? Möchtest du noch was dazu sagen? Nee, okay. Aber die Belastbarkeit können wir vielleicht dann mal irgendwie hinmachen. Michael, der sich nie meldet, aber immer dann kommen möchte. Bitte. Ich wollte eigentlich an den Bertram anknüpfen. Wir müssen uns jetzt mal langsam einigen, was wir eigentlich wollen. Genau. Also wollen wir jetzt quasi eine politische, langfristige Zukunftsvision formulieren oder wollen wir auf die oder und damit die jetzige Situation beantworten oder wollen wir konkret an der jetzigen Situation rumbasteln, dass sie besser wird? Ich denke, das ist die Kernfrage, weil alles andere, was danach kommt, auch mit Unterbringung und Integration und Sprachkurse, ja oder nein, das ist für mich dann das Handwerk, was dann eigentlich zum Durchsetzen ist, wo man dann auch gerade rumnörgeln kann und Vorschläge macht. Aber mir geht es heute irgendwie ein wenig darum, wo schießt man jetzt eigentlich hin, in welche Gegend? Machen wir jetzt uns Europa ohne Grenzen konsequent und verzichten auf diese dämlichen Kästchen oder versuchen wir jetzt auf irgendwas anderes zu arbeiten. Okay. Dennis? Ich stoppe jetzt. Ach, du brauchst nicht stoppen. Ich sage einfach, es war zu lang, wenn es mir vom Gefühl her zu lang war. Okay. Oder sag, komm zum Punkt. Zum haben wir noch eine Sache? Komm zum Punkt. Wenn jemand gut Englisch kann, dann braucht er jetzt weniger einen Sprachkurs, als wenn jemand nur Arabisch kann. Weil die englische Sprache ist auch in Deutschland weit verbreitet. Das geht. Es gibt immer noch viele, die es nicht können. Aber die Integration, und es geht jetzt nicht darum, er geht dahin und nur arbeitet und dann bilden sich Ghettos, dann ist es keine Integration mehr. Du schaffst immer eine Parallelgesellschaft. Und eine Parallelgesellschaft ist das, was du nicht haben willst. Weil sobald du eine Parallelgesellschaft hast, ist alles für den Arsch. Weil da gelten dann andere Regeln. Und das darf nicht passieren. Deswegen, die Kommunikation mit den Mitbürgern ist eines der wichtigsten Sachen in der Integration. Wenn du dich mit deinem Nachbarn nicht unterhalten kannst, dann kann der Neue sich nicht integrieren, weil er den anderen einfach nicht versteht. Okay. Grundsätzlich ist auch eine Offenheit auch wichtig. Natürlich, wenn jemand kommt und sagt, ich will mich nicht integrieren, warum sollte der überhaupt herkommen? Es kommt niemand, der sich nicht integrieren will. Weil er Geld verdienen will. Jetzt quatsch doch. Schauen wir mal, sind wir gleich. So. Aber auch also, das kann er nur mit Integration. Also eines der rechten Totschlagargumente ist ja, die wollen sich ja nicht einmal integrieren. Ne? Und irgendwie um die gesellschaftliche Akzeptanz zu steigern, ist es halt dringend notwendig, dass das ihnen die Möglichkeit geboten wird, Deutsch zu lernen, um sich anständig zu integrieren. Ansonsten hat der Dennis eigentlich schon gesagt, dass ich noch weiter ausführen. Der Max war dann und dann darf der Detlef genau dazu sagen. Ja, also je nachdem, das mit der Integration ist halt ein ganz zentraler Punkt. Egal, ob die Leute jetzt nur temporär hier bleiben möchten, um unter Umständen mal wieder nach Hause zu kommen, oder ob sie vollständig einwandern möchten und sagen, ich möchte in Deutschland bleiben. Dass sie frühzeitig eben auch Teil der Gesellschaft werden können, ist das Wichtigste überhaupt, denn keiner weiß, wie die Reise verläuft, ob es, was weiß ich, in Syrien irgendwann mal wieder hübsch wird oder nicht. Vielleicht müssen die Leute länger bleiben, als sie es möchten, egal ob das der Plan ist oder nicht. Es kann nie schaden, sie so früh wie möglich in die Gesellschaft aufzunehmen und das von beiden Seiten. Das heißt, Ghettobildung ist wahrscheinlich genau das, was wir nicht brauchen. Es hat auch noch nie irgendwo auf der Welt ansatzweise gut funktioniert, sondern das Beste ist keine Massenunterkünfte, keine großen Auffanglager und so viel Kontakt wie möglich zu den Leuten außenrum, weil nur das auch Verständnis untereinander schafft. Und natürlich kommen so viele hier nur her, weil sie irgendwie nur hier besonders schnell viel Geld machen wollen. Deswegen kommt auf jeden Fall schon mal keiner nach Ostdeutschland. Und ja, man muss die Sache so sehen, wie sie ist. Und im Rest der Bundesrepublik liegt es natürlich auch weniger Probleme, gegen die Leute gleich runterzubringen. Dann muss er das machen. Ja. Sorry, ganz kurz. Also wenn jemand herkommt und viel Geld machen möchte bei uns und es machen kann, dann muss er Fähigkeiten haben, die genau. er hat. Und dann muss er Steuern zahlen. Ich verstehe das genau. Problem nicht. Also wir haben eher das Problem, dass dann jemand kommt, der vielleicht nicht so viel kann und dann schauen muss, wo er bleibt. Mhm. Ja, aber... deswegen... Oh gut, Detlef, sorry. Das war ja auch ganz kurz ein guter Spruch, der auf Facebook so rumging. Wenn jemand glaubt, also an die Rechten gerichtet, ne? Wenn jemand glaubt, dass jemand, der aus einem fremden Land kommt, die Sprache nicht kann und eigentlich auch keine Ausbildung, keine anerkannte Ausbildung hat, der plötzlich hier den Arbeitsplatz wegnehmen kann, dann kann es mit dir wohl nicht weiter her sein. Ne? Ganz genau. Ja. Vitamin B hat er auch nicht. So, Detlef. Bleiben wir mal dem Thema. Ich meine, gut, die Aussage da von Dennis in Bezug auf meine Sprachkenntnisse in Ägypten oder sowas, der hat er wahrscheinlich missverstanden. Mir ging es nicht. Auf was ich hinaus wollte, ist, dass wir, glaube ich, innerhalb unserer Gesellschaft und vielleicht auch von der Politik beeinflusst, eine falsche Vorstellung von Integrationsbedürfnis haben. Ich bin der Meinung, dass es für die Flüchtlinge, die kommen, vielleicht sogar, ich sage mal so anders, ich sehe das sogar als Vorwand, um die Ressentiments zu schüren, dass wir sagen, die können sich nicht integrieren. Ich finde es zum Beispiel eine Zumutung, wenn auch wir sagen, die müssen die deutsche Sprache lernen, die müssen sich anpassen, am besten noch, wie er schon gesagt hat, katholischen Glauben annehmen und sowas. Genau das will ich nicht. Was ich von denen erwarte, dass sie sich um ihren Lebensunterhalt selber kümmern. Und dann ist es aus meiner Sicht auch langfristig kein Problem, wenn die eine andere Sprache sprechen und sich nur notdürftig mit ein paar Brocken Englisch irgendwo unterhalten. Solange sie einen Job haben, wo sie auch mit Arabisch Geld verdienen können, solange eine syrische Lehrerin ihren syrischen Kindern Mathematik beibringen kann, ist es für mich überhaupt kein Problem, wenn sie nicht viel Deutsch kann. Und genau da setzen wir die falschen Ziele, anstatt sie dazu zwingen, eine deutsche Sprache zu lernen, um sich dann mit jemandem aus Sachsen oder aus Bayern trotzdem nicht unterhalten zu können, weil sein Dialekt nämlich nicht mit dem Sprachkurs kompatibel ist, ist eine völlige Fehlorientierung dieser Integrationspolitik. Integration heißt, wie könnt ihr euch auf diesem Territorium ist oben. So. Selber ernähren. Sagen wir mal so. Das Stopp, ist Stopp, Stopp, machen. Also wir sind ja jetzt so bei dem Punkt, also die Person ist da und die Person ist jetzt mal hier, müssen die da gleich auf den Deutschkurs auffallen und deshalb das Erste, was sie sich in Deutschland auseinandersetzen muss, ist natürlich Behörden. Und da ist es auch in Behörden jetzt mit Englischkenntnis nicht zu weit her. Was aber dann das Schöne ist, das können wir abschaffen, das können wir ändern. Das Schöne ist so, schaffen wir doch nicht extra Stellen, die bewerten, was die Leute für Qualifikationen haben. Wir haben eine Arbeitsagentur, die kann sehr schön bewerten, was die Leute für Qualifikationen haben. Dann muss man auch die Leute schaffen, die bewerten können, wie gut spricht die Person Arabisch oder wie gut spricht die Person Englisch oder inwieweit sind zum Beispiel Ausbildungszeugnisse oder Universitätsabschlüsse aus dem Land, wie weit sind zum Beispiel aufs deutsche System übertragbar. Und dass man die halt möglichst schnell auch gleich mit der Arbeitsagentur bindet man mit ein, ja, oder wenn es AGE sind, was auch immer, und dass man dann ineinander greift. Aber das ist ja eigentlich erst der zweite Schritt so. Dann sollte man vorher Deutsch machen, richtig. So, Michael. Michael? Ich? Kein Kunst wegen Agentur für Arbeit. Ich wollte es nur kommentieren. Eine Frau, der die Sprachen vom Universität, der richtig gut Sprachen lehrt, ne? Geht zum Agentur für Arbeit und der Beamte gibt an, ich kann 7 Sprachen sprechen. Und der Beamte sagt, aber können Sie Deutsch? Nee. Dann kriegt er eine Kreuzel auf den Zettel, keine Sprachkenntnisse. So wie so Agentur für Arbeit. Ja gut, das muss man halt ändern. Das muss dann halt besser sein. Okay. Das fand ich krass. Da habe ich den Chef schon lassen. Ich habe den Chef sowas schon zusammengeschissen auf eine öffentliche Sitzung dafür. Ich sage, spinnst du? Das kannst du nicht bringen. Weißt du, wie schnell die Deutsch lernen? Ja klar, logisch. Michael, der andere. Und dann ganz kurz einwerfen. Wir sollten nochmal trotzdem auf das zurückkommen. Exakt, da wollte ich jetzt. Genau. Was machen wir jetzt? Wir müssen uns überlegen, was denn für Leistungen überhaupt wir gewähren, nicht gewähren und welche Gründe dafür existieren. Ja, erstmal müssen die Leistungen alle gleich sein. Nein, erst müssen wir fragen, wie sie dann. Ne, was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt. Badrum hat ja vorhin die Frage aufgestellt. Achso, ja, genau. Jetzt oder Zukunft? Das war deine Frage. Genau, jetzt oder Zukunft. Was machen also wir jetzt? Machen wir jetzt eine Zukunft? Nein, das ist Zukunft. Also wir haben uns jetzt irgendwie da auf Zukunft geeinigt. Also langfristig. Ziel. Langfristig, ja. Okay. Von langfristiges, piratiges Fantasie. Genau. Also wenn wir das jetzt weiterdenken, dann bin ich jetzt auf deiner Seite und sage, ja, dann müssen wir das so wirklich in die Zukunft ausrichten. Und dann müssen wir es aber auch formulieren, wie das im Einzelnen aussehen muss. Also irgendwo... Ein bisschen konkreter dann, meinst du? Ein bisschen konkreter, ja. Was sind denn für Leistungen da? Wie sollen die verteilt werden? Dann kommt man auch zu dem Punkt, der Kunde schon gefragt hat, Belastbarkeit sozusagen. Also ja, das dann geht. Das ist dann, aber da verstehe ich die Frage wieder nicht. Nein, weil wenn ich den Punkt Konsequenz weiterdenke, dann ist das die Einwanderungswilligen, die hier sind, kriegen im Prinzip automatisch dasselbe Paket wie die schon hier sind, mit oder ohne deutschen Pass. Das ist aber, das haben wir nie gesagt. Ja, ja. Wollen wir das so? Aber ich denke, da führt kein Weg dran vorbei, weil es de facto im Prinzip schon fast so ist. Also mit Schulrecht und bla bla bla. Also das ist ja das, was mich auch überrascht hat. Wenn ein Kind hier ist und es ist hier gemeldet, dann landet es nach 2 Tagen in der Schule. Ja. Also es ist nichts hier mit Übergangsfrist und schau dir mal um, sondern die werden automatisch kommen die ins deutsche System. Du bist schulpflichtig, pump, morgen landest du auf der Schule. Aber in einer Übergangsklasse. Genau. Wo sie erstmal viel mehr Deutsch lernen als... Aber die kommen dann gleich in eine Klasse voll mit Flüchtlingen. Kein richtiger deutsches System. Genau. Die müssen dann dort Deutsch lernen und ist das so. Ja gut, aber du kannst jetzt nicht... Also klar, die Frage, also es muss ähnlich sein auf jeden Fall, aber es muss auf jeden Fall noch der Bonus halt sein, wo man in Anführungsstrichen Integrationskurse irgendwie besuchen kann. Das muss ja irgendwie mit integriert sein, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Sonst sagst du, okay, dann brauchen wir keine Integration, sondern der ist dann einfach wieder ganz normaler Deutscher, der schon ewig hier lebt. Aber er hat ja eigentlich die Basics noch nicht kennengelernt, weil jemand, der schon 10 Jahre hier lebt, der kennt halt zumindest so die Grobstrukturen, wie bei uns das Ganze tickt. Also das muss man jemand, der dann ankommt und neu ist. Das ist ja, wenn ich irgendwo neu bin, weil ich auch sage, schau mal, da ist das Klo, da geht's raus, da geht's rein und du kannst ihn einfach hinschauen und sagen, so, hier, da hast du deine Karte, viel Spaß. Sondern aber es wäre auch eigentlich eine schöne Forderung, jetzt, genau das Gegenteil, dass wir sagen, die sollen nicht sofort in den Status Quo überführt werden, sondern die sollen erst einmal einen Einführungskurs im Deutsch sein kriegen. Genau, das wäre auf jeden Fall sinnvoller. Ja. Aber ich würde trotzdem nochmal prinzipiell sind wir da der Auffassung, dass ab dem Zeitpunkt der Antragstellung zur Einwanderung, wie auch immer, also entscheidungslos und Zielgründe, völlig lassen wir alles weg, kriegt er von Anfang an alle Sozialleistungen, die der Sozialstaat in Deutschland bietet. Oder nicht? Du kannst meiner Meinung nach kannst du noch nicht viel weniger geben, weil ja dann, kannst du einklagen, dass es halt einfach, du musst ja ein gewisses Grundminimum, das Existenzminimum musst du ja irgendwie kriegen. Ne? Ja. Und ja, kriegen so ohnehin. Ja, klar. Also, aber warum? Wir könnten das ja auch gleich überweisen. Nach Bangladesch, nach Vietnam. Da ist das Existenzminimum. Wo sogar das herkommen. Das ich sagen, ihr schreibt uns an, wir kommen oder ihr schickt uns das Geld gleich. Das ist ja eine neue Wirtschaftsform. Hey! Tu mal rein, was machen wir mit rein? Das spart uns die ganze Reise. Ja, das ist ja ein großer Unterschied. Wir verdienen jetzt an der Mehrwertsteuer. Ja, die wird abgeführt. Die müssen dann analog die 19% in Frankreich. Nur zum Hinweis nebenbei. Der typische Asylflüchtling kommt nach Deutschland, es ist meistens ein junger Mann. und er kriegt sein, sage ich mal, 400 Euro im Monat und er lebt tatsächlich von höchstens 50 Euro. Und 350 Euro schickt er heim zu seiner Familie, jeden Monat. Und das ist Standard. Mhm. Und das ist die beste direkte Entwicklungshilfe, das es auf die Welt zu sein gibt. Ja. Also wir können, wir machen noch hier Entwicklungshilfe mit rein. Das Gleiche. Ja klar, deswegen ist er ja hier. Ja. Ja. Um dann entweder seine Familie herzuholen oder um sie daheim zu unterstützen. Deswegen ist die Frage, welche Sozialleistungen, auf welche Sozialleistungen haben sie Anspruch, ist eigentlich die Kernfrage. Ja, gut, wir müssen natürlich erstmal die Frage stellen, warum haben denn unsere eigenen Bürger, die jetzt unabhängig von Asylrecht und Flüchtlingen schon Staatsbürgerverfahren, warum haben die einen Anspruch auf Sozialhilfe? Das hat sich ja irgendwann mal einer ausgedacht. Mit dem Hintergrund, ich weiß nicht auch. Ja. Ich bereue es heute, dass ich mich nicht vor 30 Jahren entschieden habe, von der Sozialhilfe zu leben, sondern zu studieren, einen Job zu machen, nach in Ägypten zu arbeiten, in China zu arbeiten, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Du kannst doch jetzt immer vor noch 30 Jahren auf Sozialhilfe wechseln. Ich hätte mich anders entscheiden können und wäre froh heute. Also, ich kann es ehrlich sagen. Glaube ich nicht. Aber da habe ich das Sozialsystem von meinen Eltern nicht erklärt bekommen. Ja. In Deutschland. Gunter. Das wäre ein Fehler, ja. Ja, Dennis, ich sehe es. Ja, okay. Wie viel, oder? Ich verzichte mal, sollte ich das mal jetzt. Ja. Nee, Gunter, mach doch mal. Wir wollen mal auch was von dir hören. Ja, das ist schon gut. Ich kann dich nicht absetzen, wenn es zu lange ist. So, wollen es denn so. Wir sind Piraten, wir machen das ja, nach Bauchgefühl. Nein, nein, okay. Mach mal weiter, einen kleinen Moment. Ich weiß, habe Augenblick, wie sonst nichts Vernünftiges. Du kannst, nach dem Dennis dann was sagen. Bitte, Dennis. Die Diskussion mit dem mit den Sozialleistungen, die haben wir jetzt nicht nur mit Asylanten, sondern auch mit Bürgern, Einwohnern der Europäischen Union eines anderen Landes. Ja. Das ist ja im Endeffekt das Gleiche. Du brauchst, immer wenn wir über Asyl und Integration reden, wir können im Moment nur Deutschland machen, ja. Aber grundsätzlich muss es in ganz Europa überall gleich sein. Ja. Und dann ist das alles gar kein Problem mehr. Frage dazu, wie stehst du zum BGE? Ich finde es toll, sollten wir einführen. Okay, bin ich zufrieden? Ja, okay. Weil ich weiß, es gibt bei der Piratenpartei viele, die dagegen sind, weil wir es angeblich nicht finanzieren können. Ich hoffe, die sind auch dagegen, dass wir Asylrecht gewähren, weil wir es auch nicht finanzieren können. Ich bin auch ein Verfechter vom BGE. Ja gut, ganz ehrlich. Aber wir müssen die Politik eben so gestalten, dass das, was wir den Leuten versprechen, egal ob die jetzt in Syrien wohnen oder sonst was, das, was wir denen versprechen, dass wir es auch halten können, finanziell. Bertram, du wolltest was sagen. Ja, wir kommen jetzt noch so ein bisschen weiter, aber jetzt die konkrete Frage ist ja klar, wir haben jetzt diese Sozialleistung, die normalerweise Deutschen zustehen. Das ist so geregelt. Wenn jetzt hier einer migriert und einwandert, dann muss er erstmal arbeiten und danach kriegt er die Sozialleistung. Das ist eine Systematik, ist so. Also er kommt nicht hierher und kriegt gleich Sozialleistungen, außer Kindergeld, das kriegt jeder. Das ist das einzige BGE, was es gibt. Ansonsten ist das immer mit der Arbeit verknüpft. Wollen wir das auch so machen? Diese 400 Euro auch? Für Asylanten. Welche von Asyl? 400 Euro. Die 400 Euro? Vom Asyl oder was? Vom Asylrecht kriegst du ja, wenn du im Asyl. Ja, nee, das ist ein Zinsminimum, kriegt jeder. Oder? Also, Asyl ist weniger als der Hartz IV. Etwas weniger als Hartz IV. Ja. Aber geringfügig weniger. Ja, es ist. Wir sind nicht 3, 4, 50 Euro. Ich habe keine Ahnung, ich will keine falschen Zahlen sagen. Aber es ist weniger als der Hartz IV-Satz, der ja eigentlich das Existenzminimum ist. Muss man auch mal hören. Ja, für einen Europäer, ja. Existenzminimum für einen, der hier. Das Leben gewohnt ist. Der lebt aber auch hier. Der vorher in Syrien oder in Ägypten gearbeitet hat, ist selbst das. Das möchte ich mal wieder sprechen. Wenn jemand in Syrien oder in Ägypten arbeitet, hat er auch ein iPhone gehabt, wenn er gut gearbeitet hat. Also, jetzt geht es in eine Diskussion, die uns jetzt nicht weiterführt. Ich bleibe mal beim Bertram, der sagt, er hätte gern was Konkretes. So, du hast jetzt dann noch einen Strich dort stehen, Bertram. Ja, unter deinem Asylrecht ist die Frage, was in welche Richtung du jetzt meinst, dass wir dann noch was dazu schreiben sollten. Ich meine, man müsste das eingrenzen, welche Leistungen und unter welchen Bedingungen bekommen die das als Einwanderer. Nach der jetzigen Regelung sieht es tatsächlich so aus, sie kriegen ohne Job kein Geld, außer Kindergeld. Wohngeld haben sie auch Ansprüche. Ja, man muss jetzt natürlich die Konsequenzen von unseren festgemachten Sachen klar machen. Wenn man ab dem ersten Tag jetzt sagt, man kriegt entsprechende Sozialleistungen wie oder in der Nähe der Sozialleistungen Hartz IV, Es wird nicht mehr gefragt, wer, wieso, weshalb, warum. Wie weit ist es dann die Möglichkeit, dass mehr kommen oder nicht, ne, ist die Frage. Ne? Also stelle ich jetzt in meinen Raum. Kannst du jetzt sagen, weil ich habe keine Ahnung, ob die uns sagen, ja, bei uns gibt es das Geld umsonst. Aber das ist halt die Frage. Ne? Und dann kommt die Belastbarkeit des Systems natürlich. Ja, aber wie gesagt, okay. Das sind ja auch die Unterschiede zwischen Asyl und Einwanderung. Ich höre gerne gute Vorschläge, Michael. Die Unterschied vom Einwanderer ist, dass er stellt seinen Antrag in seine Heimatland. Genau. Und das ist nichts vor Ort, das ist nicht hier. Und das Asylrecht ist sofort, es tritt sofort an. Der Antrag Asyl und schon fließt das Geld. Das geht ruckzuck. Aber ein Einwanderer, der wird immer Ausschlussverfahren, wo überhaupt darf er ankommen. Da Qualifikation und solche Sachen. Das ist ein ganz anderes Verfahren. Und eigentlich, man kann die beide gar nicht zusammenknüpfen oder irgendwie sagen, wir tun ein Einwanderungsgesetz für alle. In your face. Das geht gar nicht. Das ist wirklich, und Asylrecht ist eine Menschenrechtsfrage und hat gar nichts mit Wirtschaft oder Einwanderung zu tun. Aber wir denken, das Asylrecht jetzt innerhalb eines progressiven neuen Einwanderungsrechts. Deswegen geht es auf. Wir wollen das Asylrecht ja nicht beseitigen. Aber Einwanderungsgesetz ist nichts festgehalten in der Genebekonvention oder sowas. Das ist wirklich, das ist Menschenrechte und Wirtschaftsinteressen. Das ist wie Äpfel und ja, aber wir gleichen das Einwanderungsgesetz im Endeffekt ans Asylrecht an, dass es genauso einfach ist. Aber wir haben noch die zwei Kreuze. Also es muss auch sollte man den gleichen Rang haben. Ne? Also es muss dann das gleiche Rang wie Asylrecht haben. Dann unterscheide ich aber Kriegswirtschaftsflüchtlinge von Kriegsflüchtlingen. Naja, dann ist aber das ist die Konsequenz. Einwanderungsgesetz wird nie diese so höhere Bedeutung haben wie das Asylrecht. Das wird nie angepasst werden, weil es schlicht und gerade keine Menschenrechte überhaupt Bedeutung hat. Ja. Nichts, gar nichts. Okay. Das hat damit nichts zu tun. Deswegen ist es überhaupt bestellt, das Asylrecht. Weil es Dennis, erst soll der Dennis hat sich vorgemeldet. Du hast dich so oft gemeldet, Dennis, ich hab schon. Dennis, hast du Dennis an der Deadlift? Irgendwas mit dir war's. Wissen wir, was ich sagen muss. Ja, bist du fertig, Dennis? Ja. Na, um auf also was du jetzt gesagt hast, ja, aber das geht jetzt ein bisschen am Thema vorbei, auch wenn wir ganz oft am Thema vorbeischauen. Wir wollen ja jetzt überlegen, auf welche Ansprüche hat der Asylant oder auch der Einwanderer. Im Moment sagen wir, wir wollen jetzt erstmal für den Asylanten einen Norden, sage ich mal, festlegen. Und wir gleichen das Einwanderungsgesetz gleich oben mit an, dann ist es nämlich uns vollkommen wurscht, ob er ein Wirtschaftsflüchtling oder Kriegsflüchtling oder Einwanderer ist. Du hast gesagt, es kriegt jeder in Deutschland hat die kompletten Ansprüche auf die Sozialleistung. Hat er auch nicht. Auch der Deutsche. Auch der Deutsche hat nicht auf alles gleich Anspruch. Arbeitslosengeld 1 zum Beispiel kriegt er erst nach 12 oder 14 Monaten. Irgendwie so. Es geht ja nur um die Grundsicherung. Und die Grundsicherung hat halt jeder. Natürlich, wenn jemand die Grundsicherung in Anspruch nehmen möchte hier, oder muss in dem Fall, dann muss ja natürlich auch der Umkehrschluss sein. Mit der Grundsicherung lässt sich nicht gut leben. Ich will ja mehr haben. Jeder Mensch will mehr. Und deswegen kommen wir wieder zur Integration. Also geht auf die Grunderhaltung, die Grundsumme, die kriegt dann jeder ja und wieder europäisch gedacht. Also nicht nur, wenn wir jetzt sagen, wir machen es nur in Deutschland, denn ist logisch, dass keiner mehr in irgendeinem anderen europäischen Land oder in einem europäischen Land, wo das nicht hat, sich integrieren möchte, Asyl möchte oder sonst irgendwas, die wollen dann nur durch. Also wir müssen jetzt immer europäisch denken und dann hat jeder den Anspruch. Okay. Detlef und dann der Kunde. Der Michael hat es auch wieder gerade angedeutet, da stimme ich auch dazu, wir kommen ja doch wieder zu dem Punkt, dass wir unterscheiden müssen zwischen Einwanderern und Asylanten. Und da kam ja auch der Hinweis auf die Genfer Flüchtlingskonvention. Die ist durchaus berechtigt, da frage ich mich aber, warum legen wir die in Deutschland jetzt plötzlich anders aus als die Vereinigten Staaten oder als Frankreich oder als Spanien? Weil wir es können. Weil es uns jemand zugemutet hat. So, lass mich jetzt mal weiterreden. Ja, noch 30 Sekunden. So. Und sicher müssen wir dann weiterhin unterscheiden oder die Genfer Flüchtlingskonvention macht aber keine Vorgaben, wie wir, in welcher Form, mit welchem Luxus oder in welcher Art und Weise wir diesen Flüchtlingen, die in Not geraten sind und die, mit denen man durchaus Mitleid haben kann und sollte, wie wir die unterstützen oder wie wir denen Zukunft gewähren. Und vielleicht müssen wir dahingehend was ändern. Und dann sind wir wieder bei den Regeln, auf welche Rechte und welche Pflichten und welche Ansprüche und welche Leistungen haben können wir diesen Weg. Ja, ich meine, die Frage ist, ob wir überhaupt uns auf diese Diskussion einlassen müssen. Denn es ist ja einfach so, wir haben zum Beispiel in Europa so widersprüchliche Interessen und so massive Widerstände von den anderen, dass es ziemlich sinnlos ist zu sagen, es müsste in Europa überall gleich sein. Es müsste, aber es ist eben nicht. Ja, das ist, also alleine wenn ich hier sehe, wie die Franzosen zum Beispiel augenblicklich die Sache betrachten, die freuen sich ja, dass wir jetzt den schwarzen Peter haben und die Asylanten haben und sie nicht. Ja. Und sie haben ja genügend ohnehin und sehen das auch natürlich so und wehren sich mit Händen und Füßen. Und wenn man die osteuropäischen Länder sieht, also Lettland, Litauen, Polen und dergleichen, die sind ja so wahnsinnig dagegen, irgendwelche Flüchtlinge aufzunehmen, da werden wir uns hart tun. Da müssen wir uns schon eine Lösung überlegen, die auch möglicherweise ohne den Konsens geht. Oder mit einem Minimalkonsens. Und da ist es natürlich so, dass die natürlich davon ausgehen, dass eben viele Flüchtlinge nur kommen, um hier das bessere Leben zu haben. Und das sehen sie nicht ein, dass die deswegen kommen dürfen. Wir können da hehre Meinungen haben und vertreten, dass wir allen gleiches Recht geben und dass wir alle aufnehmen. Aber wir werden da uns an den anderen die Zähne ausbeißen. Dennis? Du hast recht. Ohne ein geeintes Europa, wo es gleich ist, schaffen wir es nicht. Aber wenn es nicht so geht, dass wir das mit allem machen, dann können wir es nicht groß ändern. Dann sind wir einfach im Arsch. Ja, was kannst du nicht ändern? Du sagtest mit der Genfer Flüchtlingskonvention. Nicht Genfer Flüchtlingskonvention. Egal, Flüchtlingskonvention. Wir reden ja immer nur nicht darum, das gleiche oder schlechter zu machen, sondern wir reden ja immer nur, das besser zu machen. Und das können wir innerhalb Deutschlands immer machen. Ich weiß es nicht. Ich meine, wir reden auch sehr viel über Mitspracherecht und Bürgerbeteiligung. Und momentan sehe ich halt, ich meine, er hat es gerade gesagt, im Ausland folgen die Politiker den Einstellungen ihrer Bürger, hier in Deutschland nicht. Die Merkel macht seit 10 Jahren eine Politik, die nicht im Interesse des Bürgers ist. Ja gut, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Worauf ich hinaus will, ist... wir können nicht unter den Standards kommen. Und das geht auch gar nicht. Unter welchen Standards? Die Standard, dass es Flüchtlinge gibt und dass wir diese dann aufzunehmen haben. Das ist mal der Grundstandard. Wir diskutieren ja, wie ein besseres Einwanderungsrecht auch immer aussieht. Wir können es nur besser machen, wenn Europa das zusammen macht. Wenn nur wir in Deutschland das besser machen, haben wir verloren. Moment, ich glaube eher, es ist die Frage, dass jetzt Zielsetzung eines Einwanderungsrechts ist doch den sozialen Frieden im Land, die Gesellschaft im Land in Ruhe zu behalten. Das ist ja auch entscheidend. Ja. Ich meine, nur irgendwo in Südamerika oder in dem Nahen Osten Konflikte herrschen, können wir nicht. Das ist ja das Erste Hilfe ist das Beispiel. Erste Hilfe musst du nur dann leisten, wenn du dich nicht selber in Gefahr bringst. Es geht jetzt nur darum, jetzt habe ich den Faden verloren. Scheiße. Ich habe zu oft gesagt, darf ich kurz. Es geht darum, allen zu helfen, koste es, was es wolle, und es wird schon irgendjemand machen. Erstens sind es nicht alle, sondern nur ein paar. Und, Nein, ich sage halt einfach, das ist im Moment die piratige Position. Ja, aber ich muss doch dir nicht helfen, der so und so zurechtkommt, weil er kommt da nicht. Ja, deswegen ist es ja Vorspeck. Es ist ja auch keine Milliarde, es ist nur eine Million. Man muss das alle einfach mal einschränken. Weil Bürgerkrieg irgendwo anzetteln kann man schnell. Ach so. Wenn die sagen, wenn man, sobald es bei uns einen Bürgerkrieg gibt, kann man einen Grund, nach Deutschland zu kommen. Das ist ja interessante Theorie. Ja, das war das ist Das ist gut. Die haben das mal ja nicht mehr explodieren lassen, damit sie mir Mark einmal schicken. Ja. Aber immerhin die ganzen russischen Flugzeuge, der ganze Spaß in Syrien, das ist alles nicht echt. Ich habe es schon immer vermutet. Das war Auswanderungsgrund. In Syrien ist alles okay. Das ist nur. Also gut, da bleiben wir mal bei konkreten Sachen. Also, ich habe nur gesagt, Michael, nicht alle, weil alle hört sich wie die ganze Welt an. Es gibt viele, die wollen auch einfach da bleiben, wo sie sind. Das sind sehr, sehr viele. Wir wollen ja niemanden zwingen, du kommst jetzt her, sonst bringen wir dich. Sonst bombardieren wir dich. Dann kann er ja das machen. Obwohl, das machen wir ja eigentlich. Vielleicht wollen wir noch was Konkretes machen. Ja. Wir haben vorhin vom Kunde die Frage, haben wir schon die Diskussion über die Leistungsfähigkeit, was glaube ich, wie du es genannt hast? Belastbarkeit, genau, vielen Dank für die Wortvorgabe. Schön, dass du das drüber geschrieben hast. Ja, Belastbarkeit ist die Frage. Das ist natürlich, wie viel bekommt er? Du musst jetzt schon sagen, was er geschrieben hat. Was er geschrieben hat, das machen wir alles am Schluss. Für die Aufnahme meine ich jetzt. Welche Leistungspflichtrechte sollen Einwanderer bekommen oder was? Nein, also ja. Darf ich ganz kurz. Die haben wir jetzt noch nicht. Wir können das auch offen lassen. Ich wollte jetzt nur sagen, weil du gesagt hast, danke Michael, was du dran geschrieben hast. Die das nachhören möchten, dieses Gespräch, es gibt da ein paar Irre, die das wahrscheinlich machen, damit sie wissen, Michael hat nur dran geschrieben an die Tafel, was könnte unsere Position zur Asylkrise sein? Wir reden also von unseren Maximalforderungen. Vielen Dank. Also, wenn wir natürlich schauen wollen, wie viel wir uns da aufbürden können, müssten wir natürlich auch wissen, was wir ihnen anbieten. Also wenn wir uns dann entscheiden, welche Leistung bieten wir ihnen an, können wir auch überhaupt keine Aussage darüber treffen, was wir leisten können. Ja, und das war ja auch von Bertram, ist die Frage, macht man sozusagen einen wie so Aufnahmestopp, also wie viel können wir leisten? Und das ist auch wieder die Frage von Dennis, deutschlandweit oder europaweit. Ne? Also das muss man sich dann auch klar machen. Ne? Wenn wir jetzt im Moment sehe ich so die Richtung, wir gehen jetzt davon aus, dass es europaweit klappt. Ob das jetzt natürlich eine Traumvorstellung ist, dass wir die anderen nicht hinbekommen, ne? Das ist die Realität. Wir reden hier ja nicht von der Realität, weil die ist halt mal sehr trostlos und traurig. Wir reden hier... Gut. Was lachst du jetzt? Stefan, nicht. So, wir wollen ja... Maximalforderung, hast du gesagt. Ne? Das heißt, gut, wenn wir die Maximalforderung stellen und sagen, wir sind auch einig, dass wir fürs BGE sind, dann können wir aber auch sagen, dass jeder, der bei uns vor Ort ist, Einwanderer oder Asyl, ist ja bei uns egal nach unserer Maximalforderung, entsprechend auch die Grundsicherung bekommt. Ja, vielleicht. Get them all in. Ja, also das wär dann sozusagen die Forderung. Also alles andere wäre logischer Schwachsinn, meiner Meinung nach. Man muss es vielleicht, darf ich mal vielleicht relativieren, wenn man jetzt sagt, jetzt hätten wir mal 10 Millionen Leute, das ist ja schon fürchterlich viel. Ne? So, das wären, so nach den, was diese Rechnen sagen, so, das heißt, wenn man von den 650 Euro ausgeht, 400 Euro plus Nebenkosten 650, das sind 4 Milliarden Euro im Jahr. Das wäre ja eine Milchmädchenrechnung. Aber das ist trotzdem. Das ist ja nur die unmittelbaren Kosten. Also die mittelbaren Kosten, die wir brauchen für Lehrer, für Unterbringung, für sonstige. Ja, gut, da kommt noch was dazu. Das verdoppelt sich mindestens. Ja, gut, lass es doppelt sein, ist ja völlig wurscht. Das sind trotzdem Beträge, die wir sonst für irgendwelche Militärsachen oder so locker mal rausschmeißen und für Banken schmeißen wir das Hundertfache raus. Also das heißt, es ist eigentlich keine Summe, die uns wirklich umhaut. Und im Gegenteil, die Leute, die werden dann ja auch hier arbeiten, werden was erwirtschaften und das zeigen ja auch alle Statistiken, dass wir von den Einwanderern, dass die ja mehr für unser gesamten System, Volkswirtschaft, Sozialsystem beitragen, als sie kosten. Ja. Also insofern ist es ja, wir müssen zwar am Anfang jetzt etwas investieren, das ist schon richtig, aber das zahlt sich ja nachher doppelt und dreifach aus. Ja. Das ist doch kein Problem. Okay, Dominik, dann Bertram und dann der Michael hinten. Das mit dem Investieren finde ich einen sehr interessanten Punkt. Auch was er sagt, ist vollkommen richtig, dass man auch noch eine nötige Infrastruktur braucht, Lehrer oder sowieso. Man kann aber davon ausgehen, und selbst wenn nur 20% der Leute am Anfang nicht qualifiziert sind, hier irgendeinen Job anzunehmen, die 20% sind es und die haben dann, da gibt es dann sogar die Chance, dass die dann auch wirklich ziemlich zeitnah auch schon wieder Geld in die Kassen spülen, wo dann ein bisschen was amortisiert. Und selbst wenn es am Ende 10 Milliarden kostet, ich möchte darauf hinweisen, die letzte Tranche die hier Sofin an die Real Estate, die letzte waren allein 50 Milliarden. Das heißt, selbst 10 Milliarden oder 12 sind, ich will jetzt sagen, Kleckerlesbeträge, aber im Großen und Ganzen, nee, nicht irrelevant, aber es ist in dem Vergleich dazu, ist es ein Witz und man hat ja, ja, es ist nichts. Ja. Ja. Ja. So, du musst jetzt irgendwann mal warten, Tilgo, du quatschst mal rein. Und dann der Michael an der Gunther. Finde ich eine gute Gesellschaft. Ja. Gut, ganz kurz, Volkswirtschaft betrachtet, gibt es immer zwei Wachstumstreiber. Das ist Bevölkerungszuwachs und Produktivitätsfortschritt. Mehr gibt es zurzeit fast gar nicht. Also alles darüber hinaus ist Illusion. Also es kommt nicht auf die Arbeitsplätze und auf was sonst was an, sondern tatsächlich auf diese großen Treiber. Wir müssen uns klar sein, dass wir ein großes Wachstum haben durch die Flüchtlinge, die jetzt zu uns kommen. Auch durch die Maßnahmen, durch die Investitionen, die wir jetzt tätigen. Das heißt, unser Wohlstand wird sich zwar kurzfristig etwas erniedrigen, insgesamt nicht die Verteilungsmasse, sondern der produzierte Wohlstand, weil es halt mehr Leute sind, aber langfristig stehen wir vor einem größeren Wachstum, das ist ganz klar. Ob das sinnvoll ist, ist auch eine Frage, aber das ist was anderes. Nochmal die andere Sache. Also, wenn man jetzt so sagt, diese Grundsicherung, wäre ich jetzt im Prinzip auch dafür, dann stellt sich immer die Frage, gibt es eine Karenzzeit? Kriege ich die von ersten Tag an oder machen wir erst vielleicht nach gleich. 6 Monaten? Lassen wir erstmal die anderen, weil ich glaube, die gehen jetzt erstmal auf die anderen Themen ein vielleicht. Michael, wolltest du was sagen? Jetzt weiß ich nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich vermittle hier nur, wie als nächstes. Ja, genau, jetzt schon. 10 Milliarden Investition ist wahrscheinlich so die Zeit, die in Europa mit dem demografischen Wandel, das jetzt auf uns zukommt, wahrscheinlich das beste Investition, das Deutschland je gemacht hat, seit der Kriegsinvestition, sagen wir mal. Das war cool, das ist am Ende. Richtig, sehr wichtig jetzt. Okay, fertig? Ja. So, gut. Ja, ich meine, man kann das nicht nur monetärisch rechnen. Das ist einfach Unsinn. Man kann nicht sagen, hier, da sind 10 Milliarden und da sind auch 10 Milliarden. Mein Gott, was wir in die Banken reingeschoben haben, es kommt letzten Endes wieder woanders raus. Das ist vorher schon verschussert worden. Mit deren Fehlinvestitionen. Ne? Aber ich meine, das kann man so nicht vergleichen. Es ist natürlich eine Masse Geld, die gefordert ist. Auf der anderen Seite, wir können es. Da bin ich überzeugt. Wenn, dann wir. Ja. So ganz einfach. Bitte. Und du hattest ja so relativ pessimistisch, dass wir nur 20% arbeiten können. Das ist ja viel besser. Es ist ja so, war so gerade von der FAZ, die nun wirklich nicht, dass irgendwie Linken verdächtig ist. Habe ich kürzlich sehr schöne Statistiken gesehen, haben wir einen relativ ausführlichen Bericht, dass eben über 60% der Flüchtlinge, die uns zugekommen, Abitur haben. Und aus Syrien. Der aus Syrien. Genau. Nee, das war nicht Syrien. Syrien war ja die Quote noch höher. Das war insgesamt, was herkommt. Ich habe mich auch. Aber was ist deren Abitur? Gut, das weiß man nicht, aber es waren aber auch 40%, über 40%, die einen akademischen Abschluss haben. Und gut, die haben natürlich mindestens Abitur, klar, sonst hätten sie einen Akademieabschluss nicht. Aber das heißt, und die Quote, also die Bildungsquote, ist dort eigentlich höher als das der hiesigen Bevölkerung. Ja. Von den Auswanderern. Die ganze Mittelklasse hat geflüchtet. Ja. Weil eben, genau. Arme Leute sind auf dem Campen. Die schaffen genau, weil eben das eher über die Flüchtlinge-Selektion darstellen. Ja. Ne? Also weil die, das Geld stelle ich selbst. Weil das Geld, auch weil die eben die vorher eigentlich schon einen gewissen Stand hatten, die sind am ehesten die geflüchtet sind. Ne? Ja, also, weil also, oder die Reise. Jetzt ist dann der Detlef und dann schon mal Dominik. Schreib mal das mit der Detlef Dominiks Hilfe durch familiäre Geldüberweisungen auf. Also bitte. Also gut. In gewisser Weise gebe ich dir recht, 1 Million kostet vielleicht 10 Milliarden im Jahr, an Geld könnten wir uns eigentlich locker leisten. Das Problem, meine Situation ist nur die, oder mein Standpunkt ist nur die, wir dürfen ja nicht immer nur die Zahlen nehmen, die aktuell vorhanden sind, weil wenn ich dann diese Rechnung mache, dann müsste ich mal sagen, warum nur die sich die Reise hier leisten konnten, warum nicht alle 60 Millionen, sondern habe ich jetzt 60 Millionen, die kommen vielleicht nicht in einem Jahr, die kommen vielleicht über einen Zeitraum von 5 Jahren zu uns. Dann brauche ich wie viel? 600 Milliarden, um die zu unterstützen. Wird das gleich antworten, Dominik? So, dann muss ich natürlich davon ausgehen, dass die nicht nur ein Jahr lang diese Flüchtlingssicherung und Unterkünfte brauchen, sondern 5 Jahre. So, und dann werden die Zahlen nicht schon schlimmer, weil man muss ja immer danach gehen, wer den Anfängen, sage ich immer. Ne? Ich meine, ich bin Regelungstechniker, Ich weiß, wenn man irgendeine Abweichung vom Norm, von der Norm zu lange passieren lässt, dann wird das System instabil. Und davor habe ich Angst, vor der Instabilität. Dass wir diese aktuelle Situation meistern können, ist durchaus drin. Ist auch wirtschaftlich hilfreich, wenn das Geld bloß ausgegeben wird. Also, ist richtig. Wir müssen mal die langfristige Entwicklung mit im Auge behalten. Einen kurzen Schlusssatz, ja. Okay, lass ich erstmal an. Nein, der Dominik kommt dann noch. Dann kommt ich wollte mal kurz was sagen, weil wir haben vorhin gesagt, es gab eine statistische Untersuchung, glaube ich, letztes Jahr, dass, wenn man sich die ganzen Migranten anschaut, ist im Durchschnitt pro Migranten, also egal ob er arbeitet, nicht 2.300 Euro mehr in der Kasse drin, als wir zahlen. Das ist auf lange Sicht. Das war die Statistik nur mal so als Zahl rein. Hat die liebe Bundesregierung das von? 2.300 Euro waren es. 2.300, oder? 2.300 Euro. Ja, also wurscht, auf jeden Fall ein Plus und kein Minusgeschäft. Ja. Nur so mal rein und 60 Millionen kommen aus Syrien nicht zu viel Wohnen, glaube ich, gar nicht. Es war, was mich damals so dieser, wo diese Flüchtlingsdiskussion auch richtig hochgebracht ist, auch sehr überrascht. Da kam dann einer, der war ein sehr hohes Tier bei Daimler, ich glaube Personalentwicklung, vielleicht sogar Entwicklungsabteilung, der hat gemeint, sobald auch nur im Ansatz besteht, dass man Leute werben kann, werden die sofort ihre Headhunter und Scouts in die Flüchtlingscamps schicken und genau schon mal die Mittelklasse mit Ingenieurstudium abgreifen. Mhm. Und Daimler ist so hart, die suchen, die kämpfen, die schicken Headhunter an Schulen, um Schüler für Schülerjobs zu gewinnen, damit die Belegschaft in die Sommerferien gehen kann. Das heißt, die brauchen Leute und die gehen raus und sagen, pass mal auf hier, was? Du hier Ingenieur, gut, und wenn es nicht anerkannt wird, was, du kannst trotzdem hier mit dem Cut umgehen, hier wunderbar, komm zu uns, wirst du halt als Facharbeiter gestellt. So, das heißt, wenn selbst Daimler, und das ist jetzt unbedingt das progressivste Unternehmen aller Zeiten, wenn selbst die Chance erkennen, dann keine Abgasmanipulation nachgewiesen. Genau, die waren cleverer. Ja, und ich meine, wenn selbst die es erkennen, das ist doch schon mal das aus der Wirtschaft sogar schon das ist positiv. Ja, bitte. Wenn sie die anderen fünf, die sie nicht brauchen können, mitbezahlen würden, dann wäre das okay. Machen sie ja. Ich versuche das dann sehr einfach zu, ihr müsst zu erklären. Sagt, wir nehmen das als europäische Geschichte. Wir sind auf die Welt 60 Millionen Flüchtlinge in Bewegung unterwegs. Ne? Bis das Jahr 2050 ungefähr in Europa mindestens 50 bis 60 Millionen Menschen aus Altersgründen gestorben. Und keine Wachstum durch das demokratische Wandel kommt nach. Ne? Okay? Und das ist einfach, die Zahl bleibt gleich. Bis 2050 bleibt der 52 gleich. Ja, die müssen halt also irgendwas. Man braucht wir haben nur, es ist nur eine Turbulenz in diesem Zeit. Es wird sich alles wunderbar. Ich habe dann mal es hat sich auch in der Jugoslawien gegeben. Wir haben auch klinische Spitzen gehabt. Fast so wie jetzt. Und es hat sich alles wunderbar gegeben. Das ist nur eine Gedanke von der Politik. Das ist eine Politik. Hast du nicht gehört? Ich mache gleich nicht. So, es kam gerade zu die Frage, wie lange wir eigentlich heute machen. Das ist so einfach. Ja, ich sag mal bis halb vielleicht. So, du darfst doch vorher gehen. Also ich hätte jetzt 5 Uhr angepeilt, dass wir zumindest bis 5 Uhr nochmal auch produktiv ein paar Punkte rauskriegen. Es wäre schön, wenn wir in 4 Stunden die Zauberfee-Stab zücken können und alles klären. Das klappt nicht. Wir wollen ja nur eine, was können unsere Position zur Asylkrise sein, Position ein bisschen raus. Baldowern und ich denke, da sind wir schon ein ganzes Stück weitergekommen, auch wenn wir zwischendurch mal wegen Irrwege fahren oder um den Kreis. Ich glaube, der Gunter war als nächstes, danach habe ich alle Finger vergessen. Danach schon die Pause. Ja, wie die Pause bis 5 oder was? Nein, 5 Minuten Pingelpause, danach. Ich will Schluss machen. Bitte. Nein, ich wollte bloß auf einen Artikel hinweisen in der Sky Shimbun. Die Japaner haben ja zum Beispiel, blocken ja zum Beispiel ganz fürchterlich ab. Ja, weil sie also. Rassisch irgendwie, also eine richtige Rassenpolitik haben. Zwar nicht offiziell benannt, aber einfach unter der Decke ist das so. Und die wollen ja auch nicht mal Koreaner im Land haben. Ja, Koreaner die sind schon ganz Schlimmes. Ja. Und keine Chinesen nach Möglichkeit. Mhm. Ja. Und schon gar keine Schwarzen. Und die Sky Shimbun hat also nachgerechnet, was das Land kostet. Bei der Alterungsrate, die Japaner haben. Das ist bei uns zwar nicht so schlimm, aber das muss man sich mal vor Augen halten. Wenn das mal von uns ganz Unabhängige schon so sagen und sagen, wir gehen kaputt, weil wir keine Flüchtlinge oder weil wir keine Einwanderung haben. Ja? Die haben das vorgerechnet, da ist 2050 ist wirklich das Ende der Fahnenstange erreicht. Dann können die nicht mal mehr ihre Renten bezahlen. Ja? Das muss man sich mal vor Augen halten. So ein Problem haben wir zwar noch nicht, das ist bei uns weit weg. Ja. Und unsere Rassisten sind ja immer noch relativ gemäßigt, vergleichsweise. Aber auch nicht so im Konsens in der Bevölkerung verhaftet. Nicht so viele Rassisten, Hatchel und Weil sie so nett sind. Gut, dass es sie gibt, sonst hätten wir nichts mehr zu tun. Lass doch den Gunther mal ausreden, weil der hat immer nicht genau sagen, und ich muss aufs Klo. Bin im Prinzip schon fertig. Ich wollte nur diesen Hinweis geben, man kann das auch mal andersrum rechnen. Anwendung, wir tun es nicht. Ja, klar, logisch, ja? Ist ja vielleicht auch besser zu sehen. Dominik noch, und danach mache ich 5 Minuten Raucherpinkel, was auch immer. Okay, zum Thema Japan zu bleiben. Ich finde japanische Rechtsnazis wirklich viel lustiger. Die haben tolle Kostüme und lustige Lautsprecherwagen. Aber grundsätzlich, dieser Artikel in der Asahi Shimbun, der ging auch ein bisschen rum, vor allem weil die Zeitung auch wirklich dem regierungstreuen konservativen Spektrum zuzuordnen ist, was bei den Japanern sehr interessant ist. Und ich hatte Diskussionen vorhin draußen. Bei uns ist es so, in Altenpflegeheimen haben wir einen sehr hohen, würde ich mal sagen, Migrationsanteil. Und die Japaner, eben genau aus den Gründen, die wollen keine Migration, die sind ausländerfeindlich, das kann man so sagen. Die kriegen keine Pflege mehr. Die haben, aber was machen die? Die Japaner haben sich entschieden, Roboter. Und das meine ich vollkommen ernst. Und dann ist halt der Punkt, wo wir uns dann halt entscheiden müssen, machen die digitale Automatisierung, dass so die letzten Deutschen ja langsam zu Ende sterben, aber das Land lebt noch weiter, die Autos werden weiter produziert. Bloß ich lasse mich dann von dem Roboter pflegen oder sagen wir, ich hätte doch gerne einen Mensch, auch wenn er vielleicht sein Deutsch ein bisschen brüchig ist, aber ich kann mit ihm vielleicht mal auf Arabisch guten Tag sagen. Das ist was für das Wahlplakat dazu. Ja, aber ich meine, so das ist halt die Frage, die wir stellen. Wir die Menschlichkeit oder lösen wir das Ganze, wie die Japaner es anscheinend vorhaben, straight mit der Technologiekeule? Das geht nicht. Okay. Machen wir mal bitte 5 Minuten Pause, danach geht es weiter. Vielleicht können wir noch ein, zwei Punkte, dass wir uns jetzt mal weniger vom Kreis drehen, wegkommen und vielleicht noch ein, zwei Punkte, die euch einfallen, die wir jetzt einfach übersehen haben. Wo wir sagen, da müssen wir vielleicht nochmal eine Entscheidung treffen. Bertram und dann Detlef, bitte. Ja, also ich glaube, da passt das Thema gleich rein. Heißt du Bertram? Aber ja, das stimmt schon. Bitte. Ja. Was ich vorhin schon anmerken wollte, ist, meine Sorge ist gar nicht auch so bedingt, ob das finanziell machbar ist, sondern wir haben natürlich in Deutschland auch von der Infrastruktur her irgendwo Grenzen. Aktuell sieht man es an der Unterbringung der Flüchtlinge. Da ist natürlich sicher, dass auch eine Fehlentwicklung, dass schon in der Vergangenheit in die Wohnungsbaupolitik und in die Schaffung von Wohnraum der Staat zu wenig Möglichkeiten geschaffen hat, entweder dass es sich die Leute selber leisten können, die Geld verdienen, oder dass er Sozialwohnungen gefördert hat, etc. So, hier haben wir natürlich Grenzen. Und ich würde sagen, wir sollten uns bei der weiteren Diskussion bezüglich Anträge weniger um die Thematik Asyl ja, nein, Einwanderungsgesetz, sondern eher um neue Wege einer besseren, sozialverträglich, will ich jetzt mal sagen, gesellschaftsfähigen Integration Gedanken machen. Das wäre aus meiner Sicht vielleicht mal eine Zielsetzung für uns beraten, dass wir sagen, wir brauchen neue Wege der Integration, dass wir eben sagen, wir müssen Möglichkeiten für Flüchtlinge schaffen, besser hier im Land Fuß zu fassen. Und da ist zum Beispiel die Sprache für mich nicht das wesentliche Argument. Okay. Patram und dann da hier, irgendwie müsst ihr euch einigen. Fragt euch dann wer. Ja, also, habe ich jetzt auch nochmal aufgeschrieben. Eine entscheidende Frage für mich ist immer noch, aus der gesamtgesellschaftlichen oder staatlichen Perspektive auch, wie viel staatliche Regulierung brauchen wir zur Bewältigung der Flüchtlings-, der Einwanderung, der Zuwanderung, wie man das nennt, der Asylfrage? Wie können wir dann eine Grenze finden oder auch eine Entgrenzung, also das heißt mehr oder weniger? Damit ist verbunden auch die Frage, wie viel private Hilfe, wie viel Engagement lasse ich zu und wie gestalte ich das, wie kann ich das kanalisieren, wie kann ich das strukturieren, wie kann ich das unterstützen? Will ich das? Wollen wir das? Oder soll es der Staat machen? Und wie viel Beteiligung fordern wir von den Menschen, die zu uns kommen? Okay, können wir noch schauen, ob wir die fragen. Aber ich glaube, die zwei haben erstmal andere Sachen nochmal mit. Ja, ja. Punkto Wohnraum. Ich denke, dass wir als Gesellschaft gerade Milliarden und Milliarden in die Banken gepumpt haben. Und Banken besitzen wahnsinnig viel Immobilien. Und wir sollten eine Rückforderung in Immobilien beantragen. in Deutschland, dass wir richtig viel Wohnraum plötzlich sehr schnell bekommen. Das wäre mal eine Sache. Wir lassen die Real Estate-Zahlungen in Wohnraum zurückfließen. Wir haben leider damals in Panik so ziemlich alles versteigert zu Schrottpreisen, was man auf den Bäumen macht. Die profitieren die Banken am Leerraum. Die besetzen nicht alles. Erstmal kommt Dominik dran. Bitte. Grundsätzlich ist es so, also es klang auch schon mal an, so auch aus der Ecke, so auch so die Vorurteile zu überwinden oder auch so, dass quasi, weil ich meine, jemand, der jetzt hier ankommt, der ist ja auch mit höchster Wahrscheinlichkeit erstmal ziemlich weit unten. Und die am ehesten, dann haben wir die, sagen wir, die jetzt schon hier sind, die auch weit unten sind, die treten dann natürlich auch gern zu die noch weniger haben oder noch weiter unten sind. Kann man aber auch, wenn man da eben diese Alternativen schaffen könnte, auch Wohnraum, dass man quasi sagt, pass auf, wir sind alle in einem Boot, wir helfen allen, aber das ist auch, wenn die sich zusammenschließen würden, vielleicht auch miteinander reden würden, wäre das auch eine neue Machtbasis, um vielleicht Dinge umzugestalten und den Leuten mehr Mitspracherecht zu geben, die vielleicht die letzten 20 Jahre nicht gehört worden sind. Und das Zweite in dieser ganzen Geschichte kann man jetzt, ich will jetzt hier nicht zynisch klingen, auch kann Deutschland auch seine Softpower auch massiv erhöhen. Wir können, wenn man es richtig spielt, wirtschaftliche Vorteile haben, aber auch ansonsten, wenn man es richtig spielt, stehen wir nicht nur moralisch am Schluss ganz gut da, sondern können auch eventuell auf politischer Ebene durchaus überall auch damit ein bisschen hausieren gehen. Mhm. Ja, wenn wir das gut über die Bühne kriegen, kannst du mal immer sagen, so, Vorsitz UN-Flüchtlingsausschuss hier und sowieso, und pass mal auf, wir haben das hier mit dem Völkerrecht, und politischen Flüchtlingen, wir haben das hier ein bisschen anders geregelt, das ist eine super Sache, guckt euch das mal an. Und und da müssen wir uns halt auch zum Beispiel von irgendwelchen Briten oder so nichts mehr sagen lassen. Pass auf, wir haben euch hier das alles abgenommen. Jetzt zickt mal nicht so rum mit eurem EU-Special-Rabatt oder so. Okay. Gunther und dann der Detlef. Oder? Ja, also die Frage nach dem zum Beispiel Leerstand, Wohnungsleerstand und dergleichen, so sehr viel ist da nicht. Ja, es gibt zwar eine ganze Anzahl leerstehender Wohnungen, die aus spekulativen und sonstigen Gründen nicht frei sind, aber damit ist der Zaun nicht zu pinseln. Also sicherlich nicht für die Erdbeeren. Ich glaube, das ist auch eines der schwierigsten Probleme, die wir haben, weil man so schnell halt gar nicht bauen kann. Ja? Und man muss die Leute wahrscheinlich zwischendurch in Zelten unterbringen oder in so halbfesten Unterbringungsmöglichkeiten. Also da muss man sich was einfallen lassen. Das wird nicht anders gehen und das kostet natürlich auch viel Geld. Aber da darf man uns keine Illusionen machen. So viel Leerstand haben wir nicht. Okay. Detlef und dann Michael. Ich wollte eigentlich die gleiche Argumentation bringen. Es ist sicher richtig, dass an irgendwelchen Immobiliengeschäften oder sonstigen Finanzkrisen vor allem die Banken und Immobilienfirmen sehr viel Geld profitiert haben und Gewinne erwirtschaftet haben. Und ich wäre auch froh, wenn man denen ihre Gewinne abschöpfen könnte oder irgendeiner Form die zur Rechenschaft ziehen könnte, um heute die Flüchtlingskrise zu meistern, finanziell zu meistern. Aber es ändert auch nichts daran, dass wir eben keinen leerstehenden Wohnraum haben, außer unsere sehr sozial eingestellten Mitbürger sind bereit, in ihrem Schlafzimmer auch noch einen Flüchtling mit unterzubringen. Und davor habe ich Angst, dass irgendwann mal unsere Frau Merkel auf solche Ideen kommt und sagen, das kann ja jeder sein Arbeitszimmer räumen und jeder kriegt einen drunter, weil bevor die in den Zelten erfrieren, bleibt uns nichts anderes übrig. Und spätestens dann haben wir ein Problem. Und da müssen wir jetzt schauen, wie wir damit fertig werden oder was man da langfristig machen kann, um weiterhin das Asylrecht so zu handhaben, wie wir es haben. Du wolltest was sagen noch, oder? Es gibt sehr viele Menschen, die schon Flüchtlinge aufnehmen und bei sich wohnen lassen und das werden immer mehr. Mhm. Okay. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade wegen von dem Abkommen, dass wir noch in der Zeit, die wir haben, noch ein paar belastbare Sachen festhalten wollen, also wie es jetzt ausschaut. Es ist ja auch bei uns mehr so eine Zukunftsdiskussion, also was wollen wir anbieten für die Flüchtlinge, die da sind? Ich schmeiße mal so Begriffe in den Raum, so wie wir brauchen auf jeden Fall ein soziales Wohnungsbauprogramm und zwar schnell und viel, wäre so meine Meinung und dann entsprechend halt auch also Ausbau der Infrastruktur und sowas, das muss halt alles mitkommen und da muss man den Leuten auch klar machen, klar kostet das Geld, aber es wird ja auch hier gebaut, das heißt es gibt Arbeitsplätze, das ist praktisch ein verkapptes Investitionsprogramm und wer glaubt, dass der Hybrid ist, der ein Investitionsprogramm war, der hat irgendwie zu viel geraucht oder das Falsche geraucht, aber das ist ein Investitionsprogramm und zwar einmal in wirkliche Arbeit sofort und dann in die Zukunft von Leuten, die hoffentlich zumindest bei uns bleiben. Oder wenn sie wieder gehen, sagen, Deutschland, das war geil. Ja, und gut, das ist jetzt alles bald so eine Meinung. Aber ich denke, wir sollen einfach uns klar noch ein paar Punkte machen. Was will die piratige Politik sehen? Was wollen wir praktisch leisten für die Leute, die da sind? Ne? Bitte, Gunnar. Ich meine, vielleicht können wir ein paar ganz praktische Vorschläge machen. Mhm. Eines wäre zum Beispiel, dass man steuerlich Leute unterstützt oder eine bessere Position gibt, die ihre 7b oder diese Einliegerwohnung nun freigeben und Leute aufnehmen. Mhm. Ja? Mhm. Das wäre ja ganz freiwillig, aber es ist eben, aber es müsste natürlich irgendwo ein Anreiz dafür sein, auch steuerlich oder sonst was. Ja, das ist aber auch wieder steuerlich. Ich meine, jeder hat sein Recht, ein Zimmer unterzuvermieten. Ja, ja. Und gut. Es gibt genügend Geschäftemacher, die heute hier in Erlangen jetzt ein typisches Beispiel, die ihre deutschen Mieter rausschmeißen, weil sie von Einwanderungsbehörde oder so mehr Miete für ihre abbruchreifen Hochbuden bekommen, wie von dem Mieter, den sie das drin haben. Das ist doch eine ganz andere Sache. Nee, aber ich brauche doch jetzt nicht einen Umweg über eine steuerliche, also komplexes. Das wirkt aber. Man muss einfach einen Markt schaffen. Und es ist der Markt existiert, da brauchen wir doch keine neuen Regeln dafür. Entscheidend ist, das gebe ich dann, ist das Argument besser, dass wir ein Wohnungsbauprogramm starten müssen, um in Zukunft mehr Wohnraum zu haben. Und zwar möglichst schnell. Das ist richtig. Aber Darf ich darauf antworten? Du hast ja völlig recht. Das ist doch bloß des Zeithorizonts. Wie schnell kriege ich ein Wohnungsbauprogramm zur Wirkung? Wir haben die Asylanten jetzt. Und wir müssen sehen, dass wir sie über den Winter bringen. Wir müssen sehen, dass wir über die nächsten 2-3 Jahre bringen. Ja, was in 10 Jahren ist. Ich brauche keine steuerliche Förderung, sondern ich muss einfach eine Möglichkeit schaffen, dass der überhaupt bei einer Privatperson wohnen darf. Das ist ja heute schon gesetzlich nicht erlaubt. Also wir wählen das geht schon in die Einzeldiskussion, das mag ich gar nicht. Ich muss es hier mal dazu stehen. Und es ist mir zu detailliert. Das macht ja keinen Sinn. Also wir können ja sagen, wir wollen steuerliche Vorteile oder nennen wir es Subventionen oder staatliche Unterstützung, um Wohnraum zu erzeugen, ob das jetzt sozialer Wohnungsbau ist oder auch dann Wohnungen frei werden, ohne dass andere Leute rausfliegen natürlich. Das sollte natürlich vermieden werden. Das wäre natürlich was, wo man festhalten soll. Also. Aber gut, darf ich dazu noch was sagen? Es gibt in Deutschland, wenn ich mich völlig verirrt habe, etwa 60.000 Einliegerwohnungen, die nicht benutzt sind. Also die halt leer stehen, weil die Leute sagen, naja Gott, sollen wir jemanden bei uns ins Haus reinnehmen, ja, und dann der dann uns am Hausgang seine Stuhl stehen lässt und dann da oben und vielleicht Lärm macht und so. Ja, ja das habe ich auch gedacht, dass du das meinst und nicht welche, die schon besetzt, wo schon jemand drin ist. Ne? Genau. Dass man halt leer stehende Wohnungen sozusagen dann irgendwie steuerlich begünstigt, das wäre nicht schnell was. Das Argument dagegen war, dass es keinen Unterschied macht, ob man sagt, er kriegt dafür für diese Einliegerwohnung 200 Euro Miete oder er kriegt einen Steuervorteil. Wenn ich diese über einen Steuervorteil mache, dann profitieren von dieser Regelung nur die Besserverdienenden und die weniger Verdienenden haben nichts davon. Leute, die ein Eigenheim haben und denen die Kinder aus dem Haus sind, das sind sowieso die Besserverdienenden. Da brauchst du warum muss ich da Steuervorteil? Warum kann ich einfach sagen, das wirkt. Ganz einfach nur, weil es wirkt. Warum wirkt das? Ja, das ist das Komische, weil das in Deutschland ein 100-Euro-Schein weniger wirkt wie ein 2% Steuervorteil. Ja. Komischerweise. Du kannst ja einen 100-Euro-Schein dafür geben. Steuersparen einfach. Also eigentlich müssen die Mieter ja, die Behörden zahlen, dann einfach tief genug sein. Ne? Ja, aber man könnte zum Beispiel diese Miete steuerlich begünstigen. Man könnte zum Beispiel sagen, dass die Miete für einen gewissen Zeit lang steuerfrei ist. Ja. Das wäre nochmal ein zusätzlicher Anreiz. Genau, damit man einfach mal, sobald man dann drin ist in dem Vertrag meistens, dann läuft es auch weiter. Das ist typisch wie so ein Deutscher, der sich halt einmal ein Abo kauft. Ja, der kriegt irgendwie 100 Euro, wie er gesagt hat, und dann hat er das Abo und dann nach 5 Jahren merkt er, ich habe immer noch das Abo, das ich nicht lese. So ungefähr es ist halt so, da hat er ja recht, der Kunde. So, also gut. Der Michael, lass ihn doch mal. Sorry, ich habe dich jetzt einfach hier. Ich glaube, das ganz schwierige Platz ist eigentlich die Grundstücke überhaupt zu sehen, dass man bauen kann. Das Bauen selbst ist nicht so ein Problem, sondern tatsächlich die Grundstücke und Holland überhaupt frei zu kriegen dafür. Das muss absolute Rolle. Ja, aber das ist natürlich auch durch die warnende Wirkung dass man das Land nicht zersiegelt werden soll, ja, nicht zu betoniert werden soll. Muss man sehen. So. Ja. Da muss man natürlich irgendwo Kompromisse machen. Schnelles Bauen ist kein Problem. Da gibt es chinesische 3D-Technik, die 30 Stockwerke Hütten in 30 Tagen bauen. Ja, dann hat man aber wieder so ein Ghetto, wenn man dann nur die dahin baut. Es muss halt, oder dann halt entsprechend bauen und dann die Nachverwendung muss halt da sein. Aber gut. Wenn so viele Eigenheime dastehen, wo die Leute nur noch einen Teil des Hauses benutzen, ja, das ist doch das Naheliegendste, zu sagen, nehmt halt Leute auf und ihr habt einen Vorteil davon. Darf ich mal direkt auch was sagen? Mhm. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, deswegen meine ich das auch. Wie viel private Hilfe, wie viel Engagement lasse ich denn zu? Momentan ist es so, wenn ich jetzt einen Flüchtling aufnehme, dann heißt das, garantiere ich dem ein Gastrecht. Das heißt, ich bin nach jetzigem Recht mein Lebtag dafür verantwortlich, was der macht. Naja, wenn nee, es ist so. Wenn er schon da ist, wenn er schon da ist, nicht. Wenn ich ihn ins Land hole, ja. Das ist schon richtig. Aber ich hole ihn, wenn ich ins Land, ist er schon da. Er ist ja schon registriert. Und ich würde auch sagen, auch diesen Zuschuss oder diese Steuervorteil würde ich also nur gewähren für Wohnungen, die bisher eben oder für Häuser, die bisher eben selbst genutzt wurden und nun zur Nutzung offen stehen. Ich meine halt nur, man sollte die Rechtslage mal genau checken, weil es ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Aber wir sind jetzt nicht so konkret, Bertram. Es geht uns gerade um die Rechtslage, Leute. Ihr müsst ja sehen, wir machen eine Zukunftsvision. Da ist die Rechtslage ziemlich furzegal, ja? Sondern die ändern wir halt dann einfach, weil das ist ja unser Ziel. Ja, wir wollen uns nicht an die Rechtslage halten, sondern wir wollen es halt einfach ändern. Michael nochmal. Das ging nur, dass wenn man Flüchtlinge aufnimmt und nichts zum Landkreis abgeht und meldet, dass du Flüchtlinge hast, das würde ich nicht. Aber sobald du gemeldet bist und sagst, ich habe einen Flüchtling bei mir, der registriert über den Ausländerämter die wichtigen Wege, offizielle Wege, dann bist du wieder ausgeschaltet mit dem. Ja, aber das kann man dann alles ändern. Wenn man sagt, man möchte das einen Anreiz schaffen, dann macht man das. Und dann sagt man, du hast auch sonst keine weiteren Verpflichtungen, außer dass du halt als Mieter oder Vermieter die Verpflichtung hast, die so und so hast. Und dann machst du es doch. Ja. Aber dass wir das wirklich noch ein wenig festhalten, weil wir ja wollen ungefähr in ein paar Minuten Schluss machen. Ja. Ob wir uns darauf einigen können, dass wir ganz stark für, also was weiß ich, leerstehenden Wohnraum. Es gibt ja Hamburg und Bremen, die ja gesagt haben, ja okay, wenn was leer steht, wird ins Eigentumsrecht eingegriffen und sagt, das wird jetzt... Ja, das, genau, das wird dann praktisch Zwangs... Das betrifft bisher nur gewerbliche Immobilien. Ja. Es geht ja hier, also meiner Ansicht nach, das viel größere Potenzial ist ja, sind ja private Immobilien und privat genutzte Immobilien, also Häuser, die also wo die Leute eben drin noch drin wohnen, ja? Genau. Aber die Kinder meinetwegen ausgezogen sind. Genau. Dominik, noch was? Wir haben noch massiven Lernstand natürlich durch den Abbau der Bundeswehr. Gibt es einen Haufen Kasernen, meistens hat man die in Gewerbeobjekte umgewandelt, aber es sind natürlich auch noch viele leer. Also bei uns in der Region versucht man jetzt ehemalige Panzerhallen sogar wieder festzumachen, was aber auch natürlich ein Haufen Geld ist und Geldverschwendung. Aber natürlich viele Liegenschaften der ehemaligen US-Armee, die gerade bei uns in der Region unterfangen. Also in Schweinfurt sind da Wohneinheiten für bis zu 20.000 Leute. Die stehen jetzt leer. Im Moment rätselt in Schweinfurt, was sie damit machen. Hätte man eine Idee, ne? Ja, ich meine... Ne? In Bamberg haben sie ja Teile schon umgebaut. Ja, ich meine... Es ist nur was Temporäres, weil es ist immer noch eine Kasernierung und der Standard von amerikanischen Kasernen entspricht wahrscheinlich nicht deutschem Baurecht. Aber wenn man allein für sowas temporär Ausnahmegenehmigungen Baurecht schaffen könnte, hätte man wahrscheinlich vielleicht sogar mit ein bisschen Glück sechsstelligen Anzahl an Wohnraum, meistens in Lagen, die mittlerweile nicht mal mehr so weit entfernt von der Stadt sind. Vielleicht können wir da irgendwie noch einen Punkt ausarbeiten, wo eine prägnante Forderung rauskommt. Dass man einfach pragmatischer an die Sache rangeht und die Liegenschaften, die im Staatsbesitz sind, ja, dass man die nutzt. Vereinfachtes Recht. Ein guter Punkt war, Bundeswehrsoldaten haben auch Wohnungen und Wohneigentum, die kriegen die zugeteilt. Und wenn die in stadtnahen Gebieten sind, könnten die Soldaten ganz gerne woanders Wohnungen in der Nähe von Kaserne oder sonst wo in andere Heime. Und die stadtnahen Gebieten könnten wirklich genutzt werden. Aber wir kriegen nicht mehr Wohnungen. Nee, wir sind mit einer progressiven Raumwohnungsnutzung. So, Dennis? Dann gibt es aber seit viele Wohnungen noch. Die reden einfach weiter. Wir sind jetzt in der Offensivision. Jetzt machen wir auch, Dennis macht das vorletzte Wort, ich mache das letzte Wort, weil dann ist es ungefähr so, wo wir aufhören wollen. Leute, können wir ganz kurz? Der Dennis wollte noch kurz was sagen. Zusammensprechen. Mit den Kasernen, ja, das ist eine Übergangslösung. Das sind praktisch, kannst du nur als sag ich mal, erweiterte Notunterkünfte nehmen. Das Problem ist halt, dass dadurch, dass das alles keine Kasernen sind, sondern Übergang ist in Linkseigentum, also der Eigentumswechsel, kannst du rein gesetzlich nicht mehr andere praktisch eine neue Wohnnutzung reinnehmen, weil die Anforderungen nicht mehr stimmen. Ja, die also Gesetze wollen wir ändern. Du musst also grundsätzlich müssen wir dann eine Gesetze des Wohnrechts, Mietrechts, keine Ahnung, welches das dafür ist. Baurecht müsste das sein. Aber das Problem ist, wenn wir hier wiederum zu sehr das Tür und Tor öffnen, wir müssen Mindeststandards schaffen, das sehe ich problematisch, die unter unserem jetzigen Standard ist, nur damit wir dort Notunterkünfte erstellen, die der Staat. Wieso kann man nicht Standards für Notunterkünfte erstellen, die eben von den normalen Standards weil man Tür und Tor öffnet. Nein, wenn ich anfange, Standards abzusetzen, dann geht es in die falsche Richtung. Aber kann man doch einfach ein Durcheinander geeiere. So, Günther, ich hab's vergessen. Mach. Okay. Nein, ich dachte, das kann man doch temporär regeln. Ja. Man kann sagen, innerhalb dieser Periode ist ein Wechsel oder eine Vernachlässigung der Baustandards, die üblichen Baustandards zulässig. Und später muss es geändert werden. Ja. Michael, wolltest du etwas sagen? Regulatorisch kein Problem. Hat er aufgepasst, was du gesagt hast? Nein, ich habe ihn auch gehört. Ich kann es so sagen. Das ist ein wenig, sagen wir so, es sind zwei verschiedene Diskussionen, die sich da verschieben. Das einmal ist die Erstaufnahme, wie man die unterbringt. Das ist dann quasi meiner Meinung nach staatliche Aufgabe mit Hallen und was weiß ich. Das andere ist dann die dauerhafte Unterbringung dann nach dem Zuge, der dann eher privat organisiert werden sollte, weil da nützt du nichts mehr, wenn es da alle anmietest und um den ersten Punkt müssen wir doch nicht reden. Das läuft ja sowieso. Aber danach, das braucht man danach, das ist das meiner Ansicht nach das Problem. Und das kann man temporär wieder begrenzen. Man kann sagen, die Regelung gilt für 10 Jahre oder gilt für 5 Jahre. So Leute, wir sind weit fortgeschritten. Die Uhr geht übrigens nach. Ich stelle mir heute Nacht um meine Frau ins Kanzeln. Das ist die Arbeitseinstellung, die ich von der Jury erübe. Mach's erst, wenn es nötig ist. Ja genau. Also ich habe vorhin aufgefallen. Wieso soll das jetzt umstellen und dann heute Nacht nochmal? Ja, oder warum nicht erst Übung. Genau. Oder in 10 Jahren oder gar nicht, wenn die Zeit an heute angepasst wird. Egal, also ist ein anderes Thema. Ich danke euch, dass ihr alle da wart. Wir werden, wie schon gesagt, da weiterverfahren. Wir werden uns nochmal zusammensetzen, mit den entsprechenden AGs sprechen bzw. einen Antrag stellen, wo ein paar von diesen Punkten vielleicht als Positionspapier dann modular verabschiedet werden können am nächsten Bundesparteitag. So, und werden uns vornehmen, andere Themen ähnlich zu bearbeiten. Ich fand es sehr produktiv, auch wenn wir, wie schon gesagt, ab und zu mal nicht so vorzukommen, aber besser als viele andere Piratenveranstaltungen, wo ich meine Zeit verschwendet habe. Vielen Dank! Ja, der Applaus ist so draußen.